Sonntag, 18 Uhr, die Weltraumaffen sind da. Superwahlabend. Juhu! Abend. Und heute haben wir wieder Gäste. Der Mammon ist da, der hat gerade schon sich zu Wort gemeldet. Und der Kasim ist auch da. Taxi. Taksim, ah, Entschuldigung. Ja, das ist ja fast das Gleiche. Hallo, guten Abend. Na, dann wollen wir mal anfangen mit dem geistigen Brandstiften und so, oder? So, Ja. dann stiften wir mal. Deutschland ist in der Sinnkrise. Erzähl mir was Neues, Baby. Ja, das von einem Verfassungsrichter, der Alarm schlägt, dass in Deutschland manche Sachen nicht so gut laufen und dass sie anders laufen sollten. Wobei ich weiß nicht, die Susanne Bär auch schon so ein Grund ist. Also, weißt du, da muss man noch nicht mal mehr ins Land reinblicken. Da kann man sogar nur auf den Bundesverfassungsgerichtshof selber schauen, um zu sehen, dass da was im Argen liegt. Und ja, also er geht halt darauf ein, dass das Wahlprogramm von SPD und CDU zu nah aneinander liegen, dass man in der EU zu wenig Einfluss üben möchte und dass wir veräppelt werden. German Linguistic Submissiveness, also dass wir in Europa nicht Deutsch gesprochen haben wollen. Von unseren Vertretern, also die halt keine Lobby dafür machen, dass mehr Leute Deutsch lernen. Wobei, ich finde Deutsch super tolle Sprache, aber meine Fresse, Alter, jetzt haben alle Englisch in der Schule und jetzt dann auf Deutsch umsteigen oder auf Französisch. Ich keine Ahnung, Mann. Kann irgendwie nicht der Das, Punkt sein. aber ich keine Ahnung. Ich finde, das ist so eine sinnlose Debatte, aber ja, Mir würde generell. es persönlich ja schon reichen, wenn in unseren Schulen das Deutschsprechen durchgesetzt wird. Nee, aber da ganz oben war nochmal ein Zitat von ihm, da sagt er, dass noch ein Stück runter, hier im nächsten Abschnitt. Gerade als Einwanderungsland ist Deutschland auf einen Staat angewiesen, der seine Werte durchsetzt und seinen Staatsbürgern Vertrauen und Stolz vermittelt. Das ist ja eigentlich schon rechte Rhetorik. Ja? Da ist er ja eigentlich schon unten durch. Stolz ist ein Pfui-Wort. Ja, es ist aber auch ein alter weißer Mann. Also. Ich hätte dann, frage ich nochmal, wenn, also hat er denn nicht diese ganzen Rechtsbrüche oder so angeklagt, zum Beispiel von der Merkel? Es gab ja doch einiges an Verfassungsbrüchen sozusagen, und das ist doch ein Problem, oder nicht? Nein, nein. Mutti ist gut. Achso, Da hast du okay. was durcheinander gebracht. Achso, okay, ja. Mutti gut. Das musst du dir merken. Wenn Mutti das macht, gut. Wenn andere das machen, schlecht. Ja, aber wenn Heiko das macht, auch gut. Ja. Ja, das sind aber auch humanitäre Krisen. Da muss man auch mal fünfe gerade sein lassen, ne? Genau. Die humanitäre Krise, dass andere Erdbereiche nicht wissen, wie man verhütet, oder was meinst du? Ja, Fukushima meinte wahrscheinlich die Abschaltung der Atomkraftwerke. Tja, das ist natürlich bedenklich. Unkrautvernichter in Ben und Jerry's, da zahlt man schon sein halbes Monatsgehalt für ein Eis. Da ist auch noch Chemie drin. Ja, aber wichtig ist doch nur, dass sie Haltung haben. Da kann man auch Genau. mal mit Chemikalien im Eis leben. Haben Haltung, unterstützen ja aber die Antonio-Stiftung. Das ist eine gute Firma, eine sehr gute Firma. Wobei ich jetzt No, halt. non-dairy frozen desert, da machen die also keine Milch mehr rein in das Eis. Mit Mandelmilch, ach Gott. Man kann es auch völlig übertreiben, oder? Mandelmilch schmeckt aber echt lecker. Boah. Ich habe das bei einem Kaffee versucht. Ich musste mich fast erbrechen. Das gab es immer bei meinen Schwiegereltern in China. Aber Mandel. da waren Glyphosat-Rückstände drin. Habe ich das gerade Ja, richtig genau. gelesen? Oh Mann. Das ist natürlich lustig, weil ja Ben & Jerry's damit argumentiert, dass sie keine genmanipulierten Zutaten nehmen, ne? Und Glyphosat ist doch ein Mittel für genmanipulierte Pflanzen, oder? Oder ist es allgemeingültig Ich glaube, das ist Pflanzenschutzmittel? allgemein so ein Unkrautvernichter. Okay. Ich glaube, das Witzigste ist ja halt dran, dass die Firma ja auch in ihrer Werbung, also ich war letzte Woche im Kino und da habe ich mir auch wieder die Werbung von denen angeguckt, die bedienen ja einfach die komplette SJW-Palette so, ne? Also da sieht man mal wieder, ist nicht immer gut drin, wenn gut draufsteht, ne? Wobei halt es mit dem Glyphosat. Genau, halt auch so eine Sache ist. Also ich weiß, dass jetzt Monsanto selber jetzt nicht unbedingt die beste Informationsquelle zu dem Thema ist. Aber die meinten auch bei dem Skandal, wo das halt im Bier nachgewiesen worden ist, dass du halt eine schädliche Menge zu dir nimmst, wenn du 3000 Liter Bier trinkst. Und da denke ich mir dann, okay, also ich trinke jetzt nicht so häufig 3000 Liter Bier, vielleicht alle zwei Jahre. Ja gut, die hatten, ja auch diesen einen Heini, der irgendwie gemeint hat, das ist so gesund, das kann man sogar trinken. Und dann war der in so einem Interview und der Moderator hat gemeint, ey, wir haben was hier, kannst du gleich trinken. Und der hat dann nur gesagt, so, nee, ich bin doch nicht verrückt. So. Ist wie damals, als der Umweltminister Töpfer durch den Rhein geschwommen ist. Ja, nur, dass er nichts getrunken hat davon. Ja, weiß man ja nicht. Passiert ja schon mal beim Schwimmen. Ne? Nee, aber man muss irgendwie 50.000 Becher Eis als Kind und 20.000 Becher Eis als Erwachsener essen. Pro Tag, um in die Bereiche des Grenzwerts zu kommen. Ne? Hängermee schafft das. Hashtag Eis für Hängermee. Aber es gibt eine gute Alternative. Geht zu Lidl und kauft euch da das Eis, das halb so viel kostet, aber den gleichen Namen hat. Und vor allen Dingen machen die keine Veranstaltung der Amadeo-Antonio-Stiftung. Mhm. Und darum geht's. Und hier Xavier, das ZDF und die Ruhe vor dem Sturm. Da sind sie drauf eingegangen, dass halt der Wetterbericht halt qualitativ fragwürdig ist. Und dass halt die Daten von der Europäischen Wetterbehörde halt nicht in ihren Wetterbericht mit einfließen lassen und deswegen halt für Berlin Entwarnung gegeben haben, obwohl es für Berlin keine Entwarnung gab. Und da hat der Kachelmann halt darauf rumgehackt, dass das halt amateurhaft und stümperhaft ist. Und ich weiß jetzt auch nicht, ob das so krass wichtig ist, dass der Wetterbericht immer on point ist, aber wenn du dann zumindest irgendwie einen scheiß Sturm hast, wo du halt sterben kannst oder so, zumindest den Tag könnten sich dann die extra Mühe machen und die Daten aktueller halten, wie normal, so, ich keine Ahnung, so. Ich weiß jetzt nicht, ob da später noch was zu kommt, aber so im Bereich Öffentlich-Rechtliche scheint ja momentan sowieso einiges ins Rumpeln zu geraten. Ne? Also der Spiegel titelt ja auch über die unheimliche Macht der Öffentlich-Rechtlichen. Vielleicht bewegt sich da mal tatsächlich was in der Richtung. Ja. Ansonsten wäre es Kachelmann. Das ist ein Rapist, der soll mal sterben oder sowas. Ja, aber wenn ich das hier lese, dass sie halt einfach aus Bequemlichkeit und Kostengünstigkeit halt das um 19.30 Uhr aufzeichnen, was um 21.45 Uhr dann irgendwie im Heute-Journal kommt, dann würde ich echt sagen, da kann man mal einen Tag, wenn so Schneemalheur ist oder Sturm oder sowas, könnte man ruhig mal über seinen eigenen Schatten springen und bis 21.45 Uhr im Studio bleiben, oder? Ja, ich auch nicht verkehrt. Der Deutsche Seewetterdienst zum Beispiel gibt nur 3 Stunden Garantie auf seine Angaben. Steht da nicht eh sowieso drunter alles ohne Gewehr? Es steht bei unserem Channel auch drunter, ohne Gewehr. Nee, da steht, dass wir nicht für die Inhalte von, wie war das? Ach, verdammt. Die Entwicklung der Familienform Alleinerziehende. Finde ich auch schon lustig. Familienform Alleinerziehende. Und das ist keine gute Entwicklung. Die ist schlecht. Nein. Der neue Wortlaut ist ja getrennt erziehend. Ja, das ist dann eine sprachliche Feinschliff von dem Trend, der seit über 15 Jahren einfach in die falsche Richtung geht. Mindestens. Ja, das ist ja auch alle, wenn man mal guckt, wie oft auch Leute mit kaputten Familienverhältnissen an irgendwelchen Sachen beteiligt sind, wie Kriminalität, Terror, keine Ahnung. Also es scheint was in Leuten zu zerbrechen im Kindesalter, wenn sie zum Spielball von so einem Beziehungsstreit und hin und her. Das ist aber auch nachgewiesen, ja. Das ist so, ja. Ja, also Dann macht mir das noch mehr Sorgen, wenn ich sehe, dass da irgendwie halt Steigerungen zwischen, was sind das hier, 8 und 5% oder so innerhalb von 20 Jahren. Es sollte halt auf jeden Fall nicht so werden wie in den USA, wo dann irgendwie bei den Schwarzen innerhalb von den USA halt 80% alleinerziehend sind, was halt nicht so gut ist. Also ja, nicht unbedingt 80% alleinerziehend, aber 80 oder 75% der Kinder werden außerhalb der Ehe geboren auch. Ne? Ja. Das führt ja dann zu Durcheinander auf jeden Fall in den meisten Fällen. Traurige Entwicklung auf jeden Fall. Ja, das hat irgendwie eine Normalität entwickelt, ne? Die es eigentlich nicht haben sollte unbedingt. Das ist eben für die Kinder nicht so gut. Ja, aber dann hast du halt auf der anderen Seite diese Kräfte, die sagen, dass das irgendwie schon eine legitime Form ist und dass man das unterstützen muss und so. Nein, nur ist es eine Form, die passiert eben sozusagen. Die legitim ist oder nicht, dass da irgendwie mal hingestellt ist. Gut, ich meine, aber es ist einfach nicht gut, ne? Ja. Da kann man ja irgendwie gegenarbeiten, glaube ich, mit Anreizen, was weiß ich, sowas in der Art. Ja, aber wir besprechen das Thema auch in der Öffentlichkeit ja fast nur im Zusammenhang mit alleinerziehenden Müttern. Ja. Alleinerziehende Männer kommen da wie in vielen Themen einfach erstmal nicht vor oder nur am Rande. Oder es wird halt sogar von ekligen Maskulisten gesprochen, wenn sich eine Partei mal Leute aus einem anderen Bereich holt, um über das Thema zu sprechen. Hallo, Feige. Ja, Niedersachsen, Salzgitter. Ich weiß es nicht hundertprozentig, aber ich gehe davon aus, dass Salzgitter auch ein Erstaufnahmelager hat. Da war ja auch früher so diese Aussiedlergeschichte mit größeren, also die Aussiedler aus dem Osten Europas sind da irgendwie in eine Sammelstelle gekommen, bevor sie auf Deutschland verteilt worden sind. Und ich denke mal, das wird jetzt auch genutzt und deswegen, wie es bei mir hier in der Stadt auch ist, lassen sich da einfach viele Flüchtlinge auch nieder, weil die denken, okay, die Stadt kenne ich, hier habe ich alle meine Unterlagen unterschrieben und habe alles, also suche ich mir hier was. Und das führt halt dazu, dass sich dort unheimlich viele Flüchtlinge konzentrieren im Vergleich zur, wie war das, zu den Beheimateten? Und ja, und die niedersächsische Landesregierung will jetzt ein Zuzugsverbot für Flüchtlinge für Salzgitter umsetzen. Ja, das muss man sich aber auch mal auf der Zunge zergehen lassen, wenn schon eine rot-grüne Regierung irgendwie der Meinung ist, okay, da muss man jetzt mal einen Riegel vorschieben. Da kann man sich ja so ungefähr ausmalen, wie katastrophal die Zustände wirklich sind. Ja, also, aber mindestens suboptimal, mindestens. Ja, aber dann würde ich mir halt auch wünschen, dass da insgesamt mal geprüft wird, wo welche Gemeinden halt die Last am härtesten tragen und dass da auch irgendwie vielleicht auch für mehr Gemeinden sowas ausgesprochen wird, weil ja, man kann den Begriff Überfremdung gut oder schlecht finden, aber ich erlebe hier jeden Tag, dass ich mir denke, wo bin ich ja eigentlich? Ich war gestern mal wieder an unserem wunderschönen Bahnhof, ja. Das könnte auch der Bahnhof Nairobi West sein. Aber der springende Punkt ist ja, dass du normalerweise halt wirklich sagen müsstest, okay, so freie Wohnortwahl ist erstmal nicht gegeben, ne, weil wir machen nicht nochmal denselben Fehler wie mit den Gastarbeitern, dass wir alle auf einen Haufen parken und uns am Ende dran wundern, dass da keine Integration stattgefunden hat. Ja, aber immer wenn du das halt irgendwie versuchst, ja, dann weißt du halt ganz genau, welche Parteien dann irgendwo aus dem Busch gesprungen kommen und schreien, nee, das geht aber nicht. Ihr könnt den Leuten nicht irgendwas vorschreiben, was fällt euch überhaupt ein, Anforderungen an irgendwen zu stellen. Und das ist das Thema halt wieder vom Tisch, ne? Ich glaube, so eines der Probleme dabei ist, dass die Leute gerne zu ihren Verwandten ziehen, ne? Also, dass sich die Vororte deswegen auch irgendwie mit den entsprechenden Ausländern aufblähen, weil die eben immer wieder zueinander ziehen. Ja, gut, aber da muss man dann einfach mal sagen, ist jetzt halt nicht, ne? Also ich meine, wir haben die Erfahrung ja nun leidvoll gemacht. Ja. Ja, ich sage mal, dass die Integration der ersten Generation nicht geklappt hat oder beziehungsweise der nachfolgenden Generation, das ist ja ganz eindeutig darauf zurückzuführen, dass man gesagt hat, so, ihr haut ja eh irgendwann wieder ab, dann braucht ihr hier nicht vernünftig in die Schulen gehen, dann können wir euch alle am Stadtrand irgendwo in irgendwelchen Siedlungen parken. Ja, das Vorstellung vom Gast ist natürlich tatsächlich ein bisschen falsch gewesen, ja. Hm. Und wenn wir dasselbe jetzt wieder machen, dann weiß ich nicht, dann führen wir, dann führen wir in 10 Jahren dieselben Gespräche, wie wir sie vor der Flüchtlingskrise auch hatten. Das vergessen nämlich immer viele. Ja, das es wird ja, es wurde dann ja im, nach 2015 wurde ja immer so getan, als wenn wir vorher die Integration quasi problemfrei abgeschlossen hätten und das, was wir jetzt kriegen, wäre wieder ein Neuanfang des ganzen Themas. Nee, das ist ja vorher nicht abgeschlossen gewesen. Ich meine, ich kann jeden mal einladen, sich irgendwelche Schlagzeilen aus 2012, 13, 14 rauszusuchen. Da wurde jedes halbe Jahr, war das wieder ein Thema, dass die Integration in die Buchse gegangen ist. Und hier Neukölln schickt Obdachlose aus Osteuropa zurück, aber nur, wenn sie ja wollen, weil immer wegen EU kannst du die ja nicht unbedingt zurückschicken. Also da habe ich mich gefragt, als ich das gelesen habe, ob das nicht möglich ist, dass du dich als Obdachloser einfach als Flüchtling registrieren lässt, weil ich meine, bei dem einen Bundeswehrsoldaten hat es doch auch geklappt, der kein Wort irgendwie Arabisch konnte, der dann als Flüchtling gekommen ist, dann hast du zumindest mal, weißt du, ein Dach über dem Kopf, weißt du? Ja, aber wenn du halt irgendwo aus Polen kommst und du bist halt blond, blauäugig und hast so einen slawischen Kanisterschädel wie der OPEX, ne, dann... Ey, was, Kanisterschädel, ey, komm ran. Dann glaubt dir das natürlich keiner. Ja, aber ist das die gleiche rot-grüne Stadtregierung Berlin, die alles andere für Flüchtlinge tut und rot-rot-grün, ja, und aber bei Obdachlosen aus Osteuropa gehört die Menschlichkeit auf, oder was? Ja, das sind ja, es ist ja in Hamburg, sind es ja auch die rot-grüne Regierung, die halt auch irgendwie da Tür mach auf, Tor mach weit, ja, die dann aber sagen, wenn die bei ihnen in den Vierteln cornern, dann muss da aber unbedingt was gegen gemacht werden, ne? Dann muss da bitte mal die Polizei kommen und dafür sorgen, dass sie nicht in den Edelviertel rumlungern. Ja, das war nämlich auch noch wirklich noch im Artikel selber drin, dass halt was gemacht worden ist, weil die wortwörtlich in den Vierteln rumgelungert sind, wo dann die Leute grün wählen und viel verdienen und dann keine Lust drauf haben. Wobei dieses Cornern sowieso eine Sache ist, die meiner Meinung nach völlig schwachsinnig ist. Ja, aber es ist ja schon ganz witzig, dass das dann komischerweise erst dann zum Problem wird, wenn es denen halt auf die Füße fällt. Ne, also ich würde mal gerne wissen, wie das grüne Klientel oder das SPD-Klientel auf die Flüchtlingskrise reagiert hätte, wenn man denen die ganzen Unterkünfte in die Viertel gepflanzt hätte und nicht da, wo sowieso schon der soziale Notstand haust. Ah, ich kann es dir sogar beantworten. Bei mir, dort wo ich wohne im Gemeinderat, wollten es in der Gegend, also man hat zwei Plätze vorgeschlagen und der eine Platz war in der Nähe von den, wie soll man mal sagen, besser verdienenenden, und die haben dann alle Radau gemacht, dass das doch da nicht hingebaut werden soll, und am Ende sind dann aber so viele gekommen, dass dort auch noch hingebaut worden ist. Es gab damals ein Interview mit Anwohnern aus Bad Soden, das ist hier so im Frankfurter Speckgürtel, eine von den richtig reichen Städten, und da haben dann wirklich Leute gesagt, aber doch nicht bei uns, das ist doch ein besseres Viertel hier. Das soll ja auch so bleiben. Ja, und da, liebe Kinder, kommt übrigens der Begriff Gutmensch her. Ja, das hat nichts damit zu tun, dass man Gutmensch ist, nur wenn man sich halt wirklich ernsthaft engagiert oder sowas, sondern genau solche Menschen, das sind per Definition die Gutmenschen. Nicht immer Heuchler, wie sich das seit Jahrhunderten eingebürgert hat. Gutmensch ist ja ein Euphemismus für selbstgerechte Heuchler, ne? Genau. Hier die Spätphase eines Machtsystems. Der Artikel geht darauf ein, dass man jetzt die Absichtserklärung der 200.000 Menschen im Jahr hingeschrieben hat und dass es halt irgendwie nur Wortspielerei ist und auch nur eine Absichtserklärung und dass das halt irgendwie darauf zu schließen lässt, dass halt das einfach nur Fassade ist und halt so irgendwie hier ein Happen an die Öffentlichkeit. Wir haben es diskutiert, weißt du? Ja, aber das ist ja relativ offensichtlich. Ich meine, das ist halt, eigentlich ist es eine politische Meisterleistung, dieser Kompromiss, weil das halt eine Projektionsfläche für alle Parteien bietet. Ne? Es ist halt, Seehofer kann als bayerischer Löwe nach Hause gehen und kann sagen, jawohl, wir haben die Obergrenze. Merkel kann sagen, naja, eine richtige Obergrenze ist es ja eigentlich gar nicht. Und die Grünen können sagen, also das finden wir nicht in Ordnung. Und jetzt können wir Radau machen. Und das kleine Kind kann sagen, guck mal, der Kaiser hat ja gar nichts an. Mhm. Wäre es nicht vielleicht besser, diese beiden Köpfe, die da eben noch waren, irgendwie loszuwerden? Abwarten. Aber das war jetzt aber anti-elitär. So nicht. Das sind aber richtige, schöne, tolle Köpfe. Aber wie gut, dass wir die Öffentlich-Rechtlichen haben, die tolle Serien produzieren hier, wie Maximilian. Ja. Und Tausende uns da errichtet. Erklären. Täglich kommen mehr. Sie haben nichts. Nur die Hoffnung, dass es hier besser ist. Nächstenliebe zu üben, ist unsere Pflicht. Aber wer bezahlt das? Die Verpflegung, Kleidung und Unterkunft. Alle, denen es besser geht. Eure Untertanen werden unruhig. Die Bürger wollen keine Fremden. Wir schaffen das. Hat sie nicht gesagt. Ja, also als ich das gesehen habe, ich konnte das halt echt nicht verstehen, weißt du? So, dass sie das einfach so mit kalter Miene sagt, so, wir schaffen das, ja? So. Das nennt man subtil. Ja. Aber es ist nur gut, dass man so die Oberkörper dann sieht und nicht irgendwie noch die Hände, Raute, ne? Ja. So praktisch eine Raute oder wie? Alter, scheiße. Ja, aber subtil, war subtil mit dem Hammer in die Fresse, Chris? Bist ja, genau. Sicher? Total subtil. Ja. Alter Schwede. Ja. Weißt du, der Typ so von wegen, ja, wer soll das alles bezahlen, so die Unterkunft, die Kleidung, die Verpflegung, so, ja, wir schaffen das so. Soll ich mal kurz googeln, ob das von der Telux GmbH, von dieser Kirchenproduktionsgesellschaft produziert wird? Keine Ahnung, ey. Zweifelsfall von Frau Schäuble Junior halt. Nur auf dem Ghetto, ne? Wie hieß die? Es ist ein MR-Film, deutsch-österreichische Co-Produktion. Und MR-Film ist eine österreichische Filmproduktionsgesellschaft mit Sitz in Wien. Ja, die schaffen das. Die Österreicher haben ja heute auch die Rechnung serviert bekommen für ihre politische Borniertheit. Also willst du sagen, die haben es nicht geschafft? Wie bitte? Also willst du damit sagen, sie haben es nicht geschafft? Ja, weiß ich nicht. Ich weiß noch nicht ganz genau, was sie geschafft haben. Auf jeden Fall haben sie es geschafft, die Wähler so weit zu bringen, dass jetzt HC Strache der Königsmacher wird. Aber okay. Nochmal eine andere Anekdote, wo wir gerade bei Öffentlich-Rechtlich und so weiter sind. Es ist ja am Freitag ist ja Babylon Berlin angelaufen. Das, was ich auch nicht wusste, ist, dass das tatsächlich in Kooperation mit den Öffentlich-Rechtlichen stattfindet. Das heißt, von unseren Zwangsgebühren werden Formate bezahlt, die wir nicht gucken können, es sei denn, wir kaufen uns dann nochmal ein Sky-Zugang. Nee, wir können sie gucken, aber erst ab Herbst 2018. Sky hat 12 Monate das Alleinverwertungsrecht. Na, das ist ja ein Träumchen. Naja, und die Öffentlich-Rechtlichen haben den größeren Anteil bezahlt. Und da bin ich auch schon mal gespannt. Also in den ersten beiden Folgen hielt es sich noch in Grenzen, aber ich habe so die leise Vermutung, da wird auch noch einiges an politischer Erziehungsarbeit geleistet. Ich meine, in der passenden Zeit dafür spielt es, ja. Ach, das ist sowas, was mich sowieso schon nervt. Wenn wir dann mal eine große Serie produzieren, machen wir nicht was Leichtes irgendwie. Wir machen nicht irgendwie was, was international vielen Menschen gefallen könnte, so ungefähr. Wir machen so ein typisches, schweres Ding. Deutschland macht die Selbstgeißelkiste auf. Und es geht wieder um eine Zeit, in der irgendwie alles düster und böse war und so. Und anstatt halt mal mit dem Geld vielleicht so was zu machen, was auch Appeal hätte, was wo die Leute dann sagen, was, das kommt aus Deutschland? Geil. Sowas wie Funk. Ja, ich dachte vielleicht an sowas wie Rome zum Beispiel. Das war ja auch eine Co-Produktion mit Europa. Ich kann an der Stelle, ich glaube, ich habe es hier schon dreimal gesagt, guck Deutschland 83. Das Beste, was Deutschland seit Ekel Alfred im Fernsehen zustande gebracht hat. Ekel Alfred war ein englisches Format. Ja. Naja, aber man muss schon sagen, dass das schon durch die Darsteller absolut guten Charakter gekriegt hat in Deutschland. Also, ja, hast du die amerikanische Version davon mal gesehen? Nee, aber. Ja, eben. Ah, komm, aber es geht ja auch viel in den Folgen um deutsche Probleme, also DDR und Fußball und solche Sachen. Also. Deutsche Probleme. Ich habe nur mal das englische und amerikanische The Office geguckt und war danach dann auch recht froh, dass wir es mit Stromberg noch so halbwegs gut getroffen haben. Meinst du? Ach, ich weiß nicht. Also besser als das amerikanische ist es tausendmal. Ich konnte mir das nie angucken. Ich fand den Stromberg gut. Büro ist Krieg. Ja. Alle immer nur einer Meinung hier. Ich finde das furchtbar. Ihr seid genau wie die SJWs. Die SPD. Also ihr habt hier zumindest Unterhaltung im Fernsehen. In Russland gibt es keine Unterhaltung. Es ist nur Parteiprogrammfernsehen. In Russland unterhältst du das Fernsehen. Ich hab neulich einen Ausschnitt gesehen, wie Wladimir Putin bei der russischen Version von, also quasi Russland sucht den Superstar, einfach reingekommen ist und am Klavier gespielt hat. Nee, das ist Fake News. Da hat Russland die eigene Show gehackt. So, das. Ja. Und ein Putin-Hologramm in die Sendung projiziert. Ja, gut, genug Spaß gehabt hier. Bundespolizei lässt Bahnhöfe teilweise unbesetzt. Was bedeutet das denn genau? Kommen die da selbst nicht mehr hin an die Bahnhöfe oder wie? Ja, die haben sie zu schlimmeren Bahnhöfen abgezogen, weil sie nicht genügend Polizei haben. Und das ist ja auch gut und richtig, dass man bei den größeren Bahnhöfen danach guckt, aber kleinere Bahnhöfe ziehen dann in kürzeren, weil man nicht genügend Polizei hat. Also als ich gestern um 1:30 hier im Bahnhof eingelaufen bin, standen da 5 Bundespolizisten auf dem Bahnsteig und haben geguckt, ob alles klar geht. So viel zu dem, was die wohl erwarten. Das war vor 3 Jahren, war das noch nicht so. Da war da vielleicht, also die haben dann, es gibt ja an den meisten größeren Bahnhöfen gibt es ja eine Dienststelle von der Bundespolizei. Und da waren die auch damals schon drin, aber die sind halt nicht rausgekommen, wenn ein Zug kam und haben sich dahingestellt und abgewartet, welchen Stress es diesmal gibt. Keine Ahnung, also bei mir in Hannover stehen die seit 2001 eigentlich mal mit Sturmgewehr da. Ja, ist vielleicht an einem richtig großen Bahnhof nochmal was anderes. Ja. Aber ja, kann das denn richtig sein, zu sagen, okay, die Bahnhöfe, die sind nicht so wichtig und die anderen Bahnhöfe sind wichtiger. Das heißt, die Reisenden, die da aussteigen, müssen halt sehen, wie sie durchkommen. Und die Reisenden, die am nächsten Bahnhof aussteigen, haben Polizeischutz. Ist das der richtige Weg? Oder führt das zu No-Go-Areas? Ich meine, in Stuttgart, also meine Frau ist es dort passiert, die war in Stuttgart unterwegs und dann ist sie zum Bahnhof gegangen. Und dann standen da halt, wie soll man sagen, Mitbürger mit Migrationshintergrund da und dann hat er seinen Penis halt rausgeholt, hat den hin und her gewedelt und dann ist meine Frau zum Bahnangestellten gegangen und meinte, da vorne steht halt ein Exhibitionist rum, der stellt sich da hin, also der lungert da nur rum und er meinte dann, ja, das sei nicht unser Bereich. Und dann, ja, ist wahrscheinlich 3 Zentimeter von der Kante entfernt gewesen. Das war da in Köln schon das Problem an dieser Silvester, bei diesem Silvestervorfällen. Dass wahrscheinlich die Bundespolizei, die innen drin war, gar nicht gut besetzt war und die Polizei, die normale außen, dass die gar nicht im Bahnhof agieren darf oder sowas. Das haben sie so schön klein gehalten, das Thema. Dass das nicht rauskommt. Ist auf jeden Fall ungut. Im Chat fragt der Oscar Wilde-Fan, ob ein Angstraum sowas ähnliches ist wie ein Safe Space. Ja, das Gegenteil. Ja. Nicht die Kinder sind das Problem, sondern das Bildungssystem. Die Leistungen von Viertklässlern haben sich dramatisch verschlechtert, vor allem in Baden-Württemberg. Was sagst du dazu, Abel? Das liegt an der grünen Regierungsbeteiligung. Das ist tatsächlich aber auffällig und da habe ich die Woche auch erst drüber nachgedacht, als ich einen anderen Artikel, ich meine aus dem Tagesspiegel dazu gelesen habe, dass komischerweise überall da, wo Rot-Grün ihre Wichsgriffel im Spiel hat, geht es mit der Bildung immer steil bergab. Also das ist in Niedersachsen ist das so, deswegen wundert mich das, wenn ich gerade die ersten Wahlergebnisse sehe. Ne, da ist es eine Katastrophe. In Nordrhein-Westfalen hat genau dieses Thema die Wahl gekostet, ja, weil die Löhrmann da also eine hanebüchene Katastrophe angerichtet hat. Bremen ist Schlusslicht, ne, Berlin ist auch eine Katastrophe. Da scheint es ein Muster zu geben, dass das Rot-Grün das wohl mit der Bildung nicht so richtig drauf hat. Ja, wir wissen ja auch, dass es da dann nicht um die Verbesserung der Leistungen geht, sondern dass Kinder halt schon in der Grundschule lernen, welche Lebensmodelle es gibt und welche sexuellen Vorlieben es gibt und was nicht. Und dass das Social Justice-Themen in alle Fachbereiche reinkommen sollen. Ne? Also wenn man halt auf sowas seine Priorität legt, dann müssen andere Dinge schleifen. Und das ist dann halt vielleicht das Lernen, für das die Schule eigentlich da ist. Ich habe mich gefragt, ob es vielleicht auch damit zusammenhängt, wie die Schüler schreiben lernen heute, weil die lernen das, glaube ich, so, dass sie erstmal irgendwie schreiben können, wie sie lustig sind. Jein, das ist also diese sogenannte Anlauttabelle wird nicht in allen Schulen verwendet. Das ist okay, aber ja, jetzt hat man angeblich statistische gute Ergebnisse damit erzielt, so wie ich das weiß. Ja, aber es ist eigentlich auch so das Problem in den Bereichen, also nicht das Problem kann man so nicht erkennen, aber in den Bereichen, wo das ausgeführt wird, ist es auch ein bisschen problematischer. Wenn ich das nicht weiß. Also ich war gestern auf einer Familienfeier, da waren drei Lehrerinnen da und die haben alle gesagt, das ist eine Katastrophe. Die Leute kommen, also die sind nicht Grundschullehrer, bis auf die eine. Aber die ist ja in der Schule, die keine Anlauttabelle verwendet, aber die haben gesagt, es ist eine Katastrophe, die kommen zu dir in die fünfte Klasse und du kannst mit denen nochmal von vorne anfangen im Endeffekt bei Deutsch. Und darunter leidet natürlich der Stoff, der eigentlich drankommen sollte. Ja. Weil die alle noch Fata, F-A-T-A schreiben und denken, das ist in Ordnung so. Ja, und dann geht es hier gerade weiter. Also der Unterricht in Baden-Württemberg, man hat überwiegend Frauen, die Lehrerinnen sind, und Frauen tun überwiegend eine Halbtagsstelle mehr zu schätzen wissen, wie wenn man 40 Stunden arbeitet. Und ja, aber auffällig, dass nur von Lehrern gesprochen wird, ne? Immer so eingeworfen. Ja. Haben ich übrigens auch alle drei Damen gestern bestätigt, mehr männliche Lehrer sind dringend notwendig. Mann. Fand ich ganz interessant, das mal in der Praxis abzufragen, wie die zu diesen ganzen Talking Points stehen, und das ist eigentlich eindeutig. Ja. Also das zeigt mir wieder mal, dass es vor allem die politischen Ideologen sind, die diesen ganzen Schwachsinn vorantreiben, ohne halt auch auf das Bodenpersonal auch nur einen Gedanken zu verschwenden. Also in meinem Kinder sind halt im Schnitt deswegen schlechter, weil ein paar Ausländer dazugekommen sind. Das sollen wir halt auch mal relativ sehen, aber in meinem nächsten Verwandtenkreis ist auch eine Lehrerin, die seit ihrer frühesten Jugend begeisterte SPD-Wählerin ist, die jetzt bei der Bundestagswahl das erste Mal nicht SPD gewählt hat, weil sie gesagt hat, diese Inklusion, ja, das hat ihr ihren Job fast unmöglich gemacht. Ja, also das ist ja auch ein ideologisches Projekt, das halt mit aller Gewalt durchgedrückt wurde, gegen alle Sinnhaftigkeit, gegen alle Widerstände und zum Leidwesen aller. Man hat ja auch in Schulen dann so Kinder, die den Holocaust leugnen, eben aus solchen Familien so, oder die Juden einfach als Schweine ansehen und überhaupt nicht als Menschen. Und da können auch die Lehrer, soweit ich weiß, auch nicht irgendwie das irgendwie weiterleiten oder sagen. Die sind total ratlos. Das ist halt echt schlimm, weißt du, du nimmst Leute, die erstmal durch so einen Filterungsprozess erstmal durchkommen sollten und lässt aber den Filterungsprozess komplett weg und sagst, wir schaffen das. Das ist... Ach man. Das Interessante ist ja noch, dass in der Studie von dem Artikel, der vorangegangen ist, wo man gesehen hat, dass das Leistungsniveau absolut eingebrochen ist, dass die Studie sich noch auf einen Bereich bezieht, wo die Flüchtlinge noch nicht mit eingeschlossen sind, die 2015 dazu kamen. Also hast du, bevor die Flüchtlinge jetzt schon mit wenigen Deutschkenntnissen auf die Schule treffen, schon bereits einen absoluten Einbruch. Und er wird jetzt auch nicht unbedingt besser dadurch, dass du irgendwie ein anderes Alphabet gelernt hast und dann schnell hier römische Zeichen lernen musst. Also, ja. Das ist nicht so einfach. Es gibt eine aktuelle Hochrechnung aus Niedersachsen. 34,8% CDU, 37,4% SPD, Grüne 8,5%, FDP 7%, Linkspartei 4,8% und AfD 5,6% bei einer Wahlbeteiligung von 63%. So, und kann jetzt bitte... Die linke Wähler gehen immer erst kurz vor Schluss. Kann jetzt bitte jemand einmal, der mathematisch gut drauf ist, ausrechnen, ob es jetzt für Rot-Grün reicht? Warte mal, die... Sollte nicht, ne? Sitzverteilung nach Hochrechnung aus dem ZDF, 51 CDU, 54 SPD. 6, das wären 66 Sitze für Rot-Grün und für den Rest wären es 69 Sitze. Also Rot-Grün wird schwierig. Es sei denn, die FDP und die CDU stimmen lieber mit der Regierung und gegen die AfD, weil es halt die bösen Nazis sind. Ansonsten dürfte Rot-Grün... Also, es gibt eine Mehrheit für eine große Koalition, klar. Es gibt eine Mehrheit für Rot, also Ampel, Rot-Grün-Gelb. Und es gibt eine Mehrheit für Jamaika. Ja, also wird es wahrscheinlich eine große Koalition, weil... Die FDP hat in Niedersachsen gesagt, sie will Rot-Grün nicht verlängern. Und ich glaube, nach dem Theater, was die Grünen mit der CDU da hatten, mit der Überläuferin, werden die sich hier lieber eine Axt ins Bein hauen, als da Jamaika zu machen. Mal gucken. Also die FDP hat schon für viele Sachen das Knie gebeugt, aber ja, schauen wir mal. Das nur mal so. Ah ja, diese lesbische und schwule Lebensweisen ein Thema für die Schule, das passt ja gut zu unserem Thema davor. Ja, zur Qualität, da wollte ich eigentlich auch noch mal kurz was sagen, weil da habe ich tatsächlich ein bisschen Erfahrung gesammelt und jetzt letzte Tage auch gelesen in dem Artikel, dass eine Kultusministerin oder so gesagt hat, dass da das Problem drin läge, nämlich in so einer Art Qualitätssicherung oder Qualitätsprüfung, Überwachung überhaupt. Jede größere Firma heutzutage hat ein Qualitätsmanagement. Und sowas gibt es an Schulen nicht. Wenn so ein Lehrer nach seinem Referendariat dann auf die Klasse losgelassen wird oder auf die Schüler, dann können die da machen, was sie wollen. Dann machen die Tür zu und machen da, was sie wollen. Und keiner guckt mehr und keiner kommt mehr und prüft mal. Nichts, gar nichts. Ne? Also Qualitäts- und Qualitätsprüfungen einfach. Auch manchmal kommt es ja vor, dass so Lehrer mal scheitern an Schülern, dass sie nicht klarkommen mit den jungen Leuten. Ne? Und dann stehen die da alleine. Und wenn sie Schiss haben, sich an jemanden zu wenden, Hilfe suchend oder so, weil sie möglicherweise Sorge haben, dann als Loser dazustehen, ja, dann leiden im Prinzip die Ergebnisse, das Wissen der Schüler. Ne? Und Scheitern kommt ja öfters mal vor. Also, sicher kommt das vor. Gerade bei jungen Lehrern. Ne? Ja, also ist ja auch nichts, wo man jetzt dann Asche über sein Haupt schmeißen muss, sondern halt nach Hilfe gucken muss. Eigentlich nicht, ne? Genau. Ich meine, das ist jetzt nicht unbedingt ein Grund dafür, dass das zunehmend schlechter wird. Das ist eigentlich so ein systemimmanentes Problem. Aber ja, das wäre vielleicht mal ein Anfang. Ne? Ja. Ich stelle mir das aber schwierig vor, so eine QM-Geschichte in der Schule zu installieren mit so Kameras. Ja. Nee, man muss sich einfach daran gewöhnen, dass ab und zu mal jemand drin sitzt im Unterricht. Ne? Dass ab und zu mal der Rektor kommt oder ab und zu mal ein Schülervertreter da sitzt oder ein Elternvertreter hinten drin sitzt. Und ja, das muss einfach normal sein. Die Türen müssen vielleicht einfach auch weg. Wie die Türen weg? Offene Klasse. Ich habe mal in der Stellenanzeige gelesen, wir suchen eine Lehrerin oder Lehrer, die bei offenen Türen arbeiten können. Da kannst du nicht rumschreien mit deinen Schülern oder so. Da kannst du nicht ätzend sein zu denen oder was weiß ich, die machen lassen und dann springen die durch die Gegend und so weiter und das hören, dann kriegen das alle mit. Ja, aber deine Schüler können dir gegenüber, die wissen ja dann auch, dass sie Narrenfreiheit haben. Komm, du weißt, dass das so. Wieso eigentlich? Also die Kontrolle geht doch auf alle, geht doch auf die Schüler genauso. Kommt ja, mit dem kleinen hyperaktiven Kevin machen, der die eine Schlampe nennt oder so? Ja, nix, was willst du denn da machen? Machst du da auch die Tür zu oder auf, oder machst du da nichts gegen sozusagen? Ja, dann sagt er das eben. Da gibt es eine Yachtreise und fertig ist der Lachs. Also überlegen, ob er das bestrafen will oder belächeln, keine Ahnung. Felix aus South Park, wo der Lehrer dann immer oben gemacht hat. Ne? Ja, das hier ist, die ist schon ein bisschen älter, die Broschüre. Ich glaube 2013 zum ersten Mal aufgelegt. Eine Beihilfe für Lehrer, wie sie diese ganzen Social Justice, Queer-Themen halt in die Schule bringen. Ne? Und das ist halt auch wieder der ganze Sermon drin. Hier Auseinandersetzung mit der Frage, was normal ist. Ist die Vater-Mutter-Kind-Familie normal oder ist das das Patriarchat und solche Sachen, ne? Also ich denke, ist dann gerne mal die Frage, was da weggelassen wird. Ne? Gerne weggelassen wird ja so die biologische Funktion. Und dann hier zum Beispiel ist eine Übung, vier Unterrichtsstunden in der Grundschule. Da haben wir dieses schöne Bild hier. Und dann sollen sich die Kinder bitte überlegen, was das für Lebensformen sein könnten. Stelle ich mir gerade in so einer multikulturellen Klasse sehr witzig vor. Ne? Wenn auch vielleicht was passiert, wenn jemand aus einem islamischen Kulturkreis nach Hause kommt und denen erzählt, was sie heute gemacht haben. Ja, da können Männer mit Männern zusammenleben, die sich lieben. Ja. Ist wahrscheinlich erstmal Backenfutter. Ja. Ja, sag ich doch. Fresse dick. Ja, und wie gesagt, Formen der sexuellen Identität, das ist jetzt hier schon für ältere Schüler. Ja. Was weißt du über Schwule und Lesben? Welche Vorteile und Stimmwörter kennst du? Ich frage mich halt, ob die Schule der Ort ist für sowas. Oder ist jetzt nicht die Woche auch durch Twitter dieses Ding gegeistert, hier mit diesen, was sie in welchen Altersstufen lernen sollen? Und da ist irgendwie bei 0 bis 6 Jahre oder bei 4 bis 6 Jahre schon frühkindliche Masturbation drin? Das habe ich hier drin so jetzt noch nicht gelesen. Nee, das ist hier nicht, aber das ist die Woche, ist das auf Twitter rumgegeistert. Das werden bestimmt Leute gesehen haben. So eine Broschüre, und dann ist da auch diese komische Stoffpuppe, die sie dazu haben und dann, ne? Ja, aber ja, das würde ich gerne erstmal mit Quelle sehen, bevor ich das. Das ist voll von der UNO tatsächlich. Die junge Freiheit hatte das in diesem Film über die Frühsexualisierung auch drin. Ich habe da vollstes Vertrauen in den Chat, dass da gleich jemand kommt und das parat hat. Aus dem Ding hier ist halt dieser Fragebogen rumgegangen, der aber ein rhetorischer, ein umgedrehter Fragebogen ist, mit Fragen, die man Homosexuellen stellen kann und dann auf Heterosexuelle gemünzt. Ja, heiteres Identitätszeug. Aber ja, wenn halt Zeit für sowas aufgewendet ist, was fällt dafür raus? Und wenn so viel Unterricht ausfällt. Ja, aber Mathe ist nicht wichtig. Wichtig ist, dass die Kinder schon früh beigebracht bekommen, nicht den Hass in sich zu tragen. Weißt du? Was wäre, wenn also deine Clique sich in einer Eisdiele trifft, für die du kein Geld hast? Wenn deine lesbische Tante dir erzählen würde, dass sie schwanger ist? Wenn deine Mutter dir erzählte, dass sie lesbisch ist? Wenn dein Vater dir erzählt, dass er schwul ist? Wenn dir deine Freundin riete, doch ein Deo zu benutzen. Dann würde ich den Glauben ans Leben verlieren. Was? Also. Steht das da wirklich mit dem Deo? Ja. Das ist doch nicht deren Ernst, oder? Ja. Außerdem hier, wenn du erfahren wirst, dass euer Nachbar AIDS hat, also ich habe mal in einem Haus gewohnt, wo einer AIDS hat und der ist auch irgendwann auf die super tolle Idee gekommen, weil er war auch homosexuell und hat sich irgendwann mit seinem Lebensgefährten gestritten. Und dann hat er bei uns die Scheibe von der Haustür eingeschlagen und das war so ein Sicherheitsglas mit lauter feinen Edern drin. Ja, und da hatte ich dann erstmal die Desinfektionskrew da irgendwie von der Feuerwehr, die das alles abgekerchert hat, weil er nämlich sich schön die Hand aufgerissen hat. Er ist voll geblutet. Also ich war neulich durch einen dummen Zufall mal wieder hier im örtlichen Comic-Store, weil ich mir da ein Buch holen wollte und da war irgend so eine Action und da waren ganz viele junge Leute und da hätte ich wahrscheinlich 9 von 10 dort auch gerne mal gesagt, hier, Keule, benutze mal ein Deo, bitte. Das sind diese Comic-Fans, die wohnen bei ihrer Mutter im Erdgeschoss und Hyper-Consumers, Shitflingers, das kennen wir noch. Ich glaube, das sind einfach junge Menschen, die irgendwie noch nicht so gecheckt haben, dass ihr Körper jetzt halt Schweiß produziert und dass sie halt einfach stinken wie die Schweine, wenn die mit 20 Mann auf einem Haufen sind. Aber vielleicht sind die nur arm und können sich kein Deo leisten. Und Axe macht ja nur sexistische Werbung und sie wollten hier nicht in toxische Maskulinität flüchten und dann deswegen keine Axe kaufen. Ja, dann sollen die bitte in ihre Armviertel gehen und dort stinken. Das ist jetzt aber klassistisch. In der unteren Reihe, da möchte ich eigentlich nicht sein. Ja. Das wäre mir peinlich. Habt ihr das gesehen? Beck, der Typ von Rosenstolz und dieser komische Fernsehmogel da. Ja, da ist der Fragebogen. Woher glaubst du, kommt deine Heterosexualität? Wann und warum hast du dich entschlossen, heterosexuell zu sein? Das Ding mit dieser Heterosexualität ist, dass wir eine sexuell dimorphe Spezies sind und dass wir uns reproduzieren darüber, das weißt du, so und das biologische Grundannahmen so. Und dass irgendwer das auch noch so gestaltet hat, dass uns das Spaß macht, also dass wir irgendwie da Bock drauf haben. Also das ist alles Spaltung im Endeffekt. Also wenn ich das wie ein Kind beantworten würde, da würde ich, glaube ich, Frage 2 schon mal einfach nur mit Hä? Beantworten. Ja, also das sind halt mehr oder weniger halt wirklich einfach rhetorische Fragen, bei denen man früher so die Stereotype, was Homosexualität anging, einfach auf Heterosexualität umgedreht hat, um damit zu zeigen, wie blöd es ist. Aber eigentlich braucht man das nicht machen, weil es ist allen klar, dass es schon eigentlich echt dämlich ist, ne? Aber trotzdem hat sich dieser P. Baker da hingesetzt und so die Fragen konzipiert. Das ist ja, aber Sprache ist Gewalt und wir wollen gewaltfreie Schulen. Ich bitte dich, okay, keiner ist darin gestorben, dass gesagt wurde, du stinkst, okay? So, Wer weiß. Kommen wir erstmal mit einer Quelle für diese Behauptung. Ja, ne? Und dann reden wir weiter. Ja, ne? Und außerdem, OPEX, nimm erstmal ein Deo. Ach so, also könnt ihr das über hier das Internet schon riechen, ja, hier erst Quadratschädel und jetzt hier Deo, ja, hier, ich will das nicht mehr der Quoten sein. Das hier finde ich auch du, sehr geil. Pass lieber erstmal auf, dass die Berliner Regierung dich nicht mit dem Bus nach wieder über die Grenze transportiert. Das passierte nur dreimal bis jetzt. Da war eben noch so ein Schaubild zum Thema Diversität. Und da waren diverse Sachen aufgezählt, also Hautfarbe, ethnische Zugehörigkeit, Sexualität, aber nicht Meinung. Das war schon wieder sehr erhellend, fand ich. Also Diversität ist nicht politische Einstellung oder Meinung oder irgendwie sowas. Das sind nur Sachen, die du nicht ändern kannst. Und hier vom Dänischen interessanter Artikel, dass... Also er hat festgestellt, dass mittlerweile in Kalifornien eine weniger hohe Strafe dafür vorliegt, wenn du jemanden wissentlich mit HIV ansteckst, wie wenn du jemanden misgenderst und das falsche Pronomen verwendest. Und ich finde das hervorragend und ich finde das gut und jeder, der was daran zu kritisieren hat, der ist pro Hitler. Punkt. Mindestens. Muss man sich klar machen, einen Transsexuellen nicht nach seinen Wünschen anzureden, wird doppelt so hoch bestraft, wie Leute wissentlich mit HIV zu infizieren. Ja, weil das ist nämlich parallel dazu, ist dieses Ding rausgekommen. Penalties dafür oder Strafen dafür, dass du Leute nicht mit ihren gewünschten Pronomen anredest. Ach komm, Scheiße. Mann, wer Missbrauch verhindern will, darf den Feminismus nicht belächeln, Alter. Wir brauchen eine Ideologie, um ein Problem zu lösen, das nicht durch diese Ideologie gelöst wird, Mann, geil. Ja, genau, es ist also wieder so dieses Ding von wegen, ja, der Feminismus, super, der beschäftigt sich ja mit den ganzen Machtstrukturen und das sind natürlich auch unbedingt die Machtstrukturen. Und da war hier, das fand ich am bescheuertsten hier, dass sie dann schreiben, bla bla bla, ja, beim Bauarbeiter an der Ecke und beim anonymen Grabscher in der U-Bahn. Das hat mit gesellschaftlicher und wirtschaftlicher Macht zu tun. Ja klar. Ach, mal, wir haben doch schon Systeme, die damit klarkommen, namentlich so, weißt du, so Due Process und Polizei und so, ne? So, ja, das haben wir doch jetzt hier um diesen von wegen so, ja, der Feminismus hinterfragt diesen Machtkram und der Machtkram ist natürlich der Grund, warum das alles gemacht wird. Ja, der Feminismus soll sich mal selbst hinterfragen, weißt du, der Feminismus ist doch jetzt schon voll hart etabliert in der Mitte der Gesellschaft, was wollen die mehr? Ja, auf jeden Fall, der Bauarbeiter an der Ecke, der hat halt die wollen wir nicht mehr führen, ja. Der Bauarbeiter an der Ecke hat halt die große wirtschaftliche Macht, ne, und der anonyme Grabscher hat wahrscheinlich die gesellschaftliche Macht, deswegen ist er ja auch anonym. Genau. Und der Fahrschullehrer aus dem Nachbardorf. Der ja. Auch und Frauen sind genetisch einfach nicht in der Lage, Leute zu belästigen. Ne? Ja. Auch da gab es die Woche einen Artikel. Wo war das denn nochmal? In der Zeit, glaube ich. Unter der Überschrift, ich meine, hey, süßer war's. Wo es darum ging, dass auch Männer gerne mal Opfer von Belästigung werden und dass man die dann halt einfach nicht ernst nimmt. Wenn die, was weiß ich, die dicke Truller in der Kantine dem jungen Mann an den Arsch packt und der dann sagt, ich möchte das nicht. Ja, Transidentität und Kirche. Hast du da gerade die Top 3 aufgezählt von Dingen, die du nicht haben willst? Naja, also gegen Transidentität habe ich eigentlich nichts. Okay. Also kann ich nicht sagen, dass das großartig schlimm wäre für mich oder für uns. Ja, es gibt anlässlich des Reformationsjubiläums natürlich eine Broschüre zu Trans und Reformation. Mit einem Vorwort Luther von Manuela Schwesig. Luther auch, oder? Was meinst du? Ich meine, Luther war doch auch queer, also da passt das doch. Ja, stimmt, total. Ja, also auf jeden Fall mit einem Vorwort von Manuela Schwesig. Der besten Ministerin, die es jemals gegeben hat. Ich habe aber auch die Woche erst wieder ein Zitat von ihm gelesen, wo er sagte, Frauen, die können ruhig so lange gebären, bis sie tot umfallen, dafür sind sie da. Ja, vielleicht, genau, das hat Luther geschrieben. Ja. Vielleicht kann das jemand mal der Frau Schwesig an die Tür nageln. Diese Reformation ist immer im Gange und beeinflusst auch das Denken aller anderen Menschen, unabhängig davon, ob sie evangelische Christinnen sind oder nicht. Das ist so ein bisschen Sarkisien-mäßig. Es beeinflusst dich, auch wenn du diesen ganzen Gottkram nicht glaubst, trotzdem beeinflusst dich die Reformation. Genau. Auch wenn du religiös nicht musikalisch bist, dann ist das trotzdem alles ganz wichtig und solltest du unbedingt bezahlen und unbedingt dein Leben danach ausrichten. Kirche muss inklusiv sein. Oder sie hört auf, Kirche zu sein, angeblich. Mir ist dazu übrigens mal der Vergleich eingefallen, dass Manuela Schwesig ist die feministische Reinkarnation von Magda Goebbels. Hui, muss man immer gleich den Gottwitz raushangeln. Aber Kirche inklusiv, sonst hört sie auf, Kirche zu sein. Kirche ist ein Zusammenschluss von Menschen, die praktisch in einen Verein gehen. Hatten wir nicht letztens irgendwas, wo gesagt wurde, dass solche Verbindungen irgendwie exklusiv sind, wenn die nur bestimmte Leute aufnehmen, weil die müssen ja auch ein gewisses Wohlverhalten dann an den Tag legen. Also in Deutschland ist es auf jeden Fall so, dass das eigentlich diese Kirchenzugehörigkeit so ziemlich der einzige Grund ist, warum du überhaupt Leute von irgendwas ausschließen kannst. Das haben wir ja fast jede Woche hier mit irgendwelchen Kram. Also, aber das hier finde ich richtig gut. Ja, genau. Jetzt wird endlich alles gut. Es ist halt interessant, dass du irgendwie als Ministerium Geld rausgibst an eine NGO, die dann eine Initiative startet, um Support innerhalb der Bevölkerung für ein bestimmtes Gesetz, was du für richtig hältst, herzustellen. Und es ist halt irgendwie schon sehr von oben herab irgendwie, ich weiß nicht, es fühlt sich einfach nicht organisch an, so als ob jetzt irgendwie die Gesellschaft sagt, hier, da, das ist ein Problem, sondern du stellst Gelder, um Support für eine zukünftige Gesetzesvorlage zu bekommen, um dann deine persönliche utopische Vision von der Gesellschaft voranzubringen. Ja, und genau, kann auch sein, dass die einfach Lust auf geilen Femi-Kram haben. Das habe ich eben auch gelesen, fand ich lustig, weil ich das ja eher sowas, also wir haben ja auch mal unseren beliebtesten Stream Femi-Sophie genannt, eigentlich eher abwertend, dieses Femi, aber scheinbar ist Femi-Kram jetzt schon approbiert und umgeändert. Das wird übrigens der große Spaß mit der SPD in den nächsten Jahren, dass auch wenn die parlamentarische Macht erstmal nicht gebrochen, aber doch deutlich geschwächt ist, ja, dass sie sich einfach über diesen ganzen Stiftungskram und so, dass sie sich derartig in den gesellschaftlichen Konsens gezeckt haben, dass das eine ganz interessante Kiste wird mit denen noch die nächsten Jahre. Also bei der SPD kann man auch ganz gerne mal lesen, dass die sich Gedanken darüber machen, wie sich gewisse Dinge entwickeln und dann eben schon darauf hinarbeiten, dass sich das dann nicht so entwickelt oder so. Ob das dann so kommt oder nicht, ist nochmal eine andere Frage. Aber die ja denken halt offensichtlich schon zwei Schritte im Voraus. Oder drei. Ja, also der Vorteil ist auf jeden Fall, dass jetzt so die öffentlichen Gelder, die sind ja immer nur für ein Jahr irgendwie, müssen ja jedes Jahr irgendwie neu ausgeschrieben, irgendwie behandelt werden. Und ja, gut, aber ich sag mal, wenn wir jetzt Jamaika-Koalition in der Regierung kriegen, dann ist ja klar, dass die Grünen dann den Part übernehmen werden, die dann halt anfangen werden, überall die Kohlen hinzuschustern. Ist wahrscheinlich, ja. Außerdem gibt es ja auch noch die Stiftung, da läuft ja jetzt auch schon viel, ne, über die Parteistiftung. Die können ja quasi unterstützen, was sie wollen. Und ja. Ich habe bei der SPD schon länger das Gefühl, dass die nicht unbedingt gewählt werden brauchen, um Macht zu haben oder Politik zu gestalten. Die haben ja auch ein riesiges Medienimperium. Ja. Ich finde das so seltsam hier. Wir machen deine Beschwerde auf einer Deutschlandkarte sichtbar und informieren dich, was wir dagegen unternommen haben. Mhm. Also, was meinen die damit? Wollen die jetzt wirklich hingehen und sagen, Werbung, die irgendwie ein Bild zeigt, was anders aufgenommen wurde, als wir es gerne hätten, so Puritan, wie wir sind, ne? Genau. Das muss entfernt werden. Was wir nicht sehen wollen, darf keiner sehen. Oder was meinen die mit, was wir dagegen unternommen haben? Genau das meinen sie. Sie kennen es an so einer ABM-Maßnahme, ne? Ist dann so, ihr müsst uns Schutzgeld geben, damit wir die Daten nicht an die Stasi weiterleiten, ne? Aber der nächste Schritt ist dann halt Meldestelle für Sexisten, ne? Das habe ich uns allen klar. Das habe ich auch schon geschrieben, ja. Da gibt es dann eine App, wo du dann deine Arbeitskollegen und deine Freunde dann irgendwie cool denunzieren kannst. Und ja, ne? Das ist Server halt nicht in Deutschland. Das ist ja voll gar nicht irgendwie Bespitzelung oder so. Es ist voll gar nicht irgendwie Indoktrinierung von Leuten in Denunziation halt auch. Nee, ne? Wo genau sitzt Sexismus in Deutschland? Das kann ich euch sagen, bei euch. Ja, genau vor mir, ne? Genau da, ja. Aber was mir gut gefällt, ist dieses Punkt innen am Ende. Also wenn die jetzt eine eigene Domain kriegen, fände ich auch gut. Dann brauchen wir jetzt einen Kram im normalen Internet nicht mehr angucken. Also das wäre eigentlich die Lösung, ne? Du machst einfach eine Top-Level-Domain in und ist gut. Für alles Feministische. Ja. Und dann kannst du dir einen Blocker einrichten und musst den ganzen Scheiß nicht mehr sehen. Das ist eigentlich ganz lustig. Könnte man dann eigentlich auf deren Seite gehen, wo sie sexistische Werbung so sammeln und dann die Seite melden, weil da Sexismus ist auf der Seite? Ja, ihr könnt, könnt auch was gewinnen hier. Ne? Also. Weiter unten steht die DVD das, von Tine Hitler. Dass Stevie, die Geschäftsführerin, also Dr. Stevie Meryl Schmiedl, Deutsch-Britin ist und promovierte Dozentin für Genderforschung. Und wenn ich jetzt bei Google Scholars ihren Namen eingebe, ist das erste Papier, was ich finde, poststrukturalistische und postmodernistische Sozial- und Sprachtheorie. Ja! Das triggert mich, Alter. Ich komme. Aber hey, Abel. Interpretative Soziologie. Abel, beruhig dich. Meine Fresse, Alter. Abel, beruhig dich, okay? Du bist ein heterosexueller weißer Mann und sie ist eine Doktorfrau. Sie ist eine Doktorfrau, Abel. Du kannst das gar nicht verstehen. Die hat ihre eigenen Probleme, ja? Du sei mal ruhig. Das ist wie Michio Kaku in seiner theoretischen Physik oder so. Ne? Guck mal, ich kenne so lange Worte. Ja, ist auch gut. Das ist aber scheiße. So lange Worte, ja? Nicht so wie Dr. Med, sondern du kriegst dann wenn du den Doktor in Postmodernismus hast, kriegst du dann Dr. Frau. Wir können uns ja darauf einigen, dass sie auf jeden Fall einen heftig rostigen Nagel im Kopf hat. Also ich denke, Leute, ist ja nicht nur erste Vorstandsvorsitzende, Doktor, Geschäftsführerin und Pressesprecherin. Hm. Weißt, stell dir so vor, so, du schreibst so irgendwie deine Doktorarbeit über Postmodernismus, aber dann erfährst du später, so hast es halt bestanden, so bist jetzt Doktor, aber dann kapierst du, es geht gar nicht um Briefe. Das ist dann so, es geht gar nicht um Verteilung von Post im Land. So, es ist nicht der Postmodernismus. Vielen Dank für dein Mitmachen am Postmodernismus. Vielen Dank für dein Mitmachen. Alter, ich will bei dir nicht mitmachen. Geh weg. Darf ich übrigens als Breaking News kurz eingeben? Niedersächsische FDP kündigt an, kein Bündnis mit SPD und Grün. Und für Rot-Rot-Grün reicht es, für Rot-Grün reicht es nicht. Damit wird es wohl eine GroKo unter. Moment mal, ich habe nichts von Jamaika gehört. Reicht nicht. Doch, für Jamaika reicht's. Ja. Also bei der letzten Hochrechnung hat es noch gereicht. Ich gucke gerade mal nach. Für Jamaika reicht es dicke, 73 Sitze. Na gut. Sind 5 mehr als die absolute Mehrheit. Eva-Maria Lemke. Mann. Die Frau Lemke. Die stören sich aber eher an dem so getarnten Angriff auf die Meinungsfreiheit, die ohnehin immer weiter erodiert wird. So, Eva-Maria Lemke drauf, so voll selbst bewusst und reflektiert, seit wann ist geistlose Werbung von der Meinungsfreiheit gedeckt und warum haben die, die davon genervt sind, dann kein Recht darauf? Ja, bitte, wann krieg ich denn meine Meldestelle für irgendwelche Schwachsinnswerbung von Frub oder Müllermilch und wie der ganze Dreck heißt? Nee, wann krieg ich meine Meldestelle für durchgeknallte Feministinnen in den deutschen Medien? Ja. Warum kann ich keine Meldestelle nur für Eva-Maria Lemke haben? Ich will eine Meldestelle für Meldestellen. Ja. Ja, genau. Obwohl das mit der Meinungsfreiheit natürlich, ist natürlich eine Vorlage für sie jetzt irgendwie zu meinen, Werbung ist eine Meinung. Aber ich würde auch eher Kunstfreiheit einfach sagen, weil Werbung ist für mich halt schon irgendwo. Ist es, es ist auch Meinungsfreiheit, auch wenn ich irgendeinen Schwachsinn also wenn ich sage, ich liebe es, friss den komischen Kram vom goldenen M, dann mag ich ja auch, ich mag das auch nicht. Also ich esse da nicht, finde das scheiße, aber ich kann ja, mach da ja auch, also das ist Meinungsfreiheit. Ja, aber es geht ja bei diesen Gestaltungen um die bildliche Abbildung. Das ist ja das, was die. Ja, oder ich reiß mir einfach mal im Schlüpper und akzeptiere einfach, dass nicht alles in der Welt immer so ist, wie ich das gerne hätte. Moment. Du hast gerade gesagt zu einer Frau, ja, die voll progressiv ist, dass sie das, was nicht kann, okay? Also check deine Privilegien. So, ich dachte jetzt, du willst darauf hinaus, dass er ihr den Schlüpper wegreißen will oder so. Ja, oder das, ja. Darauf die grabs back, ja. Ja. Und nur da im Hintergrund, weißt du, einfach Journalistin, ZDF, heute plus. Stimmt, das sieht man jetzt erst. Es gibt ein Urteil vom Oberlandesgericht Hamburg, dass Werbung unter Meinungsfreiheit fällt. Und es gibt dieses schöne Urteil vom Bundesverfassungsgericht, das wir auch schon öfter hier zitiert und gesehen haben. Ja, das ist halt einfach das beste Ding, was es gibt, okay? So, da muss man sich gar nicht drüber aufregen oder diskutieren, was denn jetzt Meinungsfreiheit ist oder nicht, ja. Und als sie das gezeigt bekommt, sagt sie dann drauf, es geht darum, ob eine bloße Markenbotschaft schon eine Äußerung ist, die zur Meinungsbildung beiträgt. Das sieht das Bundesverfassungsgericht nämlich nicht so. Es geht darum, dass Frau Eva Maria Lemke kein Recht darauf hat, dass die Gesellschaft zu einem riesengroßen Safe Space für sie umgebaut wird. Ende. Und der Patriarchator sagt dazu, Pinkste, es geht darum, ob das mit obskuren, steuerfinanzierten Vereinen, und das hast du jetzt leider weggescrollt, die Grenzen des Sagbaren schrittweise eingeengt werden sollen und nichts anderes. Pink Stinks ist hier ja nur ein winziges Puzzleteil. Diese Vereine, Initiativen, Stiftungen schießen wie Pilze aus dem Boden. Das wäre doch mal ein schönes Thema für eine umfassende journalistische Aufarbeitung. Und dann Eva Maria Lemke dann drauf, meinetwegen, ist ja immer wieder Thema. Dein Ernst, dass Frauen nur deswegen Feministinnen werden, weil sie nicht gut genug aussehen? Das ist aus dem Nix einfach so. Und dann so, wie kommen sie jetzt darauf? Habe ich irgendwo mal Bukowski zitiert? Dein angehefteter Tweet. Und was ist jetzt der angeheftete Tweet vom Patriarchator? Ich guck gerade. Also man kann erstmal festhalten, der Patriarchator ist ein nicer Dude am Bienen. Feminismus ist nicht Kampf des Weibes gegen den Mann, sondern der Kampf des missratenen Weibes gegen das Wohlgeratene. Okay. Ja, stimmt doch auch. Das würde ich so unterschreiben. Aber ja. Ja, aber er hat sich doch schon als Antifeminist diskriminiert, okay? Also er hat sich doch schon selbst aus der Diskussion entfernt, ja? So, ja, mit dem kann man ja nicht reden. Er ist ja nicht unbedingt Nazi, ist halt eben aber... Nur, dass, ja. dass sie da jetzt nicht auf das eingeht, was er ihr jetzt konkret gesagt hat, ne? Sondern ja, ne? Halt irgendwie ja, ne? Probiert so nach dem Motto, du bist da eh ein Schmuddelkind irgendwie. Und wenn man vor allen Dingen so verfahren würde mit Frau Eva Maria Lemke, dann ist wirklich jede Diskussion, die wir haben, über jedes Thema nur noch, aber du gehörst zu der Gruppe, und deswegen ist alles, was du sagst, scheiße, und du gehörst ja, zu der Gruppe, und deswegen ist alles, was du sagst, scheiße. Und dann verschränken wir beide unsere Arme, drehen uns in umgekehrte Richtung und gehen weg, so. Aber Chris, du weißt doch, okay, es fängt mit Videospielen an und dann kommt der Extremismus, ja, und dann bist du schwuppdiwupps einfach da und ja, bist halt Antifeminist und voll Nazi, ja. Um das noch kurz einzuordnen, Nietzsche schreibt in Ecce Homo, Emanzipation des Weibes, das ist der Instinkthass des Missratenen, das heißt gebärentüchtigen Weibes gegen das Wohlgeratene. Der Kampf gegen den Mann ist immer nur Mittel, Vorwand, Taktik. Sie wollen, indem sie sich heraufheben als Weib an sich, als höheres Weib, als Idealistin von Weib, das allgemeine Rangniveau des Weibes herunterbringen. Kein sicheres Mittel dazu als Gymnasialbildung, Hosen und politische Stimmviehrechte. Im Grunde sind die Emanzipierten die Anarchisten in der Welt des ewig Weiblichen, die schlecht weggekommenen, deren unterster Instinkt Rache ist. Eine ganze Gattung des bösartigsten Idealismus, der übrigens auch bei Männern vorkommt, zum Beispiel bei Henrik Ibsen, dieser typischen alten Jungfrau, hat das Ziel, das gute Gewissen, die Natur in der Geschlechterliebe zu vergiften. Genau. Wäre das jetzt ein Video gewesen, käme jetzt der Part, wo ihm dieser Blunt in den Mund fliegt und die Sonnenbrille und dann steht da Thug Life und im Hintergrund läuft von Snoop Dogg Smoke Weed Every Day. Aber Hammer, oder? Dass der Mann damals das schon so. Ja, aber krass, guck mal, ja, ich weiß ganz genau, wie darauf so Leute wie Lemke reagieren würden, nämlich mit nicht alle. Und das kann man so nicht sagen. Und Postmodernismus. Nee, ich glaube, die würde reagieren, wie sie... Weißer Mann war. Ja, nee, noch nicht mal das. Also die letzten Male, wie ich mit ihr diskutiert habe, bevor sie mich geblockt hat, ging es irgendwann immer auf, aber ich will Gewalt verhindern, Gewalt gegen Frauen. Ja, okay, dann... Ja, aber dann hätte sie nicht Journalismus studieren sollen. Dann bleib zu Hause und sperr dich ein. Ja, nee, das ist ja bei denen ist ja das alles so. Das haben wir ja auch immer wieder, dass es irgendwie heißt so nach dem Motto, ja, hier, unser Kram ist gut, genauso wie eben diese Harvey Weinstein-Geschichte damit von wegen so, ja, Feminismus ist halt eben das, was alle diese Probleme löst irgendwie. Und Gewalt, Stereotype sind Gewalt, irgendwelche Ideen sind Gewalt, Antifeminismus ist Gewalt, alles ist Gewalt. So, das Einzige, was keine Gewalt ist, ist das, was wir wollen, also unterstützt das gefälligst, ansonsten willst du, dass alle Leute nur geprügelt werden und ja, und wenn sich dabei rausstellen sollte, dass das, was wir wollen, mit Gewalt erzielt wird, dann ist auch okay, weil es ist ja nur so für eine kurze Zeit, ist ja okay. Ist ja dann genau, ist ja keine Gewalt, ist ja berechtigt, also komm. Ja, einmal das, aber ich frage mich auch, ob das nicht wie Gewalt ist gegenüber der Polizei, denen solche komischen Aufgaben massenhaft zuzuschieben oder zuschieben zu wollen. Also ein Schwachsinn, die wir aus dem Internet jetzt zu verfolgen, irgendwelche Beleidigungen und so weiter, da haben die richtig Bock drauf und dann haben die auch richtig gut Zeit für. Es ist aber hier diese Studie hier, Rise of the Bromance is bad for women, could become genuine lifestyle relationship. Ich meine, weißt du, die Studie handelt wortwörtlich davon, men have friends, women most affected. Weißt du? Ja, ich mag echt nicht. Das ist so seltsam, einfach aufgeblasen. Hier, what happens if these romantic relationships really take off? Women actually just become the sexual fulfillers of men and nothing else. That is the worrying aspect. I'm literally... Ey, das ist ja so saudumm. Das ist ja unerträglich. Erstmal Rise of the Bromance. Beste Freunde gibt's schon ein bisschen länger irgendwie... als diesen Begriff Bromance. Und das ja, war schon immer so, dass auch halt diese besten Freunde-Beziehungen einen großen Teil des Lebens von Männern ausgemacht haben. Was ist doch völlig klar. Ja, halt und wie sind diese Leute so doof, dass sie glauben, wenn man einen guten Freund oder gute Freunde hat, dann würde die Frau nur noch als Nebenfigur existieren? Sind die so doof, dass sie nicht verstehen können, dass man irgendwie seine Zeit aufteilen kann und dass es gut ist in der Beziehung, wenn die Leute halt nicht 24/7 nur den anderen sehen? Guck mal, okay, ich stimme dir schon zu. Was mir gerade aufgefallen ist, ist, dass dieses Szenario von so einer Bromance und das andere Geschlecht wird nur für Sex verwendet, eigentlich doch schon eher bei Frauen doch angefangen hat, wie in Medien zum Beispiel mit Sex in the City, ne? So, gibt es eine männliche eine Variante von Sex in the City? Ich weiß, es gibt so ein Ding, da ist so ein Typ mit einem Stripper, aber Sex in the City war halt schon irgendwie viel früher da, ne? Und das war genau so das Ding, und da haben sich Leute nicht so drüber aufgeregt, ne? Aber so weit brauchst du und so weit raus brauchst du ja gar nicht zu gehen. Also ich habe das schon des Öfteren auch am eigenen Leib erfahren, und auch oft gesehen bei Freunden, dass Frauen damit schlechter umgehen können als Männer, wenn die Männer dann halt mal irgendwie einen Tag weg sind oder so. Also dass Frauen, ich sehe es hier bei meiner Rollenspielrunde immer, ja, mal gucken, ich muss mal mit der Heeresleitung sprechen, ob ich nächsten Freitag schon wiederkommen kann. La la la la la. Ja, also ja, was glaub, für ein Schwachsinn, als wenn meine Frau plötzlich nur noch zum Lörres reinstecken da ist, nur weil ich einen besten Kumpel habe. Also so ein Unfug. Also sei mal ehrlich, okay? Du würdest schon deinen besten Kumpel knallen, also komm. Wo ist das denn? Das nennt sich dann ein Bro-Job. Das ist ein Bro-Job, genau, ja. Es ist überhaupt nicht Homo, ja. Wo ist dieser Mist denn erschienen? Irgendwo, ich keine Ahnung, nee, National Post. Und die Studie wurde veröffentlicht im kulturmarxistischen Volkszerstörer. Keine Ahnung. Da wurde ich mit Wiki. Enlightened Masculinity stand da gerade. Enlightened Masculinity. Sind die alle noch ganz klar, ey? Ja, Leute, it's like having a girlfriend, but then not a girlfriend. Aha. The Bromance may not be the progressive expression of enlightened masculinity as it is sometimes described and portrayed in movies. Ja, rather, it might be a regressive development with especially worrying results for women. The rise of the intimate bromance as a new form of friendship has liberated young men from the shifting bigotries of homophobia, but it imperils young women who are increasingly regarded as little more than a targets of sexual attraction, according to new sociological research. Alle Soziologie, bitte, Alter, was ist Ihre Methodologie gewesen? Wie viele Leute haben Sie befragt? Wie haben Sie die Information ausgewertet? Alter, ach, naja, okay. Ich habe meine Freundin gefragt und deren Freundin und dann haben wir noch ein paar Leute in der Kneipe gefragt. Ja, ne, aber hier ach, kleiner habe ich drei, ja einen Doktortitel erhalten. Kleiner 3, was macht kleiner 3, was es irgendwie relevant macht, ne? Die braune Brühe das war nie besteht aus Leuten, die eine gewisse Medienmacht und Medienpräsenz haben. Ja, guck mal, das steht ihnen am das liegt ihnen am Herz, ne? Und dieser Artikel ist mit Tags markiert wie kleiner Hass oder Politik und Gesellschaft. Ja. Die Juliane, die das geschrieben hat, die begegnet uns auch alle naselang, das ist die Frau Leopold. Der Chris ist immer so ein Faktenmensch. Wo war die überall? Ja, also das erste Mal ist sie aufgetreten in meinem Bewusstsein, als sie auf der Republika gesessen hat, als Chefin des frisch gegründeten BuzzFeed Deutschlands. Und da die Worte sprach, wer Geschichten hat, braucht keine... wie war das? Keine Wahrheit? Nee, keine Formate, genau. Ach so, ja, Formate. Also so MP3 oder MP4 braucht man nicht, nee. Inhalte, Alter. Haltung über Inhalt, das ist doch... Und hier haben wir einen Artikel aus der Reihe, warum die AfD auch bei den nächsten Wahlen wieder kräftig gewinnen wird oder ihr Ergebnis halten wird. Weil irgendwelche Leute glauben, das Problem, das sie sich damit lösen, dass man alle als braune Brühe bezeichnet. Ja, und vor allem auch, dass man gleich mal den Bericht oder den Artikel darüber mit dem NSU anfängt. Ja? Aber das mit dem NSU, also ich habe das gelernt nach Amri, dass es ja viel schlimmer ist, an Fischgräten zu versticken und dass es häufiger vorkommt wie Terror. Und deswegen kann ja der NSU auch nicht schlimm gewesen sein. Ja, aber seit Shahak Shapira wissen wir ja, dass die AfD auch irgendwie so ein bisschen mitschuld ist an der NSU. Ich weiß nicht, was ich denken soll. Bitte sag mir, was ich denken soll. Ah. Ja, vor allen Dingen hier kann ich direkt mal sagen, falsch, weil Gauland hat ja nicht gesagt, dass er dass er ihn nicht als Nachbarn haben will. Hat er ja gar nicht gesagt. Was hat er gesagt? Er hat gesagt, die Leute wollen einen Boateng nicht als Nachbarn haben. Das war das Original. So, die beste Reaktion darauf damals kam von einem schwarzen AfD-Politiker, der dann immer auf Facebook gepostet hat, ich hätte gerne Alexander Gauland als Nachbar. Kennst du die Story von dem Typen, der wirklich Nachbar ist von Boateng? Nee. Kanal und wohnt da im selben Dorf tatsächlich. Und meinte, ja, so... Oh mein Gott. So richtig, der fährt immer nur in seinen Hof, macht das Tor hinter sich zu und dann ist er wieder weg. Und zum Sommerfest kommt er auch nicht. Also... Man kann einen besseren Nachbarn haben. Ja, ich habe das vor allen Dingen auch so verstanden, ein Boateng, so nach dem Motto, so jemanden XY aus dem Kreis halt. Und nicht stark jetzt, pigmentiert. Und nicht jetzt den Boateng. Ja, ja, klar, er meinte natürlich, Gauland meinte das natürlich anders, das ist schon klar. Ich finde es aber auch immer wieder krass, wie halt der NSU halt wirklich immer wieder hervorgeholt wird, wieder besseren Wissens. Und so getan wird, als wäre das wirklich eine organisch gewachsene rechtsradikale Terrorzelle gewesen und nicht das, was es war, nämlich staatlich betreutes Morden unter der sorgenvollen Aufsicht diverser Verfassungsschutzämter. Ja gut, so, um fair zu sein, das spricht sie sogar im ersten Absatz an, die Verstrickung von Ermittlungsbehörden. Ja, das ist ja auch der Grund, warum sie das halt immer ranziehen wollen, als bezeichnend für die deutsche Gesellschaft. Das ist ja auch. Ja, dass wir das alles toleriert haben. Ja. Ne? Weil wir ja natürlich, unsere Polizei hat ja nicht ermittelt. Wir haben alle gesagt, sind doch nur irgendwie Ausländer. Ne? Also, wenn es nach mir geht, braucht der Verfassungsschutz kein NSU betreiben. Finde ich blöd. Also, aber um das an der Stelle nochmal klarzustellen, das waren gerade nicht meine Worte, sondern ein Zitat von einer SPD-Politikerin aus dem NSU-Untersuchungsausschuss, die sagte, je länger man sich damit beschäftigt, desto mehr kriegt man das Gefühl, der NSU war staatlich betreutes Morden. Wir werden uns sträuben bis zur letzten Patrone, dass wir eine Zuwanderung in die Sozialsysteme bekommen, hat der Seehofer gesagt. Und das ist ja unten drunter Screenshot NSU-Terror. Hallo? Oh Gott. Ja, ne? Ja, ne? Boris Palmer oder Sarah Wagenknecht. Die fördern auch den Hass. Schüren mit ihren Aussagen den Hass auf Menschen, nur weil sie ab und zu sagen, so Dinge wie, wer sein Gastrecht hier, also wer hier Verbrechen begeht, verwirkt sein Gastrecht. Oder wir müssen mal gucken, dass wir irgendwie... vielleicht selektiver Leute einordnen lassen. Oh Mann, was ist das, Alter? Ich muss schon wieder kotzen, ey. Ja. Jene, die jetzt so tun, als sei der Rassismus mit der AfD in die deutsche Politik gekommen, vergessen, dass der Boden für diese Partei in Deutschland seit Jahrzehnten besteht. Auf diesem Boden wächst auch das Märchen vom guten und schlechten Migranten, das ungefähr so geht. Wer sich nur genug anstrenge, der werde von der deutschen Mehrheitsgesellschaft auch nicht rassistisch diskriminiert. Ja, Jerome Boateng. Das stimmt ja auch. Ich meine, Jungs, erinnert ihr euch nicht auch daran, wie 2013 und 2009 und 2005, ja, wieder die NPD auch immer nur um Sackhaaresbreite am Einzug in den Bundestag gescheitert ist? Immer, ist jedes schon, Mal und immer wieder, weißt du. Ja, also Reichskristallnacht ist halt irgendwie, hat nie aufgehört, ne? Ich hatte schon meinen Antifa-Mitgliedsausweis beantragt, jedes Mal. Ne? Aber ist auch bezeichnend ist auch, dass aus der Linkspartei Oskar Lafontaine die beste Wahlanalyse geschrieben hat, die ich zur kompletten Bundestagswahl irgendwo gelesen habe, wo er nämlich auch einfach mal eiskalt gesagt hat, hey Leute, ihr braucht euch nicht wundern, ja, wenn ihr da in euer Besserverdienervierteln sitzt, ihr linken Akademiker, ja, wo euch die Probleme, die durch die Flüchtlingskrise entstehen, die euch dort überhaupt nicht betreffen und die ihr da überhaupt nicht mitkriegt, dass das eventuell die Leute ganz unten, die an den Verteilungskämpfen dann direkt teilnehmen müssen, dass die das auch einfach mal anders sehen. Da muss man sich drum kümmern. Reaktion war, dass er aus der Parteispitze dann gerüffelt wurde, dass er das mal lassen soll. Weißt du, das Lustige ist ja genau das, ne? So diese linken da Akademiker, die meinen hier, alles ist gesellschaftlich und es gibt keine objektive Wahrheiten so und alles ist so relativ, ne? Aber dann, wenn man ihnen hinkommt und sagt, ja, guck mal, ich habe die Erfahrung hier gemacht und so, ne, dann wird es einfach verworfen, weil sie einfach den Leuten dann nicht schmeckt, ne? So, anstatt dass man das irgendwie klärt und da wirklich nachschaut, ob das wirklich mal wirklich ein Problem ist, ne, ist es so, nee, kann nicht sein, stimmt nicht, nö, das ist alles ein aufgebauschtes Problem, das gibt's nicht. Ich frage mich auch, wo die hinwollen. Also jetzt eine Gesellschaft komplett ohne Grenzen oder was? Alle Länder auflösen? Oder soll das? Steht im Parteiprogramm der Linken, dass die für Deutschland keine Grenzen mehr wollen und dass es ein offenes Land im de jure Sinne sein soll. In Europa. Ne? Oh mein Gott. Deutsche Alltagsrassisten bauen eng geknüpft an anti-islamische Vorbehalte eine Mauer des Vorurteils und der Ausgrenzung um sich herum. Oh nein, diese Alltagsrassisten. Ah, wie können die nur? Die steht genau Stein an Stein mit der Mauer, die die Muslime um sich herum bauen und Schweinefresser und Kartoffeln und Hurentöchter und so. Also ich finde auch, dass Rassismus einfach nur, also du kannst nicht Alltagsrassismus benennen, wenn jemand sagt, ey, du sprichst aber gut Deutsch, dann ist es nicht Alltagsrassismus. Das mag vielleicht manchmal eine merkwürdige Formulierung sein, aber kann nicht Rassismus wirklicher Hass bleiben so? Also der gesellschaftliche Schaden, der angerichtet wird über die Aufwässerung von den Begriffen, der ist ungeheuer. Also es ist Alltagsrassismus. Weißt du, vor allem wird hier auch wirklich einfach sprachlich nach und nach graduell von Muslimen so geredet, als seien sie etwa so wirklich eine Ethnie, als seien das irgendwie Faktoren, die sie nicht verändern könnten. Das ist eine verdammte Ideologie, das ist eine Religion, du kannst da einfach entscheiden, weißt du was, ich habe genug Leute gesehen, die Scheiße im Namen meiner Religion machen, so, ich habe keinen Bock mehr drauf, ich werde mich nicht mit denen identifizieren oder irgendwie auch nur einen Anschein darauf haben, zum Glück lebe ich in einer Gesellschaft, in der ich Religionsfreiheit habe, also auch die Freiheit, keine Religion zu zeigen und sie einfach für mich so zu bestimmen, wie ich will, halt's Maul, ich gehe weg. So. Nö, Muslime sind ja ein zusammengeschweißtes Konstrukt und wenn ein Muslim irgendeinen Scheiß baut, dann kann man ja nicht alle dafür verantwortlich machen. Ist ja nur einer. Ne? Also, ich meine ja auch nicht, aber trotzdem ist ja richtig, was du sagst, die Begründung, die Kirche zu verlassen, war ja auch für viele Katholiken so, das mit der Gewalt in der Vergangenheit und so weiter. Klar, ja. Das sollte eine Rolle spielen, ja, finde ich auch. Ja, halt, weißt du, so du musst doch irgendwie so reflektieren mit der Bewegung, mit der du dich identifizierst und dann einfach... Ich bin dann auch damals ausgetreten, weil wir halt diese Kreuzzüge nicht mehr gemacht haben. Ja, ne, weißt du, aber wenn jetzt jemand Deus Vult schreit und wirklich so zurück, hier Konstantinopel zurücknehmen will, dann mache ich mit. Ja, ist normal, macht man so. Ja. Das ist übrigens schön, schön irreführend hier mit diesem Gewalt in partnerschaftlichen Beziehungen. Ja, das ist halt Gewalt in partnerschaftlichen Beziehungen und vor allen Dingen 2015. Und ja, sie behaupten ja auch immer wieder, dass das halt der Regelfall irgendwie wäre, dass man viel wahrscheinlicher ist, da irgendwie Opfer zu werden von jemandem, den man kennt. Aber wir haben uns ja dieses Jahr die polizeiliche Kriminalstatistik angeguckt und da war das nicht der größte Brocken. Also das war 71,6% deutsche Staatsangehörige, das ist eigentlich nicht so ein richtiges Argument, weil die Deutschen sind halt ein paar mehr als die Nicht-Deutschen. Und wenn dann doch fast 30% der Taten von einer Minderheit verübt werden, ist das eigentlich keine Zahl, die diesem Artikel hilft. Ja, aber das kapieren sie ja auch wieder nicht. Das ist dann nur so, ja, seht ihr, die Zahl ist größer. Mathematik, ne? Und da wird weggeschaut. Und unten, ne? Das Bundeskriminalamt, das Bundeskriminalamt, was diese Statistik erstellt, das schaut wahrscheinlich auch weg. Deswegen erstellt es ja auch diese Statistik. Dummer Spitzen, auch das mit den männlichen Personen, 79,1%, da wird dann halt auch mal ganz schön unterschlagen, dass Männer halt deutlich weniger das anzeigen, einfach, weil sie halt fürchten, dementsprechend behandelt zu werden von den Behörden. Ne? Man nimmt ja eher den Mann mit als die Frau, so ungefähr. Männer tun sich ja auch schwer damit, Anzeige zu erstatten, wenn sie irgendwo Opfer von Gewalt geworden sind. Ne? Also ein Typ, der in der Kneipe eins übergezogen kriegt, der neigt eher mal dazu, sich nicht in Anführungsstrichen zum Obst zu machen und zur Polizei zu gehen und zu sagen, also da wurde ich jetzt aber gehauen. Mit dieser Zahl da oben, mit den 70%, wollen Sie jetzt hier rechtfertigen, dass unser Land halt gar nicht so gut ist, wie der Steinmeier sagt. Ja. Und dass die Ausländerinnen und Migrantisierten da gar keinen Anteil dran haben, wenn hier was im Bach runtergeht. Ja, das ist jetzt, denen passiert da jetzt auch was. Ne? Die sind jetzt migrantisiert. Die sind nicht mehr aktiv jetzt, die sind jetzt ins Passiv gewandert. Die sind migrantisiert worden von irgendwas. Ja, vor allem, wir hatten es doch schon. Also spätestens seit dem AfD-Wahlergebnis jetzt vor 2 Wochen. Ich meine, ich glaube, jeder hat das jetzt mittlerweile erlebt, wie jetzt wieder Braunhemd-Trupps durch die Straßen ziehen und Menschen aus ihren Wohnungen, Menschen mit Migrationshintergrund aus ihren Wohnungen rausholen, um die irgendwo hinzubringen. Und man kann jetzt auch als Schwuler nicht mehr seinen Ehemann irgendwie, den man ja jetzt auch endlich heiraten kann, den darf man jetzt nicht auf offener Straße küssen, weil da kommen sofort irgendwelche Kohorten von der Höcke-Jugend und dreschen ein. Pogrome von Rostock-Lichtenhagen. Könnte es auch nur noch mal kleiner. Mhm. Weil Pogrome waren in der bisherigen Sprachregelung Sachen, wo wirklich massenweise Menschen zu Tode gekommen oder vertrieben worden sind. Und das war in Rostock-Lichtenhagen verfickt nochmal nicht der Fall. Ja, die haben sich ja jetzt mittlerweile schon darauf geeinigt, das als Sammelbegriff irgendwie zu nehmen für alles, was irgendwie gegen eine Gruppe von Menschen geht. Kann ich dann auch sagen, keine Ahnung, wenn der Busfahrer morgen eine Minute früher an der Haltestelle ist und ich den Bus nicht kriege, ist das dann auch ein Pogrom oder was? Ich glaube, dann waren es ja die Pogrome von Hamburg, ne? Die G20-Pogrome. Nee, das ist auch kein Pogrom. Da sind auch keine Unmengen Menschen gestorben oder vertrieben. Ja, in deren Logik, wenn man das jetzt umdrehen würde. Ja, wenn das gegen eine Gruppe gehen würde, dann wahrscheinlich. Ja, mit den braunen Truppen, da könnte man ja vielleicht diese komischen Bürgerwehren drin sehen oder so. Die holen zwar keine Leute aus den Häusern oder so. Aber deren Kriterien eben, ne? Ich weiß, wie ist das mit den Bürgerwehren? Hat da einen Stand der Dinge? Nö. Hab ich nie wieder was gehört von nach Köln irgendwie eigentlich. Ist eigentlich aus dem Fokus gerade. Ich weiß nicht, was mit denen ist. Was es gibt. Ich glaube, die hat es nie wirklich gegeben. Also hier Dortmund gab es das ja. Und ich weiß, das für eine ostdeutsche Stadt auch, wo eine Bekannte herkommt. Also es haben sich schon ein paar Leute hingestellt und gesagt, sie machen das, ja. Also. Boah, Alter, was ist das für Text, ey? 3 Leute, die irgendwo in Ostdeutschland in so einem Supermarkt eine Kassiererin davor bewahrt haben, dass sie von so einem psychisch kranken Typ mit der Flasche attackiert wurde. Ja, woraufhin die Polizei dann kam und gemeint hat, yo, das ist aber top, was sie hier gemacht hat. Und daraufhin wurden die erstmal 3 Tage lang wie die Schweine durch die Presse, wie die Schweine durchs Dorf getrieben von der Presse. Und am Ende ist vor Gericht dann rausgekommen, jo, alles richtig, was er gemacht hat. Ja, aber ne, Hauptsache schön Artikel schreiben, ne? Ja. Von einem, weißt du, hier, das, geh mal hoch. Hier, von einem Deutschland ohne Rassismus sind wir weit entfernt. Von einem Deutschland, in dem das Ideal der Rechtsstaatlichkeit und der Gleichberechtigung aller Menschen ungeachtet ihres Geschlechts, ihrer Herkunft, ihrer Religion oder ihrer sexuellen Orientierung nicht nur Teil einer Sonntagsrede ist, sondern ein Gut ist, für das die Mehrheit kämpft ebenfalls. Politische Ausrichtung wird dann lieber weggelassen, ne? Ja, ne, weißt du, ja, hier, ne? So, von einem Deutschland, das aufhört, seine Verstrickungen in den eigenen Rassismus zu verneinen, trennt uns darüber hinaus noch ein langer Weg. Daran hat der NSU nichts geändert, wie die Stimme für die AfD zeigen. Ja, cool, ne? Ja. Das kann ja auch gar nicht sein, dass die Leute für die AfD stimmen, wegen anderen Gründen, oder? Ja, also im Prinzip, also dieses ganze Ding ist ja auch komplett austauschbar mit so vielen Artikeln, die eigentlich über die letzten Jahre schon geschrieben worden sind. Diese ganzen Talking Points halt drin, Rostock-Lichtenhagen, NSU, bla bla bla, guckt doch mal auf euch selber, ihr seid doch selber viel, viel schlimmer und so, tralala, und wir können ja auch nicht erwarten jetzt von anderen Leuten, weil ihr müsst ja erstmal selber irgendwie gucken, wie furchtbar ihr seid. Ja. Und vor allen Dingen auch, dass man diese Unterstellung dann auch wieder machen darf, ne, und dann nicht von wegen da irgendwie dass dann was Schlechtes ist, sondern das ist auf jeden Fall was Gutes. So, damit hat man eine Kritik geäußert und die Missstände aufgezeigt. Aber wenn die anderen Sachen quasi genau die gleichen Vokabeln benutzt wie die anderen Leute, dann ist es Rassismus und dann ist es falsch. Das ist schon enorm, wie man diese Sachen gleichzeitig im gleichen Kopf irgendwie haben kann. Also ja, ich mach's jetzt mal zu. Ja. Ich lese gerade den Dunklen Turm, da gibt es eine Figur, die kann ihre Schizophrenie, die weiß nichts davon. Die merkt das nicht. Vielleicht ist es bei denen auch so. Ja, aber dann, weißt du, brauchen die Leute Hilfe und nicht eine Position, in der sie was entscheiden können. Da stimme ich dir zu. Also nee. Ach, wenn man was nicht erkennt, dann erkennt man es auch nicht, dass man was falsch macht. Manifest starke Frauen, starke Wirtschaft. Alter, woher kommt eigentlich dieses Mojo davon, dass... Lass mich raten, das hat irgendwas mit der SPD zu tun. Woher kommt dieses Mojo, dass man für eine starke Wirtschaft Frauen braucht? Ich meine, man braucht starke Leute für eine starke Wirtschaft und Frauen sind Leute. Das ist Realität, das steht doch da. Starke Frauen ist kein Werbeslogan, sondern es ist die Realität. Ja, aber die haben so einen scheiß ewig langen Hashtag, den niemand verwenden wird. Hashtag starke Frauen, starke Wirtschaft. Das wird keiner verwenden. Als Unternehmerin schaffen Frauen neue Produkte und Dienstleistungen und sie erwirtschaften Wohlstand. Wow. Menschen erschaffen neue Produkte und erwirtschaften Wohlstand. Ja, ja, das ist wieder so dieses typische Ding, das haben wir ja auch so häufig. Dass du irgendwie deine Kack-Agenda-Artikel aus dem Ministerium erstmal anfängst mit: In der Welt werden Dinge getan, gute Dinge. Kommen wir nun zu unserer Ideologie. Blablablub. Und wir müssen mehr fördern. Wir müssen dies, das, jenes tun. Und das ist genauso wie immer diese ganzen Sachen von wegen Computerspiele sind sehr interessant und viele Leute machen es sehr gerne. Wir haben zu wenig Frauen, blablabla. Ja, ich habe hier, die haben auch das ist von Brigitte Zypries, die hatte eine Change.org-Petition gestartet. Unterstützen Sie das Manifest starke Frauen, starke Wirtschaft. Okay, und die brauchen noch 9.900 Unterstützung bis zum 25.000 Meilenstein. Oh, ja, Gott. Ich habe das in die Gruppe da gepackt, kannst es da mal aufmachen. Nee, mal danke. Ja, ne? Studien belegen jetzt zusammen. Ah, okay. Das war ziemlich interessant. Geh bitte noch mal ein Stück hoch auf die erste Seite hier. Studien belegen den Zusammenhang zwischen einem hohen Anteil von Frauen in Führungspositionen und dem wirtschaftlichen Erfolg von Unternehmen. Betriebe mit gemischten Führungsteams sind innovativer. Citation needed. Ja, und vor allem auch innovativer. Wie misst man das denn? Ja. Wie messe ich Innovativität? Ja. Auf der, ich meine, da gehört doch auch, also nur Innovation bringt ja auch nichts. Wenn ich Zypries dann habe ich sowas wie diesen Hyperloop. Ja, genau. Ja, Monsanto. Frauen zu fördern ist deshalb ein Gebot wirtschaftlicher Vernunft. Ja, der Dalisch hat das alles überlegt. Glaubenssätze, die da rausgehauen werden. Oh, Zypries, echt. Ja, aber es ist doch ein Appell an die Unternehmen, wie man da lesen kann. Schön lieb sein. Ja, weiter unten fordern die auch so tolle Sachen wie mehr Frauen in MINT-Fächer, digital denken, mehr Frauen in Digitalität, tralala, wo ich mir dann denke, ja, Frauen, James die mutig sind und fordern, stellen sich dann hin und sagen, ich fordere mehr Innovation. Meinen Kollegen viel Sexismus vorwirft. Ne? Da muss jemand dieses Meme denken, wo so zwei Stände nebeneinander sind, wo sich die Studenten einschreiben können, einmal MINT und einmal Gender Studies. Ja, und dann kommt so eine Gruppe Frauen, geht an dem MINT-Stand vorbei, schreiben sich alle bei Gender Studies ein und halten dann ein Schild auch, wo drauf steht, mehr Frauen in MINT-Fächern. Ja, ich sehe es ja auch wieder an meinem eigenen Leib momentan. Ich bin in der Ausbildung und IT und wie viele Frauen kommen da auf einen Mann? 0,1 oder so. Ja, das ist nur, weil die da unterdrückt werden und die wissen das und dann gehen die da gar nicht erst hin und Glasdecke und die werden überhaupt nicht genommen und bla bla bla. Sind alle Erfolg. Meine Freundin, die voll hart existiert und voll nicht ausgedacht ist, ne, die studiert Optotechnik, okay? Und die hat mir neulich so gezeigt, dass sie da auch jemanden hat, der einen Kurs belegen muss, ne, in also als übergreifendes weiterführendes Fach so, ne? Das ist dann Soziologie, aber der hat da unter anderem so eine Vorlesung, die heißt Frauen in Technik, ja. So, Frauen in Technik, das ist so geil, cool. Lass uns nicht über die Erfolge reden oder wie es gemacht wurde, sondern einfach, welche Chromosomen die Person hatte, die es erstellt hat. Cool, super, voll viel gelernt. Das hilft ja auch einem so unglaublich voll, ne? Wichtig ist. Ja, ne? Es ist so, oh, die Person hatte XX-Geschlechtschromosome, die Person hatte XY, oh mein Gott, wow. Es ändert ja voll hart was dran, wie das Radio funktioniert. Ne? Arbeitszeiten, die so dynamisch sind wie die Familie. Vielfalt als Innovationstreiber. Mehr Macht und Einfluss für Frauen auf allen Leitungsebenen. Ja, aber das muss sich doch noch lange nicht irgendwie in Wirtschaftswachstum übersetzen. Mehr Macht und Einfluss, ja. Das ist ganz wichtig. Das ehrlich, macht alles total innovativ, glaube ich auch. Und hier haben wir auch wieder unseren alten Freund, das Diversity Management. Nee, Mann, die sollen doch alle weggehen, Mann. Warum sind die hier? Können die nicht einfach auf den Mars gehen, Mann? Nee, Männer machen irgendwelche Sachen, um die Welt zu verbessern oder was zu erfinden oder so irgendwas Neues zu machen und Macht und Einfluss, ehrlich ist. Also wenn das eine Rolle spielen würde. Soft Skills werden immer mehr zu harten Faktoren, finde ich auch. Da tut mir der Kopf schon weh vom Lesen, sorry. Das ist total der harte Faktor. Auf der einen Seite steht hier wieder Empathie, soziale Kompetenz, Kommunikationstalent. Und auf der anderen Seite sind Frauen und Männer aber gleich. Total empathisch, ey. Ja, die sind halt alle gleich, die brauchen nur die gleichen Rechte. Mit anderen Worten, Arbeitszeiten, die so dynamisch sind wie die Familie. Mehr Macht und Einfluss. Weil als Mann hast du Recht auf Macht und Einfluss und als Frau sollst du jetzt auch Recht auf Macht und Einfluss kriegen. Aber ich dachte, die ganze Kritik von wegen Machttheorie und so war doch eigentlich so, dass ja Macht eher ja, so einem monarchischen Zustand sein sollte. Sollte man eigentlich hinterfragen, ja, aber natürlich nicht, ja, wenn diejenige Person, die Macht hat, eine Vagina hat, dann doch nicht. Ich meine, ich würde sogar argumentieren, dass die Leute, die man als wirklich so begründet, ja nachweislich als eher die Leute ansieht, die schon länger mit Macht hantiert haben und das auch nachweislich ganz gut machen, so, ne, dass die Leute auch weiterhin gern die Macht haben sollten, aber sich halt nicht vor Kritik verschließen, ja. Ich würde jetzt nicht sagen, ja, lassen wir einfach Leute ran, die total neu sind mit dem Ding, ne, so unerfahren, ne. Frauen sind ein soziales Konstrukt. Geht übrigens gerade über einen Ticker in Niedersachsen rot-grün jetzt doch weiter möglich. Ist so hoch geklettert, okay, dass es doch funktioniert. Haben die anderen was abgegeben? Die AfD ist tatsächlich noch auf 6% hochgegangen. Was ist denn passiert? Die Grünen sind noch ein bisschen hochgegangen. Die Linke ist dafür noch ein bisschen runtergegangen. Also laut ARD sind sie noch einen Sitz, ZDF sind sie noch einen Sitz unter der absoluten Mehrheit. Ich bin jetzt gerade, also laut der Hochrechnung von 19.26 Uhr steht bei NTV, ist es möglich. Aber ob die mit einer Stimme. Das war beim letzten Mal auch schon so. Da ist die Twesten, das war ja die eine Stimme, die hat ja dann Tschüss gesagt. Es sind mehr junge Frauen, die sich für MINT-Fächer begeistern. Ja, cool. Gibt es. Haben wir, okay? Wir haben, Frauen gehen öfter in so Bereiche wie Biologie rein, ja, als Männer so, ne? Also eigentlich ist es da recht gleich verteilt, aber das Ding ist, dass bei so Ingenieurssachen, ne, weniger Leute hinten bei rauskommen. Das ist dann egal, ob es dann Jungs oder Mädels sind, ja? Ich wundere mich, so, das ist eigentlich dann über diesen Begriff digital denken, der ist eigentlich auch vollkommener Humbug. Also ich meine, was soll das jetzt bedeuten? Du sollst nur das soll bedeuten, dass du in einzelnen Nullen denkst. Ja, genau, ja. Das meinte ich gerade. Das ist halt ein Buzzword, ne? Du darfst halt nee, die meinen damit du, ich. wie war, sie falsch, war falsch, war falsch, war falsch, falsch, falsch. Ja, aber das darfst du ja nicht, das darfst du ja nicht, weil das diskriminierend ist gegenüber den Leuten, die nicht so denken können. Das heißt, du musst total fluide sein und die Wahrheit ist ein Spektrum. Du musst auch mal hexadezimal sprechen, wenn die Leute das halt nicht können, binär. Genau. Oh, ich finde das cool, dass die hier einfach voll flach einfach ihre eigene Nomenklatur missachten und einfach die Botschafterinnen haben, ohne Stern, einfach alles Frauen. Das ist okay, wenn alles Frauen da sind. Hofgespräch finde ich auch gut. Also die meinen wahrscheinlich irgendwie einen physikalischen Hof, aber es klingt so ein bisschen nach königlicher Hof. Also ich verstehe ja schon, die sind neidisch und wollen irgendwie relevant bleiben, ne? Aber die haben doch schon ein echt gutes Leben. Können die nicht einfach sagen, okay, ich hab's geschafft und dann irgendwie jetzt mache ich mal was Gutes? Oder nö. Ich meine, na gut, egal. Annika Sorin. Die Miete wird jeden Monat fällig immer. Man muss schon jeden Monat raus reinkommen. Ja, aber komm, ja, man muss das doch nicht auf Kosten der Gesellschaft machen. Ugh. Hier, Annika Surren, Stamm, Golf, Grät, Fights, Gender, Stereotypes in Course Design. Ja, geil. Das habe ich auch eher wieder so zur Erheiterung aller dazu gestreut. Das ist, also Golf, diese Frau, diese Sohn Stamm hat wohl an Golfturnieren für Männer teilgenommen. Weil das ja eigentlich auch gar keine Golfturniere für Männer sind, wie sie damit bewiesen hat. Ja. Hat sich da aber nicht setzen können. Und sie sagt jetzt, wir müssen irgendwie die Kurse halt inklusiver gestalten, also die Golfkurse, die Golfplätze. Frauen können auch Bonzen sein. Die brauchen Easy-Mode dann wahrscheinlich. Genau, die brauchen einen Easy-Mode. Für Leute, die halt nicht so gut Golf spielen können, muss halt jeder Golfplatz jetzt einen Easy-Mode kriegen. Genau deswegen habe ich es mit reingenommen. Ich mache schon den kürzeren Abschlag. Ach, ich erinnere mich da immer gerne dran an diesen Mann, der sich dann hat zur Frau umoperieren lassen, als Gewichtheberin dann alle Preise abgeräumt hat. Und danach die Gewichtheberfrauen dann gesagt haben, so, wollt ihr uns eigentlich komplett verarschen hier oder was ist da los? Aber du meinst nicht Bruce Jenner, ne? Nein. Oh. He's stunning and brave. Ja, ne? Female Game Developer fired for calling other women pretty. Was? Wie kann sie es wagen? Ja, ich wette mit dir, die war nackt unter ihren Kleidern, die Nutte. Ich wette, sie ist aus der Vagina geboren gekommen. Ja, der Witz ist, das ist halt nicht an einer amerikanischen Uni passiert, sondern in Polen. Was dann doch mich ein bisschen stutzig macht. Weil, ja. Also ist es wirklich so, die war die Pressesprecherin da praktisch von dieser Veranstaltung. Ich denke mal, das wird so eine Art Republika oder sowas gewesen sein. Und sie hat halt wirklich irgendwie, geh mal ein Stück runter, da ist der Wortlaut. Also sie hat, wie war das, irgendwie die schöne Seite des Game Development oder so. Sowas hat sie gesagt. Ja? Also pretty, pretty side of Game Development. Und dafür ist sie von den SJWs aus ihrem Job gemobbt worden. Ja, weil nicht jeder ist schön. Bei der Veranstaltung. Nicht jeder ist schön. Nicht inklusiv genug ist das Wort. Ja. Und außerdem Frauen wieder auf das Stereotyp der Schönheit herunterbricht. Das zeigt auch ganz schön, dass Leute einfach alles als Hass ansehen, wenn es überhaupt gar kein Hass ist. So, weißt du, so jemanden als pretty zu bezeichnen, ist ja okay, vielleicht im höchsten. Also ich sehe da jede Menge Hass. Und zwar von den Leuten, die eine Frau aus ihrem Job bei einer Konferenz mobben, weil sie was Falsches gesagt hat. Nee, aber guck mal, die ja, sollen doch einfach mal im Vorlauf sagen, weil dann reduzierst du sie darauf. Ja, aber da wären wir auch wieder beim Zitat vom Patriarchator. Feminismus ist nicht Kampf des Weibes gegen den Mann, sondern Kampf des missratenen Weibes gegen das Wohlgeratene. Ja, ist halt einfach so, weißt du, das ist genau eigentlich der kürzere Spruch ist so, weißt du, Feministen sind die Frauen scheißegal, die hassen einfach Männer, ja, so, und das ist halt echt einfach so lächerlich, weißt du, die denen ist alles jetzt irgendwie zu viel und keiner stoppt sie, weißt du, da kommen keine Artikel danach, da wo drin steht, weißt du was, das wurde dann aber alles geklärt und die Frau ist halt irgendwie in trockenen Tüchern, alles okay und die anderen, ja, da wird so eine Untersuchung gestartet und ja, hier so Group Counseling, so, nö, einfach weg, so, jemand hat sich beschwert über dich, jetzt wirst du gefeuert, ist einfacher, tschüss. Ja, jemand hat mich darauf hingewiesen im Chat, es steht ja hier auch, es war keine Republika, es war eine Video Game Industry Conference, also viele Indie-Entwickler und solche Leute. Ja, weil, weißt du, dann siehst du halt einfach gut aussehende Leute, die da Sachen machen und freust dich einfach, dass du es geschafft hast. Und dann wirst du gefeuert. Und dann wirst du entlassen. Oh Mann. Aber es fällt auch Menschen ein, andere Menschen als hübsch zu bezeichnen. Ja. Ich kann mich noch an eine Diskussion erinnern, die ich mal mit einer Feministin führte, wo ich dann irgendwann den lapidaren Satz sagte, sowas wie, also ich halte dich für intelligent genug, das zu verstehen, und darauf brach dann ein Sturm der Entrüstung los, was mir denn einfallen würde, sie bewerten zu wollen. Ja, ja, ich habe auch mal mit jemandem gesprochen gehabt, das war auch so eine Feministin. Das sind immer so Leute, weißt du? Die hat sich als Agenda-Wesen identifiziert, hat es mir aber nicht gesagt gehabt, hat sich auch total weiblich gekleidet. Ich habe ihr dann gesagt, dass sie eine Frau ist, und sie hat gefragt, wie ich das weiß. Hab gesagt, du hast keinen sichtbaren Adamsapfel, dein Gesicht ist östrogenmäßig so strukturiert und so, und jetzt, ja, bist eine Frau. So, ja. Dann musste sie erstmal nach Hause gehen. Das war echt zu viel für sie. Ja, genau das. Ja, genau das ist dann passiert. Ja, ne? Political Correctness bei Wahlen. Populismus, Political Correctness, Political Correctness, Political Correctness. Warte mal, das ist weiß. Warum? Warum? Warum? Privilegien. Ist das jetzt, meinst du das jetzt ernst? Meinen die das jetzt ernst? Wie meinen die das? Ist das Satire? Das sind die Leute, die ein bisschen verstehen, was gemeint ist und Kritik geübt wird. Aber oh nein, nicht übereinstimmen. Einfach, wenn ich diese Buchstabenfolge schon sehe. Jasmina Banaschuk. Ich wundere das so, dass ihr bei einem Weißartikel nicht sowieso erstmal direkt vom Schlimmsten ausgeht. Naja, gut, das ist halt doppelt schlimm, ne? Alter, wenn sie einfach schon, weißt du, schon der, wie sie einfach schon die Überschrift schon verkackt, weißt du, wir sollten über Political Correctness diskutieren, aber bitte nicht so. Naja, für Weiß ist das genau. AKA, wir sollten über Political Correctness diskutieren, aber bitte so, wie ich das möchte. Ganz genau. Das ist einfach, ja, Ingenoss, weißt du Bescheid, Ingsoc. Zwei deutsche Autoren glauben, dass Political Correctness unsere freiheitliche Gesellschaft zerstört. Wir wollten mit ihnen reden, aber dann kam doch alles ganz anders. Balter, alter Clickbait-Artikel. Oh mein Gott, Jasmina, du hast es echt geschafft. Du hast dich verbessert. Deine professionelle Scheißschreibkarriere geht richtig auf, Alter. Denn dann kam raus, einer der beiden Autoren war gar nicht der Autor, sondern Manuel Neuer. Oh nein. Und Bernd Höcke in einer Person. Das ist, man, oh, warum, Alter, Jasmina? Nein. Ja, und was ist jetzt der, soll ich das jetzt durchgehen oder? Ja, also ich hatte ihn eigentlich zum Durchgehen, aber ja, wie kam es denn dann anders? Ja, was ist denn neu hier? Vielleicht irre ich mich. Neu, vergiss es einfach. Ich bin gerade auch ein bisschen am Schwimmen. Das war am Anfang der Woche, dass ich das gefunden habe, was ich da so lustig dran fand. Das P finde ich lustig. Ja, hier so Sachen wie selten, also das ist so eine Zwischenüberschrift, selten wurde die Frage gestellt, wer ein Interesse daran hat, Schwarze mit dem N-Wort zu beschimpfen, ohne Konsequenzen fürchten zu müssen. Also praktisch, wer Political Correctness ablehnt, möchte nur Leute mit rassistischen Schimpfworten bedenken. Also, ja, klar, ja, und... Klar, ja, genau. Und wenn du gegen Zensur in Videospielen bist, bist du pervers, ne? Ja, ne? Dazu beigetragen haben natürlich auch die meisten deutschen Medien, die eben jene Kampfbegriffe der Rechten häufig ohne Kontext in der Einordnung reproduzieren. Die politische Agenda der Rechten ist, Angst zu schüren, nichts mehr sagen zu dürfen. Nur ist die selten als Agenda erkennbar. Deswegen wird ja auch nicht ständig dieses Meme von das wird man wohl noch sagen dürfen irgendwie. Ja, deswegen war ja, glaube ich, auch das Populismus oder Rechtspopulismus das Wort, das doppelt so oft wie alle anderen Wörter im Journalismus gefallen ist die letzten beiden Jahre. Weißt du, dass der Punkt mit Meinungsfreiheit, den diese Leute einfach nicht checken, ist, dass man in einer Welt, in der so Political Correctness nicht da wäre, man diese Fragen mit Leute mit dem N-Wort bezeichnen oder über eine jüdische Weltverschwörung offen diskutieren, ne, gar nicht mehr hätte. Man müsste das nicht mehr bereden, weil das schon generell klar wäre und selbst wenn man es anspricht, die Leute entspannter wären und somit es auch produktiver wäre, diese Fragen ein für alle Mal zu klären. Aber wegen politischer Korrektheit können wir nicht von wirklich Meinungsfreiheit reden. Deswegen ist auch diese ganze Unterstellung von, die Leute wollen nur das N-Wort sagen, ne, so total dran vorbei. Natürlich wird es passieren, aber das ist dann so, Meinungsfreiheit macht sich selbst sauber. Ja? Ich habe auch inzwischen rausgefunden, warum ich den Artikel reingenommen hatte. Nämlich gibt es ja einen Absatz, der lautet, eigentlich würde an dieser Stelle nun das Interview mit den Autoren stehen. Ich habe nämlich fast 2 Stunden mit Ulrich und Diefenbach in Berlin gesprochen. Die Zitate aus dem Gespräch wollen sie später allerdings nicht freigeben. Das Gesagte soll durch schönere, relativierende Dinge ersetzt werden. Doch das ist weder journalistische Praxis noch eine Haltung, die in diesem Kontext vertretbar wäre. Warum, wird auch ohne Interview recht schnell deutlich. Das Buch reicht dafür vollkommen aus. Da weiß ich jetzt natürlich nicht, woran es gelegen hat, aber es könnte halt sein, dass sie auch wieder diesen, ich schreibe einen objektiven Artikel, stelle aber die Interviewten als die letzten Hansel da Trick versucht hat. Das würde ich auch nicht freigeben wollen. Von auszugehen. Von Manning wahrscheinlich versucht. Und das, ja, Jasmina, ist nicht so einfach mit der Recherche, habe ich das Gefühl, wenn du versuchst, Haltung zu zeigen. Ja. Und dann macht sie sich über die Quellen halt her und sagt halt, die junge Freiheit wird eine Zeitung genannt oder geil, ein rechtsorientiertes Medium. Super. Zum Beispiel und Christina Gott, Sommers, ein Idol der Alt-Right. Ja, genau. Und weibliche Speerspitze der Hassbewegung Gamergate. Super. Ja. Super, das klasse. Das habe ich der Frau Sommers sogar geschickt, aber er hat sich leider nicht gerührt dazu. Ist das Bingo also wieder voll? Ja. Linke alternative Medien wie Neues Deutsch. Jungle World, linke alternative Medien wie Neues Deutschland, oh mein Gott. Jungle World und antirassistische oder feministische Blogs finden sich überhaupt nicht in den Quellen des Buchs. Nu. Ich sag mal, wenn das jetzt ein Buch über Flüchtlingsakzeptanz und Nazis wäre, gehe ich auch nicht davon aus, dass sich da viele rechtsalternative oder konservative Medien in den Quellen befinden werden. Uschi, du hast echt gar keine Ahnung. Du hast so keine Ahnung davon, wie der Hase läuft in der Welt. Aber vielleicht solltest du echt mal aus deiner Bubble raus und mal ein halbes Jahr durch die Welt reisen und die Realität erleben. Aber linksalternative Medien, wir reden hier beim Neuen Deutschland schon von der Zeitung, die mal das offizielle Parteiorgan der SED war, oder? Nein, das haben wir alternativ. Das ist ein anderes. Das ist jung und frisch, das ist ganz prima. Ja, aber wie kann man Neues Deutschland erwähnen und sich gleichzeitig über junge Freiheit aufregen? Weißt du, ich, das, keine Ahnung. Das Neue Deutschland ist ein etabliertes Medium der deutschen Rechten Republik. Ganz einfach. Ja, aber dieses Christina Sommers-Ding finde ich mega geil. Also. Ja, das ist der Hammer. Ne? Das ist wirklich ein Idol der Alt-Right und weibliche Speerspitze der Hassbewegung Gamergate. Ich kann es also gar nicht oft genug hören. Diesen ja. Das klingt schon so, als sei sie neidisch. Womit ist denn das hier verlinkt? Vor allem auch, ich meine, Christina Hoff-Sommers hat ja auch. Oh nein. Ich weiß noch, wie die Leute gedoxt hat, reihenweise. Dann hat sie, glaube ich, den einen YouTuber geswattet und danach hat sie eine Bombendrohung an Anita geschickt. Also die war richtig vorne dabei bei der Hassbewegung. Einfach der Link schon, den Text im Link zu lesen, reicht schon. The 5 creepiest Gamergate Fan Art. We hunted the mammoths, geil. We hunted the mammoths. Also. Ja. Mal wieder. Ja, das ist schon fantastisch. Wie viele Quelleneinsätze ein Ein-Mann-Blog über abseitige, radikal-feministische Themen in der deutschen Medienlandschaft kennt, ne? Seht ihr die Hassgruppe, was sie hier macht? Meine Güte, das ist eine Hassgruppe. Das ist die Speerspitze, ja. Das ist ja creepy. Ach du meine Scheiße. Oh mein Gott, ist das creepy. Und vor allen Dingen, wie die alle Frauen hassen hier. Unglaublich, ne? Also. Das war ja, guck mal, das da wird sie als Protagonistin so dargestellt oder als ein coole Meme-Person. So, guckt euch diesen Frauenhass an. Whatever the hell this is. Ah ja, okay, ihr habt schon mal gar keine Ahnung vom Internet, aber ihr... Check your facts, not your privilege. Oh Gott, Hass. So ein Hass. Warning, excessive viewing of this GIF may give you nightmares. Its smugness is that powerful. Nee, Alter... Hammer. Ah, und Gamergasi hat ihnen geholfen, das zusammenzustellen. Ja, super. Das ist doch auch immer eine gute Quelle. Gamergasi, für die, die es nicht wissen, ist das selbsternannte Kampf-Reddit gegen, Subreddit gegen Gamergate. Das ist dieses Anti-Gamergate, was es nicht gibt, ne? Mm. Die schließen sich ja nicht zusammen in Subreddits oder so. Nee, in dem Leben. Aber echt, auch dann PI-News, RT Deutsch und Verschwörungsblog. Das wird alles vermischt, Antifeministin. Ja. Und vor allen Dingen, das sind Verschwörungsblogs, ja. Aber dann wie Hunted the Mammoth Scheiß, ne? Das ist eine super Quelle. Oder die ehemalige Parteizeitung der SED, das ist ja auch eine super Quelle. Sorry. Ja, ob du jetzt NWO oder Patriarchat als Grundverschwörung siehst, ich habe keine Ahnung. Das ist beides irgendwie jetzt nicht so. Ja, das ist halt, stell mir vor, dass du bist bei Jeopardy, weißt du, wo du halt, wo dieses Frage-Antwort-Spiel halt umgedreht ist. Und dann würde als Antwort würdest du bekommen, eine kleine, klandestine Gruppe, die im Hintergrund die Fäden zieht und heimlich die Welt lenkt. Und dann stehst du dann, was ist jetzt die Frage zu der Antwort bei Jeopardy? Ist es, was ist das Patriarchat oder was ist das Weltjudentum? Ja. Weißt du, ja, es ist doch genau dasselbe. Ja. Der Wortlaut, es ist doch genau dasselbe. Eine kleine, verschworene Clique, ja, alter, ergrauter Männer, die ja, im Hintergrund das, der Welt die Fäden ziehen und für alles Böse in der Welt verantwortlich. Ja, aber das Patriarchat ist doch nicht klein. Das Patriarchat ist doch mega groß. Das Patriarchat ist vor uns, hinter uns. Aber es ist natürlich derselbe singuläre Erklärungsansatz, ne? Ja. Das wird ja auch mal kritisiert. Politische ja. Ausschreitungen, Faustschläge und Tumulte auf der Frankfurter Buchmesse. Ja. Ich finde halt, das Tolle ist, dass man da jetzt einen riesen Aufwand gemacht hat, irgendeinen scheiß Verleger zu boykottieren, der wahrscheinlich überhaupt keine Aufmerksamkeit bekommen hätte und jetzt aber komplett in der Presse hoch und runter genannt wird und dadurch erst groß geworden ist, dadurch, dass man so einen Tumult gemacht hat. Sonst würde ja. den niemand kennen. Also dieses Bild hier, ne, finde ich mega krass. Also auf jeden Fall. Das sieht aus wie Fußballstadion oder so. Aber es halt, ist die Buchmesse. Es ist Klein Weimar in Frankfurt, ne? Das ist wirklich fantastisch. Also ich war auch schon da und sowas habe ich da noch nie gesehen. Also nicht mal, wenn die größten Literaturstars da rumgesprungen sind. Vielleicht, also, wenn Salman Rushdie da war, aber sicherlich nicht. Da war immer der ehemalige Premier von Japan, der unter Fukushima nicht die Leitung in Japan hatte. Und da waren weniger Polizisten. Ganz großes Kino war übrigens auch der Tweet von dem Piratenpolitiker, nicht Piratenbullshit, vom die Parteipolitiker, der dann geheult hat auf Twitter, ich wurde von einem Nazi-Ordner verdroschen und wie gemein. Und dann ist halt das Video aufgetaucht, das die Szene zeigt. Und da sieht man halt, wie die Polizei irgendeinen von den Rechten abführt. Ja, und daraufhin er versucht, die Absperrung aus Sicherheitsleuten zu durchbrechen, um nochmal an diesen Typen ranzukommen. Und daraufhin wird er dann auf den Boden gebracht. Nicht mit Schlägen, der wurde am Boden auch nicht traktiert. Der hat einfach versucht, eine Absperrung von Sicherheitskräften zu durchbrechen, um an einen bereits festgenommenen Menschen ranzukommen und wurde daraufhin dann zu Boden gebracht. Und heult sich dann aus, er wäre ja für legitimen Protest ganz fürchterlich von Nazi-Ordnern verprügelt worden. Oh, aber der Witz ist daran, dass die Medien das teilweise nachschreiben. Der Spiegel hat auch irgendwie Schläge von Rechten und sowas. Und die Sachen, die ich gestern gelesen habe von Leuten, die da waren, auf Twitter zum Beispiel und so, das hat sich eher so angehört, als wäre die Aggression nicht von den Leuten ausgegangen, die da die Sprecher hören wollten. Ja, aber es ist doch auch komplett unterschlagen worden, dass da halt, oder in vielen Artikeln ist da unterschlagen worden, dass da auch vorher Buchstände von den Verlagen da nachts geplündert und kaputt gemacht wurden. Ja, und auch schon während der laufenden Messe sind Leute hin und haben irgendwelche Sachen auf die Bücher gekippt und so. Ja. Also und vor allen Dingen, das war an den Tagen, die gar nicht für die breite Öffentlichkeit offen waren, auch noch. Also das waren ja, das waren Kulturkritiker oder so. Ja. Also die haben ja irgendwie mit Zahnpasta da auf die Bücher gerotzt und so ein Kram. Ja, aber gut, da freuen die sich halt, ich weiß gar nicht, wie wird da ausgesprochen, dieser Verlag von diesem Kubitschek, der hat auf jeden Fall jetzt einen PR-Hit gelandet, der Name steht in jedem Artikel drin, jeder wird das googeln, jeder wird sich angucken jetzt, was der im Programm hat. Ja, wir werden uns jetzt auch was angucken. Und zwar hier, die Dame von dem Verlag geht hier zum Stand der Amadeo-Antonio-Stiftung. Hat die ein Buch geschrieben, die Amadeo-Antonio-Stiftung? Nee, aber ihre tollen Broschüren stehen da, die ganzen tollen Broschüren, die wir hier regelmäßig besprechen, weil da so viel. Was hat das auf der Buchmesse zu suchen? Das Scheißdreck drin steht. Was? Ja, wegen den ganzen rechten Verlagen halt, so wie diesem da halt eben. Ja, stimmt, das ist ja die Antwort. Ich habe es schon wieder verlegt. Genau. Ich habe es aber nicht ganz verstanden. Also da gab es sozusagen ein Gap. Also Sie haben ja gesagt, mit uns sei kein Dialog möglich. Mhm. Wir haben doch gesagt, ja, gern. Kommt, lasst uns reden, lasst uns auch offen und offiziell reden und vor allem, dass wir sozusagen die Herstellung in der Augenhöhe. Aber Sie sagen, über dieses Stöckchen springen Sie nicht. Das ist der letzte Satz, der mir noch gut in Erinnerung geblieben ist. Außerhalb dieses Briefs haben wir eigentlich jetzt dazu nichts mehr zu sagen. Also Sie sind doch wegen uns hier. Das habe ich ja allen Presseberichten entnehmen können. Aber dann ist es ja verstummen, wenn Sie sagen, Sie haben nichts zu sagen. Ich glaube, es geht um eine aktive Auseinandersetzung mit unseren Inhalten. Das hier ist nicht der Ort, um darüber zu diskutieren. Wir haben unser Statement zu dem Thema abgegeben, Sie ja offensichtlich auch. Und das ist das, was wir dazu sagen. Aber das ist doch so traurig. Denn Reden ist doch, also ich finde Reden unglaublich wichtig. Für uns geht es nicht darum, Ihnen der Öffentlichkeit zu geben. Sondern? Also Sie wollen ja uns nicht mundtot machen. Deutschland. Nee, wir wollen Sie nicht mundtot machen. Ja. Sie können hier an Ihrem Stand sehr gerne tun, was Sie wollen. Wie gesagt, unser Statement haben Sie. Und noch was muss ich sagen. Ich sag's Ihnen ungern, weil der Herr jetzt nicht am Stand ist. Aber weil es gestern so ein Thema war, gerade bei unserem Betreuer, der hat in einer Art Manspreading betrieben, dass es also ernsthaft gegen das Zartgefühl unserer Mitarbeiterinnen ging. Wisst ihr, was ich meine? Dieses Dasitzen, ja, aber wer? Quent? Heißt der Quent? Ja, Herr Dr. Quent. Ja, genau, der Herr Dr. Quent. Der hat so da gesessen und in unserem Zeitalter dachte ich, also er sollte sein Privileg überprüfen. Also wirklich, Sie müssen Ihr Privileg überprüfen, weil Sie ja von anderen Geldern leben als wir. Bei uns ist es ja alles hausgemacht, ja. Und der Herr Quent, also dann richten Sie es ihm bitte aus. Ich hätte es ihm wirklich lieber persönlich gesagt, weil ich bin gar nicht dafür, dass man mit Dritten redet. Ja? Richten Sie es ihm einmal aus, bitte. Das ist seine Visitenkarte. Sie können ihm das auch noch selber sagen. Dann schreibe ich es ihm selber. Ich habe gehört, der sei heute nicht da. Ne? Der ist heute nicht mehr da, genau. Der ist heute bei einem Vortrag in Hamm, aber darunter ist er gut erreichbar. Gut, dann war ja wenigstens im kleinen, beschaulichen Rahmen ein Gespräch. Ich verstehe nicht. Hey, du scheiß Manspreader. Haben die eine Argumente und können was dagegen sagen und erklären, warum das jetzt Nazis sein sollen, oder sie können das nicht erklären. Dann sollen sie auch sich verpissen. Ja, das erinnert mich so ein bisschen fatal an diese Aktion von den Öffentlich-Rechtlichen, dieses Sag's mir ins Gesicht. Mhm. Ja, wo es dann hieß, ja, hier, die Hater und bla bla bla, und die pöbeln immer nur rum und mit denen kann man überhaupt nicht reden und was soll denn das überhaupt? Und jetzt ruft uns doch mal an und unterhaltet euch mal mit uns. Und dann ruft da halt Dorian, der Übermensch, an und sagt so, ja, hallo, ich bin euer größter Hater, lass mal quatschen. Oh, da können wir nichts zu sagen, und schon zack, aufgelegt. Apropos Hater. Der ehemalige CIA-Chef, der wollte an der Uni in Zürich sprechen. Und die Linke war dort getriggert und hat jetzt nicht irgendwie sich gedacht, wir tun irgendeine harte Frage vorbereiten und die dann stellen oder so, sondern wir kümmern uns darum, dass er nicht hierher kommen kann. Dann schmeißen wir mal wieder alles über Bord und gehen einfach mal drauf los. Ja. Und ich meine, der CIA ist ja jetzt wirklich jetzt nicht die Organisation, wo man da viel kritisieren kann. Aber meine Güte, muss es dann wirklich sein, dass man so ein Tantrum schmeißt, dass dann so jemand nicht herkommt, wo man doch gerade dann die Gelegenheit hätte, denen mal irgendeine Frage zu stellen, wie zum Beispiel, warum sind sie hier, wenn der CIA 27.000 Mitarbeiter weltweit beschäftigt, die PR machen für die USA? Wir brauchen nicht noch einen dazu. Oder wenn es einer weniger ist, macht es auch nicht so viel aus. Deswegen, so, weißt du, irgendwas Kritisches, keine Ahnung, weißt du, meine Güte, muss es wirklich dazu führen, dass der nicht spricht? Also, weil den wird es trotzdem geben. Man kann vielleicht ein PR-Debakel provozieren, wenn man eine gute Frage hat und er Probleme hat, die zu beantworten. Aber nein, irgendeine Mob-linke Gruppe, die Uni von unten, tralala, macht ja, irgendwelche Aufrufe. Die nächsten, die ihm zuhören, das sind dann wieder Leute, die was zu sagen haben. Die, Ja, auf den hat er dann Einfluss sozusagen. Und dann ist der Einfluss der Studenten vorbei. Ja, aber das hast du doch bei dieser Christian-Lindner-Geschichte an der Uni in Bochum gesehen. Weißt du, immer dann, wenn die sich da irgendwie hinstellen und sich dann auf den Dialog einlassen, dann gehen die halt gnadenlos baden. Also ich kann das auch schon verstehen, dass die Amadeo-Antonio-Stiftung keinen Bock hat, sich auf eine öffentliche Podiumsdiskussion einzulassen. Nicht, dass ich die, mit denen sie dann da diskutiert hätten, von diesem Artois-Verlag oder wie der heißt. Ich glaube, dass die jetzt irgendwie richtiger wären in ihren Einstellungen. Ja? Mhm. Aber es ist ja einfach, die Linke hat das so krass verlernt, einfach mit anderen Positionen sich auseinanderzusetzen, dass sie immer gucken wie eine Kuh, wenn es donnert, sobald mal irgendjemand widerspricht. Ja, sehe ich genauso. Also, das ist faschistisches Verhalten, Effi. Genau, faschistoid. Hier tut der Kabarettist Andreas Thiel seine Karriere einstampfen, weil gegen ihn eine Kampagne läuft, die alle Theater, die ihn spielen lassen, unter Druck setzt mit Morddrohungen und des Weiteren, sodass er jetzt dann einfach sagt, ist dann auch mal gut. So, da hat dann jemand seine Karriere beendet wegen einer Hasskampagne. Ja, ne, dieses Stummschalten von Leuten ist eigentlich so die noch legale Taktik, ja, gegen die halt nichts groß Illegales halt vorzuweisen wäre. So ist es halt einfach asozial und man könnte dem auf den Grund gehen. Aber ich glaube, das ist so die legalere Version von Leute verfolgen und dann an die Wand stellen und erschießen lassen. Weißt du, es ist einfach genauso autoritär, aber halt, weißt du, anstatt dass die Person ja irgendwie ermordet wird, ist einfach nur, sie darf ihre Information nicht weiter verbreiten. Ja, guck mal, und siehst du auch, warum da unten steht's? Nämlich, er sorgte für Aufsehen, als er in der Weltwoche sich auf 5 Seiten mit dem Koran auseinandergesetzt hatte und zum Schluss kam, dass dieser der Kern des Übels sei. Ja, ne, wenn du einfach ein Buch liest und da Sachen drin rausliest und es gefällt dir nicht und du sagst es, dann bist du schon echt da wert, einfach mal verboten zu werden. Das ist ja nicht der Text, den du gelesen hast. Nö, gar nicht. Ich meine, also, wenn du herausfindest, dass weiße Gamer der Kern allen Übels sind, dann ist das in Ordnung. Dann kriegst du eine Medienkampagne. Aber wenn du sagst, dieses Buch. Oder die Juden. Ja, ja. Ja, aber es ist halt schon hart, dass der Typ wegen Dschihadisten und linksautoritären Leuten dann weg vom Fenster ist. Also, die Linke so mit einem Bleistift in der Nase. Wir sind gegen die Salafisten, aber auch gegen die Kritiker von Salafisten. Und da hier ist jetzt dann nochmal ein Akademiker, der einen Artikel geschrieben hat, in dem er Kolonialismus verteidigt und aufgrund von Bedrohungen, die die Polizei als credible eingestuft hat, hat man sich dann dazu entschlossen, den Artikel zu widerrufen und nicht mehr öffentlich zu machen. So, Wissenschaft und Freiheit. Freie Wissenschaft, was auch immer. Ja. Hammer. Ja. Was war das hier? Müssen wir das abspielen, oder? Oh, ja, spiel es ab. Das habe ich gefunden gehabt, spiel es ab. Ich zock ja echt gern mal eine Runde. Also Moorhuhnjagd zum Beispiel. Oder sowas wie Tetris. Aber fällt euch was auf? Das ist alles echt immer total brutal. Entweder man erschießt Moorhühner oder man eliminiert Blockreihen. Ich frag mich echt. Die Liebe, die ist hier in First Person Lover. Ja, so heißt das Spiel wirklich. Herausgebracht hat es ein schwedisches Modelabel, deswegen ist es kostenlos, aber halt auch. Mit dem Trailer hier hatten sich die Macher von First Person Lover Ende des Jahres in die Diskussion um Hatred eingeschaltet, das Amoklaufspiel. The time has come to. Und jetzt ist First Person Lover halt für jedermann spielbar. Und eure Mission ist jetzt in diesem Spiel, die hasserfüllten Menschen, die es natürlich zuhaufe in dieser Spielwelt gibt, ihnen die Liebe näher zu bringen und sie mit Liebe zu erfüllen. Hier ist schon der erste Charakter und ihr seht, der ist grau, der ist von irgendeiner komischen Aura umgeben und der ist einfach verdammt mies drauf. Und das ist großartig gemacht, finde ich, denn statt mit böser Munition schießt ihr hier einfach mit einem Kussmund. Und dann, wenn ihr den Menschen von dem Hass befreit habt, ist eure Mission, der Mensch ist nackt und ihr müsst ihn natürlich, das Spiel ist von einem Modelabel entwickelt worden, einkleiden. Und zack, der Mann hat ein wunderschönes neues Outfit und der Hass ist, als wäre er nie da gewesen. Wow. Ja. Allerdings, wow. Neues Outfit und der Hass ist weg. Ja, von der Firma finde ich. Hier, das Ende ist auch noch gut hier. Aber das ist jetzt keine neue Idee. Also ich meine, so irgendwelche Spiele, wo es um Liebe ging, das gab es doch früher schon. Hier mit diesem Larry und Lula 3D und so. Ich meine, jetzt auch das mit dem Anziehen von der Firma, dass das eine gute Idee ist. Gibt einen Haufen Hentai-Games, die um Liebe sich drehen. Ja, lass dir auch mal eine Webwochenshow empfehlen. Meinen Sie die Liebe zwischen einem Mann und einer Frau? Oder den wir ausschalten müssen. Aber das finde ich ehrlich gesagt gar nicht das Spannende. Ich warte die ganze Zeit auf einen Zwischengegner, denn irgendwann soll ein Mann mit ziemlich wenig Haaren auf einem Bären dahergeritten kommen, der irgendwie verdächtig so aussieht, als wäre er Wladimir Putin. Denn das Spiel ist nicht nur ein Statement gegen Hass, sondern auch gegen Homophobie. Also Fazit, wir können echt sagen, es ist ein kurzweiliges Spiel. Der Werbeaspekt ist zum Glück jetzt echt nicht so krass in dem Ding. Und wäre es nicht total schön, wenn wir einfach so eine Welt hätten, auch im Internet, wo man die von Hass erfüllten, einfach mit so ein paar Liebesgranaten in liebende Menschen verwandeln könnten. So wie in dem Spiel hier. Allah Akbar! Was ich sehr geil finde, ist, dass das Ding von 2015 ist und in der ganzen Zeit 324 Aufrufe gemeistert hat. Ja, aber es war ein ganz neuer Trend, der die Spielebranche wie im Sturm erobert hat. Ja, weil es gegen Putin und für die Liebe war. Vor allen Dingen Webvideosendung von öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Also, dass die natürlich steil durch die Decke geht, das ja, regt einen auf jeden Fall dazu an, zu sagen, Rundfunkbeitrag ist total wichtig und die sollten auch auf jeden Fall mehr ins Internet gehen. Ja. Das ist ganz großartig hier. Ja, wir mehr brauchen. Leute, mehr Polizei, die sich gegen Hassverbrechen im Internet aufstellen. Und, also ich habe gehört, man kann eher an einer Fischgräte ersticken, statt an einem Hassverbrechen im Internet zu sterben. Ja, aber Gründe, Kulturmarxismus, Frauen, die getriggert sind, Internetpolizei. Aber make the public feel more confident. Genau. Diese Amber Rudd macht sich echt beliebt bei den Internet-Usern. Ne? Habt ihr damit gekriegt, dass der Goodfeller auch mit der Polizei Schwierigkeiten hatte? Die kam vorbei wegen so einem Tweet von ihm. Echt? Ja, er hatte getweetet an einem Tag, wo eine Schwulenparade in seiner Stadt war. Wo ist der Muslim mit dem LKW, wenn man mal einen braucht? Ja. Das ist natürlich auch ein bisschen krass. Ja, kam mir vorbei, weil jemand wollte ihn übers Wochenende einknasten, so ungefähr. Das hat er dann gerade nochmal beigedreht. Ja. Aber eine üble Nummer. Die wollten ihn, also haben ihn mitgenommen auf jeden Fall aufs Revier. Nur ein paar Stunden quatschen. Das finde ich schon ganz schön unverständlich für so einen Unsinn. Ja, der Tweet ist auch ein bisschen Unsinn. Also. Das ist richtig, ja. Er hat da wohl nachts geschrieben im dicken Kopf oder so ein Scheiß. Ja, er hat gemeint, er wäre besoffen gewesen. Ja. Kinder und Betrunkene sagen immer die Wahrheit. But he's got a very funny accent. Ja, aber er hat ja irgendwie auch gesagt, dass er, ja, man kann es ja auch anders interpretieren. Ne? Er hat sich da rausgeredet sozusagen, klar, ein bisschen mit anders interpretieren. Ja, aber muss man deswegen irgendwie ja, die Polizei holen? Ja. Ja, schon richtig. Ja, das ist auf jeden Fall das Ding hier, ne? Irgendwie Minorities und blablub, das ist halt wieder so die alte Leier von wegen, es sind doch alle so unsicher im Internet und deswegen der Staat, der wunderbare Staat, der kann sich doch darum kümmern, dass alles schön ist. Nur noch gute Sachen passieren. Und das kann ja auch überhaupt gar keine negativen Konsequenzen haben, weil das geht ja nicht. Wir haben ja gute Absichten. Und da ist noch nie was Schlechtes draus geworden. Ich finde es total beruhigend, wenn ich weiß, dass da immer ein großer Bruder ist, der auf mich aufpasst. Ja, man hat schon den Eindruck, dass manche Dinge sich so aufschaukeln können. Ne? Also, hast du im Internet. Er hat dann, das hat auch gerade jemand im Chat gesagt, er hat dann in seinem Erklärungsvideo gesagt, er meinte natürlich einen Kebab-Truck, damit die Leute was essen können. Ja, genau. Ja, aber das mit dem Aufschaukeln, man nicht, wenn klar kann sich so Hass vielleicht irgendwie auch aufschaukeln, weil die Leute sich gegenseitig irgendwie herbere Sachen sagen wollen oder so. Aber es kann ja auch woanders, könnte sich die Dinge aufschaukeln, bei den Feministen zum Beispiel. Ich glaube eher, dass mehr Hass im Internet dazu führt, dass die Gesellschaft friedfertiger ist, weil sich die Leute weniger über irgendwas aufregen, und wenn sich die Leute weniger aufregen, weil sie dauernd irgendwelche harten Phrasen hören, dann werden sie im echten Leben weniger oft gewalttätig. Ja, das einmal, vielleicht kannst du es auch so ein bisschen als Projektionsfläche nehmen. Also die Welt ist schlecht genug, das sieht man ja im Internet, dann bräuchte ich jetzt hier auch noch mit der Bäckersfrau rummeckern oder so, weißt du? Ja. Das glaube ich auch so verschiedene, so ein bisschen damit fahren. Ja, hoffentlich hast du recht. Ja, auf jeden Fall 1984 kommt auf jeden Fall, die Grünen und die Schwarzen wollen das so haben. Das sind die gottesfürchtigen Leute da in Baden-Württemberg, und ich muss sagen, ich habe da vollstes Vertrauen, wenn die mal Kameras aufhängen und da einen Algorithmus reinbauen, der sich irgendwie drum kümmert, was gutes Verhalten und was nicht ist, und daraus dann irgendwelche Sachen für die Zukunft versuchen, daraus rauszulesen oder so, nachdem was die Leute da irgendwie machen, vom Algorithmus irgendwie automatisiert. Das kann auf jeden Fall nicht schief gehen. Deutschland ist total sicher, und wir können hier auf jeden Fall noch lange in Freiheit ganz wunderbar leben, kann ich da nur sagen. Als Grenze, ne? In England hatten sie ja diese Kameras auf Lautsprecher versehen. Und wenn die das übertrieben haben mit der Ordnungswut, also einem haben sie gesagt, er soll sein Müll gefälligst in den Müllhammer schmeißen. Und er hat dann einfach nur Finger in die Kamera gehalten. Ne? Also irgendwann machen die Leute nicht mehr alles mit, sozusagen. Ja, aber die reden ja halt eben auch davon, dass sie sich dann da gleich hinbegeben. Nur wie man dann hier halt eben liest, dass eventuell dann irgendwie, wenn du dich einhakst bei deiner Freundin, so, die dann denken, oh, da wird eine Vergewaltigung vorbereitet oder so. Und dann. Ja, das geht auf jeden Fall noch einen Schritt weiter, jetzt sehe ich auch so. Ja. Hervorragend. Ja. Konkrete Wahrscheinlichkeit begründen, dass in absehbarer Zeit zu einer Straftat kommt. Minority Report. Das wäre auch gut, wenn es sowas wie bei Minority Report gäbe, dass es einfach einen Algorithmus gibt, der bei Usern einfach so eine Wahrscheinlichkeit durchrechnet, wie oft am Tag die schlimme Sachen posten, und wenn es dann mal wieder soweit ist, ne, der rechnet dann durch, weiß ich nicht, zum Beispiel Drollnigül, die postet alle 1,2 Minuten einen schlimmen Post, dann steht auf einmal die Polizei vor der Tür, bevor rein technisch der nächste Post kommen müsste, und zieht sie halt einfach aus der Wohnung. Das ist auch so das Ding mit der Korrelation und Kausalität, ne? Das muss ja nicht zusammenhängen, was da passiert im Park, ja, oder so, wo die da überwachen. Aber das kann natürlich. Ja, das war ja auch ganz interessant. Das ist der Polizeichef von Niedersachsen gewesen, CDU-Mitglied. Und der hat halt letzte Woche gesagt, er will zurücktreten. Man ist auch aus der CDU ausgetreten und hat wohl als Begründung angegeben, dass die CDU und die FDP behauptet hätten, dass sich die SPD und die Grünen halt in die Strafverfolgung von Islamisten eingemischt hätten. Hm. Und er meint, das stimmt nicht, und deswegen hat er jetzt mit der Partei gebrochen. Oh, krass. Aber dann, das ist ja so ein bisschen wie ausgleichendes Karma. Die CDU hat an dieser grünen Tante profitiert, hat dann hinterher alles wieder verloren wegen sowas. Ja, und das war auch hier Thema letzte Woche, dass er bei dem Hampel die Wohnung, also er ist ja der Chef von der AfD in Niedersachsen, ich glaube der erste Vorsitzende. Und bei dem haben sie ja noch eine Hausdurchsuchung gemacht. Seine Immunität, die ist noch nicht in Kraft, hat es gehießen, weil er ja auch in den Bundestag gewählt wurde. Und die Ermittlungen, die da gegen ihn gelaufen sind, weil er angeblich Parteigelder veruntreut haben soll, die sind aber schon wieder eingestellt worden. Ja, also die Immunität von Petri wurde ja auch pünktlich zur Bundestagswahl dann aufgehoben, ne? Mit dem angeblichen falschen Meineid, unter dem sie ausgesagt hätte, oder die Falschaussage unter Meineid. Ja, mit der Betli haben sie sich nur die falsche ausgesucht, ne? Die spielt ja nicht mehr mit. Ja, die hat jetzt aber auch offiziell die Gründung ihrer neuen Partei bekannt gegeben. Ja, richtig. Heißt das wirklich die Blauen? Ja. Wie sind die immer schön blau? Bernd Lucke hat sich angeblich schon mit einer Jahresration Popcorn in seinen Ohrensessel zurückgezogen. Ja, genau. Ist das jetzt Avatar-blau oder Schlumpfblau? Marineblau oder was? Haben die sich echt die Blauen genannt jetzt? Ja, die blaue Partei. Ja, die blaue Partei. Echt? Alles nach Petris Wünschen. Nachdem sich die Leute darüber lustig gemacht haben, haben die sich echt noch so genannt. Es gibt doch sogar angeblich Hinweise darauf, dass die schon vor einiger Zeit gegründet haben. Ja, nee, nicht angeblich, das war so. Also die hatte die Domain-Registrierung schon älter. Das war ja auch der Grund, warum sich die Leute darüber lustig gemacht haben. Aber ich dachte, die wären dann schlau genug, jetzt wenn sie die Partei wirklich gründet, die nicht so zu nennen, dann würden sich die Leute schon drüber lustig machen, aber das ist ja sau doof. Also. Die nächste, die sie gründet, die nennt sich dann die Dichten oder so. Das schon nennt sich Gamma oder so. In Anspielung auf Alpha von dem Lucke. Nee, da müsste ja eigentlich was mit C kommen. Alpha mit A, Blaue mit B und dann vielleicht CDU oder so. Nichts ist ausgeschlossen bei der Frauke. Mama, du hattest doch mal diese Theorie, dass sie irgendwie ein Alkoholproblem hat, oder? Ja, so ein bisschen, ne? Der Luca hat das ja auch mal irgendwie gesagt, dass er dann teilweise abends nicht mehr so mitgehalten hat mit den anderen, die immer noch im Tresen saßen. Und da war die Petri immer bei, ne? Okay. Aber die hat doch Kinder. Ja, egal, die Petri zwitschert sich schön an in die Rüstung. Ja, was war mit Frau Wagenknecht? Auf jeden Fall hier die vom Pretzel. Die Wagenknecht, die ist ja umstritten innerhalb der Linken und die wollen jetzt die Parteisatzung ändern, um der Wagenknecht im Bundestag das Rederecht zu entziehen oder die Möglichkeit zu sprechen generell. Und sie meinen, dass man die Wagenknecht aus der Linken rausmobben sollte. Und ja, das ist der Rixinger mit Kipping zusammen. Und wenn dann die Wagenknecht dann noch von der Linken geht, dann warst du es dann mit der Linken, weil der Rest ist dann einfach nur noch Pipi-Taka-Tuka-Land-Linke und Wagenknecht ist dann weg und weiß nicht, das war's dann mit der Linken. Ja, aber dann kannst du dir aber auch eins und eins zusammenrechnen, wer mit Oskar Lafontaine dann gleich die nächste Partei gründet. Wie heißen die dann? Das ist dann die Roten oder was? Orangen oder was? Roten könnte sein, ja. Ja, und hier ganz wichtige Nachrichten. Sindelfing in die Media. Besuch bei Brauner Direktkandidatin Friedhild Miller. Auch bekannt als Friedi Miller. Ich weiß nicht, ob ihr den YouTube-Channel von denen kennt oder nicht. Ich frage mich auf jeden Fall, warum, wenn man eine geisteskranke Frau mobbt. War schon geil, sie gilt als umtriebene Aktivistin. Ja. Umtriebig hat. Aber ich glaube kaum, dass irgendjemand die Friedi Miller irgendwie ernst nimmt mit dem, was sie macht, weil die Frau ist einfach nicht gesund. Das sieht man in den Videos, wenn man sich die anguckt. Das ist, ich weiß nicht. Ist das die immer so völlig verwirrt an ihrem Küchentisch sitzt und immer so, oh, ja, ich glaube, ich weiß, wer das ist. Die redet auch schon so völlig geisteskrank, ne? Genau, wortwörtlich. Und dann tut man das Auto verschandeln von ihr und stellt es auf in die Media und in die Media. Gut, dass ihr solche Inhalte stehen lasst. Also, ich habe vorhin vorm Stream noch nachgeguckt, das steht dort immer noch. Und ich weiß nicht, es ist halt einfach eine Geisteskranke, die halt Sachen ins Internet uploadet und dadurch irgendwie halt Aufmerksamkeit bekommt, aber dann das als hier politisches irgendwas tralala zu verkaufen. Und es dann auch noch selber nicht zu merken auf der eigenen Plattform, ist halt schon echt peinlich. Also, sorry. Es ist wie wenn der Drachenlord die zum Widerstand gegen den Drachenlord aufrufst. Das war erst der Anfang, finde ich auf jeden Fall gut. Klingt total vertrauenserweckend. Ja. Das ist doch die, die hat doch mal so unglaublich rumgeschrien, dann wegen, ja, ja, Schweine, ihr Kinderficker, ich steche euch alle ab. Das war die genau, doch, oder? Genau, das ist die Friedi. Geil. Kann man die nicht mal irgendwie in Kontakt mit Rainer Winkler bringen? Das wäre doch nach Rainer Winkler featuring Nimon Baraka, wäre das doch das nächste große Ding. Ja, das war schon interessant. Könnt ihr nicht einfach alle eine WG aufmachen, irgendwie im Big Brother Container hier, der Dingens kann auch noch mal rein. Ja. Wie heißt der hier, der... Na, der Türkei-Freund. Lejeune, ja, genau. Dennis Ingo Schulz, ja, genau. Mario Heinz Kiesel, Kopnus Kali. Und Mimon Baraka darf natürlich auch nicht fehlen. Da mache ich die alle platt in dem Haus. Der hätte eine große Karriere als Synchronsprecher anstreben können. Ja, niemals. Ja, und auf jeden Fall hier the Pro-Free-Speech-Way to fight fake news. Ich finde es ja toll, dass man sich jetzt irgendwann mal drauf einschießen will, dass vielleicht auch pro-freie Rede irgendwie eine gute Sache ist. Und aber irgendwie wieder irgendwie top-down in ein neues Movement, tralala, keine Ahnung. Also ich habe mir das Movement selber nicht genauer angeguckt. Ich fand den Titel... Also die Schlagzeile ist sehr schön, weißt du, Pro-Free-Speech ist immer gut, wenn man das in den Nachrichten liest. Aber ich muss da halt eher noch sehen, was bei rumkommt. Aber es ist schön, dass da mal irgendwie pro-freie Rede irgendwas kommt. Und auch von einer Stelle, die jetzt irgendwie größer ist. Foreign Policy ist wichtiger jetzt, wie das... BuzzFeed als Quelle. Ja, und vor allen Dingen, dieses Ding hier ist von Greg Silverman. Und Greg Silverman, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, gibt es auch als Einzelvideo. Das war der Typ, der diese ganze überall Fake News-Kram überhaupt losgetreten hat. Also der hat einen Beitrag bei BuzzFeed geschrieben und die ganzen anderen Medien haben den alle zitiert. Und damit war der Kram dann in der Welt. Hervorragend. Ja, man hat sich jetzt drauf eingeschossen, dass wenn man, wenn die Fact-Checker-Gruppen, mit denen Facebook zusammenarbeitet, einen Link, einen Artikel einmal flaggen, dass es demoted wird, also dass es im Algorithmus eine Strafe bekommt, dass es nicht mehr so oft eingeblendet wird und wenn eine zweite Gruppe unabhängig das als Quatsch, als Fake darstellt, dann bekommt der Link einen Hinweis, dass es sich wahrscheinlich um falsche Nachrichten handelt. Und das ist der Erfolg, den sie jetzt vorzuweisen haben im Facebook-Hauptquartier. Ja, und die Experten sind dann so Leute wie Korrektiv, oder wie? Yay. Genau. Da kann ja nichts schief gehen. Ja, das ist ein bisschen lang, glaube ich, für uns zum Ganzgucken. Wochenende war. Ich will noch kurz einschieben. In Österreich ist die SPÖ übrigens nochmal an der FPÖ vorbeigezogen und ist jetzt doch noch zweitstärkste Kraft. Okay. Das heißt, die Welt ist wieder in Ordnung. Die Welt ist gerettet, in Niedersachsen ist auch alles gut. Das heißt, der Salz-Eklat nächste Woche bleibt aus. Der Mann hier hat auf dem Zündfunk-Kongress am Wochenende, das vom Bayerischen Rundfunk, einen Vortrag gehalten über. Rechte, Wahlkampf, Memes und solche Sachen. Und er hat gezeigt, wie unglaublich unwissend und halb informiert und flach man das Thema darstellen kann. Also es ist wirklich erbarmungswürdig. Er hat zum Beispiel Pepe als den AfD-Frosch bezeichnet. Fand ich extrem witzig. Und außerdem hat er dieses Dennis Yücel-Zitat Deutschland ist Völkersterben von seiner schönsten Seite oder wie das hieß. Das hat er hier gezeigt und sagt dazu ganz trocken, ja, wahrscheinlich ein komplett gefaktes Zitat. Also er hat es nicht für nötig gehalten, das nachzugucken. Also Rechtsklick, Suche und dann nachgucken. Und es wäre super einfach gewesen, weil das hat er natürlich gesagt in seiner Taz-Kolumne. Also auf billigstem Niveau das Ding runtergescheuert. Und wer, also das ist wirklich nur eine Empfehlung für Leute, die mal wieder was zu lachen haben wollen. Ja. Also es ist hat keinerlei Nährwert, es ist überhaupt nicht irgendwie erhellend. Aber es werden so ganz wirre Sachen aufgestellt, wie, ja, und bei den vielen Querverbindungen zwischen den Twitter-Usern sieht man, dass es sich um Bots handelt. Und solche Sachen. Also es ist, unter anderem wird auch hier unser Special-Datenanalyst Luca Hammer ständig zitiert. Den hatten wir auch schon öfter, der diese Filterblasen-Geschichte gemacht hat mit SIF-Twitter. Ja, ziemlich grauenhaft. Also vor allem halt die Uninformiertheit und das, die Halbwahrheiten, die er da verbreitet und diese Sachen wie, ja, das sind sicher Bots, weil zwei Stunden später hat der gleiche User eine Werbung für russische Toiletten retweetet. Das zeigt mir, dass er ein Bot ist. Das ist echt unglaublich. Russische Toiletten. Ja. Ja, aber komm, ich kann mich auch noch an den ein oder anderen Hashtag für Merkel erinnern, wo halt auch massiv Bots auf Twitter waren und da hat niemand groß rumgeschrien von der Presse. Ja, das sind ja nicht diese jungen Leute auf 4chan oder die Extremeren sind sogar auf 8chan. Ja? Also hat er das auch gesagt? Nein, also so hat er es nicht gesagt, aber das war jetzt paraphrasiert. Also er spricht öfter von den jungen Leuten auf den Boards und er hat gesagt 4chan oder Extremer, dann 8chan. Ja. Also hat er es doch gesagt. Also, ja, aber ich nur paraphrasiert. Ja? Also ich kann mich zum Beispiel auch gut an das Papier erinnern, das rausgekommen ist, das gezeigt hat, wie viele gekaufte Auslandsaccounts die ganzen Spitzenpolitiker in Deutschland haben. Hm. Also offensichtlich ist das egal, was der dann im Prinzip inhaltlich erzählt. Der Bayerische Rundfunk wollte das Thema so haben. Ne? Ich habe auch das Gefühl, ja, der kommt von dieser, ach, es gibt so viele. Democracy, wie, was? Fearless Democracy. Genau. Ja, das ist die von dem Werbehaini. Genau, er sagt auch irgendwo zwischendrin, ich war lange Mitarbeiter bei Scholz and Friends. Oder ist er das selber dann? Also er holt da auch seine Freunde schön ins Boot zum Mitversorgen. Ist doch schön. Oder ist das der sogar hier? Ist es? Der Chef von denen, ich weiß nicht. Wo steht denn der Name hier? Steht kein Name. Sonst hätte ich es auch wahrscheinlich gewusst, aber könnte auch sein, dass der das ist. Ja. Also der Typ hat auf jeden Fall Fearless Democracy gegründet. Der von und war Scholz und Friends war der vorher auch. Ja, eben, aber ich dachte jetzt eher, das ist irgendwie einer von seinen Minions. Ja, genau. Ja, ich habe hier ein Bild von Hänsel. Schwierig zu sagen. Nee, aber ich würde eher sagen, das ist er nicht. Nee, würde ich, also ich glaube, das ist er nicht. Vom Bild her jetzt. Ja. Jetzt auch ein Apple-Computer. Naja, das ist ja Minimum. Und alles ist irgendwie ganz, ganz krude und verwirrt eigentlich. Ja, Zündfunk. These 1. Sei wachsam und da kommen noch große Sachen auf dich zu. Mhm. Weißt du, keine Hysterie, aber Hysterie, Ausrufezeichen. Weißt du? Ja, da hinten, Fearless Democracy. Das ist, glaube ich, der Hänsel, würde ich jetzt sagen. Das ist ja doch, oder nicht? Vom Bild. Nee, der da hinten sitzt. Okay. Der hat da auch eine Karte, aber das ist so klein. Also, naja. Vom Foto her würde ich sagen. Vielleicht ist er einfach. Vielleicht noch raus, das kommt dann in die Quelle. Vielleicht ist er halt Grete, ne? The focus on diversity gained momentum at this year's New York Comic Con. Panels about inclusion and visibility let women of color share their stories about breaking into publishing and talk about the future. Ja, das ist natürlich das, was jeder Comic-Fan und auch jeder, der sich irgendwo anders in einem Hobby engagiert, möchte, dass er zu einer Hobbyveranstaltung fährt und da ihm irgendwelche Schneeflöckchen die Ohren voll jaulen. Oh, da hat mich einer böse angeguckt. Ich glaube, das ist Rassismus und das ist hier, oh. Ja. Ist nicht mittlerweile sogar schon der Hashtag Comicgate irgendwie am eskalieren? Ich habe den schon gesehen ein paar Mal, ja. Ja, also die Comic-Fans sind ja auch angepisst und Marvel kriegt das ja auch zu spüren, vor allem dadurch, dass Marvel-Comics im Moment tanken ohne Ende und zwar Serie für Serie. Ja, aber da ist doch auch schon, da sind ja jetzt auch schon wieder irgendwelche Internas aufgetaucht aus irgendwelchen internen. Ja, es gab eine Gruppe von Comic-Autoren und Zeichnern, die sich praktisch verabredet haben, diesen Comics and Diversity-Typen auf irgendeinem Con irgendwie zumindest offensiv anzugehen. Ja, der Grundstein ist, hier ist wieder versucht worden, wie bei den Gamern halt was durchzusetzen und da hat es halt besser funktioniert. Also bei Marvel ist ja jetzt so ziemlich der ganze Katalog irgendwie Social Justice. Und ja, aber die Sachen verkaufen sich halt nicht in der Menge, wie es nötig wäre, um das richtig zu finanzieren. Und ich denke, es wird in naher Zukunft da ein Umdenken geben, weil das sind nun mal nicht die Feministinnen, die vielen Comics kaufen. Es kann sicher auch solche Comics geben, aber die werden dann halt auf kleinerer Flamme gekocht. Und was ich auch wirklich sagen muss, ich habe mir jetzt mal ein paar Sachen angeguckt, die Qualität der Zeichnungen ist einfach nicht so gut wie früher. Das ist jetzt sicher auch so ein Ding, das muss ja nicht richtig gut gezeichnet sein. Es reicht ja, wenn man das lesen kann. Der Inhalt ist ja wichtig. Ja, aber sind das doch auch die weniger talentierten Zeichner mal was machen lassen. Ja, das erinnert mich immer so an Musik von politischen Extremisten. Sei es irgendwie Rechtsrock oder irgendwelche, dieser linke Hardcore oder so, wo du halt so richtig merkst, also das ist musikalisch vom Niveau her so ein Müll, da geht es halt nur darum, dass halt irgendwer seine Meinung rausposaunen will. Und das ist genau Depression das Quest, ist. Anyone? Und ja, jetzt habe ich einen Faden verloren. Ja, aber es war ein guter Punkt auf jeden Fall, das Gefühl habe ich auch. Ja, das haben wir ja auch schon jetzt öfter thematisiert, dass halt diese ganzen, bei den Hipstern angefangen, über ihre Social Justice Verwandten, dass da wirkliche Kreativität und wirkliches Talent, was zu machen, eigentlich nicht so viel zählt wie die Botschaft, wie woke bist oder keine Ahnung. Bei dieser ganzen Musik aus dieser Richtung kriege ich jedes Mal das Grausen, weil es immer der gleiche gesauselte Kram ist, wo man nicht singen muss und dann wird irgendwie einer klimpert auf dem Piano rum, der andere improvisiert auf der Gitarre und das soll dann ein Song sein. Ja, ich glaube, dass der große Stressfaktor ist ja auch einfach, dass sie dann bei Marvel nicht gesagt haben, so hey, okay, wir wollen unser Rooster irgendwie erweitern und das ein bisschen diverser machen. Lass uns doch einfach mal neben Black Panther nochmal einen anderen coolen schwarzen Superhelden machen oder komm, wir machen nochmal eine neue Powerfrau als Superheldin. Ne? Sondern es mussten dann alle, die es sowieso schon gab, mussten umgeschrieben werden. Ja, ja? Thor ist eine Frau. Genau. Iron Man ist eine schwarze junge Lady, Spider-Man ist ein Latino, also man hat irgendwie die ganzen Captain Leute. Captain America ist jetzt ein Nazi. Ja, und Captain America ist ein Nazi. Und dann gibt es halt, ja. Ja, da gab es doch dieses berühmte Panel von Hail Hydra, wo Captain America dann übergelaufen ist. Ja, aber das ist doch dasselbe wie mit dem Deadpool-Film, der jetzt kommt. Ne, Deadpool 2, wo sie halt die Mutantin Domino drin haben und das Gimmick von Domino ist, dass sie durch irgendeine Strahlenbehandlung oder irgend so ein Gedöns ist, hat sie halt eine aschfahle Haut gekriegt und dann halt so einen schwarzen Fleck ums Auge. So. Und jetzt haben sie es halt umgedreht und haben jetzt als Schauspielerin für die Realverfilmung haben sie halt eine schwarze Schauspielerin genommen, haben dann einen weißen Fleck ums Auge gemacht. Und die Leute sind Sturm gelaufen. Und dann war das Geklär wieder groß. Diese rassistischen Comic-Fans, bla bla bla. Aber das ging den Comic-Fans nicht darum, dass sie jetzt schwarz ist, weil sie schwarz ist, sondern warum zum verfickten Teufel kann man nicht einfach Comic-Figuren umsetzen, so wie sie sind. Es hätte sich kein Schwanz beschwert, wenn die einfach eine schwarze Nebendarstellerin da reingepackt hätten. Da hätte keiner das Maul aufgemacht. Aber warum muss mal wieder, nur um das den Leuten unter die Nase zu reiten, hier, ihr müsst divers sein, los, seid divers, komm, na, muss wieder irgendein Charakter, den es bereits gibt, der muss dann umgemodelt werden, damit die Schreihälse am Rand zufrieden sind. Damit sie was zu beschweren haben, ja. Ja, jeder kann alles werden, halt eben auch schwarz. Ja, aber weißt du, Comicbücher sind ja keine Literatur, das kann man ja ändern, wie man will, ne? Also reg dich nicht auf. Ja, ist auch cool, ne? Das schon. Wow, the players from Hertha Berlin. Hertha. Hertha Berlin from the German Premier League took a knee in solidarity with American athletes protesting injustice. Wow, so brave, so stunning. I cannot believe 10,000 retweets. I am not white, you guys. I'm totally black. Yay. Watch diversity. Ich habe es heute Morgen schon getwittert, dass es halt Virtual Signaling neu definiert. The coaches and the managers from Hertha Berlin took a knee against America injustice as well. Solidarity with American athletes. Was ist denn gemeint, welche Injustice? Ja. Der Typ da, der auf dem Bild, der ist noch schwarzer als Sean King, ja. In welche Ungerechtigkeit geht's denn da? Die Ungerechtigkeit, dass die einen weiß und die anderen schwarz sind. Ja, ist das alles? Ja. In dem Fall schon, weil die Sportler in Amerika sind genauso wie die Sportler hier bei uns in der Bundesliga alle super versorgt, müssen sich um ihre Zukunft nicht so viele Gedanken machen wie 99,9% der Restbevölkerung, so ungefähr. Aber trotzdem sind die immer noch so verdammt unterprivilegiert mit ihren Millionen, dass sie halt die Hilfe aus Deutschland brauchen. Aber ich finde, wenn du Millionären beim Ballspielen zuguckst, dass es schon interessant ist, wenn die sich auch mal hinknien und nicht nur den Ball kicken. Und das Lustige ist vor allen Dingen auch, wenn das wirklich eine organische Sache gewesen wäre und da nicht einfach irgendein schlauer PR-Typ gesagt hat, hey, lass uns das mal machen, das bringt uns Sympathien. Ja. Außer normalerweise ist ja der Gimmick bei der ganzen Sache ist ja normalerweise auch, dass die das ja bei der Nationalhymne gemacht haben, wo man stehen soll, also jetzt in Amerika. Und in Deutschland, da spielt ja keiner Nationalhymne, bevor die da irgendwie Fußball spielen. Also beim DFB-Pokalfinale vielleicht, aber ansonsten noch nicht. Ja, ist doch egal, wie du das Quatsch gemacht hast. Und das ist schon mal irgendwie Quatsch. Und was war das andere? And they were cheered by the fans. Difference between Germany and the US is the admission of an ugly history and strong efforts to rectify. Ja, genau. So der andere Quatsch daran ist halt eben, dass Leute in Deutschland sich da dranhängen an so eine Bewegung, wo man halt eben schon von Haus aus irgendwie sagen kann, dass es halt eine amerikanische Sache ist. Also Probleme, die in Deutschland überhaupt gar nicht bestehen. Aber wir, also man kann sich auch drüber streiten, ob die in Amerika jetzt bestehen und in welchem Ausmaß. Aber wir machen da jetzt irgendwelche Symbole. So, das ist wieder so typisch so, ne? Lass uns ja nicht irgendwie mit irgendwas beschäftigen, was bei uns irgendwie die Schwierigkeit ist oder so. Oder um Gottes Willen irgendwie gucken, was Sache ist und vielleicht irgendwie eine Meinung entwickeln in irgendeiner Art und Weise und dann da irgendwie politisch irgendwas, nee, das ist alles Pfui, so, ne, das wollen wir nicht. Aber hier, irgendwelchen Kram aus Amerika, das gucken wir uns an und dann knien wir uns alle mal hin und lassen uns fotografieren, damit Sean King, irgend so ein Heini, dann da irgendwie schreiben kann, dass er es gut findet, was irgendwelche Leute in Berlin machen, wir sind eine Weltstadt, Weltoffenheit, bla bla. Ich glaube, das größte Drama an dem Tweet war, dass irgendwo in St. Pauli einer saß und vor Wut explodiert ist, dass dem Verein St. Pauli die Idee nicht zuerst gekommen ist. Ja, aber weißt du, du kaufst dir so Tickets so für dieses Spiel und dann kommt erstmal Virtue Signaling, Alter. Das ist Also ich finde es durchaus bedenklich, wenn irgendwie in Deutschland eine politische Ansicht, die auf eine bestimmte Ethnie Privilegien aussetzt, wenn das jetzt plötzlich dann in einem Fußballspiel wieder breitgetreten wird, dass man Bevölkerungsschichten in Privilegien behaftete Ethnien aufteilt, das finde ich. Ja, aber das ist ja der springende Punkt, als wenn die sich darüber Gedanken gemacht haben. Du brauchst mir doch nicht erzählen, dass da irgendeiner von den Idioten, die sich da hingekniet haben, mal länger als 30 Sekunden mit dem Thema beschäftigt hätten. Weil wenn der Trainer sagt, ich soll mich hinknien, knie ich mich hin. Ja. Vielleicht ist die Perle aus dem Marketing gekommen und hat darum gebeten, dass er das mal machen soll. Oder das kann ich mir auch gut vorstellen. Also ich weiß nicht, ich habe einen Kumpel in Amerika, der dann auch irgendwie in seinem Account gepostet hat, so nach dem Motto, so ihr seid so dämlich, indem ihr euch bei der Nationalhymne abkniet und das quasi verweigert, überlasst ihr das Donald Trump. Ne? Mhm. Ihr schenkt die Deutungshoheit über solche Sachen, schenkt ihr weg, nur weil ihr euch irgendwie da profilieren wollt. Mhm. Ja, und vor allen Dingen dieses Knien ist ja auch in etlichen Kulturen so ein Zeichen des Respekts und der Unterwerfung eigentlich halt. Ne? Also speziell jetzt vor der Obrigkeit auch. Also macht erst recht keinen Sinn. Also wenn sie früher haben die Leute ihre Faust in die Luft gestreckt und heute kniet man sich hin. Ja, Unterwerfung oder unterworfen sein, ne? Ja. Ja. Das ist eine Frage der Darstellung oder dem, was man heutzutage vermittelt. Vielleicht ist es eine Frage, wie sich das geändert hat, halt, wie die Leute das empfinden oder so. Oh, Jazz gegen Hass. Yes. Yes. Ja, also das ist ganz unterhaltsam. So, das ist eine NGO, okay, in Zürich und in der Schweiz. Und denen geht's so gut, die vermarkten einfach das Hijab. Ja. So, es ist ja einfach nur ein Kopftuch, kommen, was soll's. Ja, hat auch keine Just überhaupt. A simple scarf. Ach, genau, ja. In dem Video hier, da wird jetzt nicht unbedingt gezeigt, wie die Leute das so alles anziehen, ne? Aber die haben auch ein Video, wo das Thema ist, so, schau an, wie du mit Kopftuch aussiehst. Und dann ist es so eine total lächerliche Sache. Das ist auch echt lustig. Mach mal mit Geräusch. Mach mal mit Sound. Frag das mal die iranische Bloggerin, ja, die sich da verstecken muss, weil sie im Iran auf so einem Blog Frauen ohne Kopftuch zeigt. Erzähl der mal, it's just a simple scarf. Hier, Leute, mach das mal mit Sound. Mit Sound ist es noch besser, da kommt so eine ganze nächste Welle drauf zu. So, ist richtig gut. Ja, ich will den Ton mal lieber nicht anmachen. Nachher, also die sehen mir aus wie Leute, die sich drum kümmern, irgendwie. Wen zu flecken. Wenn sie ihren Kram mit Ton abspielen. Ja, das funktioniert. Was sagen sie denn zu dem? Nee, da wird nichts gesagt, das ist einfach nur ganz traurige Musik. Okay, da war gerade Max Mustermann mit dem Spruch, heul doch. Ja, das ist einfach so lächerlich, weißt du. Knobi Reinblut. Wo ist denn Dorian Ü mit dem Kommentar, lösch dich? Ja, aber dann kommen die, weißt du, alle zusammen und sind doch auch alles Brüder, inshallah. Nicht schon. War da gerade Lamia Kador? Scheiß Terroristin, ja, genau. Was siehst du mal? Ist ja nur ein Kopftuch, so, weißt du? Wenn es nur ein Kopftuch ist, warum kannst du es dann nicht einfach machen? Warum kommen die so aus der Dunkelheit? Das macht mir Angst. Ist halt schon ab einem bestimmten Punkt, wenn du es sogar so selbstbewusst machst, ne, schon echt sadistisch, weil du weißt, was die Leute damit in Verbindung setzen und du machst es so weiter, weißt du? Toleranz ist Trumpf! Sag ich dir. Linke Schlampe. Oh, cool, Mann. Die nehmen jetzt all ihre Beleidigungen. Elender Neger. Und die legen das ins Scrabble aus. Elender Eger? Guck mal. Resist. Ja, obey. Ne? Konsum. Reden. Da, so spielt man kein Scrabble. Was ist das? Was? Reden erlegen. Weil Jaas gegen Haas. Nee, das heißt just another shitty scarf. Das heißt also Jazz. Das ist, ja, es gibt das Video und dann gibt es halt noch das Video, wo, ja, da wirklich so dieses, schau dir an, wie du mit Kopftuch aussiehst. Das ist das da oben links, da in dem Fenster. Das ist so toll, das hat mein Leben so unglaublich bereichert. Ich fühle mich jetzt schon richtig. Ich möchte gar nicht mit Kopftuch aussehen. Ah, hier, das ist der YouTube-Kanal von denen. Und da hier, das ist so, die haben so total tolle Videos. Das ist voll klasse. Ja. Wir sollten auch irgendwie so eine Parodie drauf machen. Schau, wie du in einer Burka aussiehst. Oder filmen wir irgendwie eine halbe Stunde lang die gleiche Person. Weißt du, was voll... So einen blauen Müllsack. Was voll stark wäre, ja, wäre, wenn man sagen würde, schau, wie du ohne Kopftuch aussiehst. Ne? So, ja, genau, schau, das wie du aussiehst machen, ohne. Zum Vergleich. Das ey, du bist ein Mann, du Depp. Das können wir den Leuten ja einfach mal empfehlen, so, damit sie mal sehen, wie der Unterschied ist. Ne? Also zum Jahrestag der Kommunistischen Partei in China hatten sie so eine App, wo du ein Bild hochladen konntest, wo du dann das Gesicht in so eine kommunistische Uniform gesteckt hast. Das fand ich auch nicht schlecht. Also. Just a simple Uniform. Guck mal, das, wir sind alles Leute. Das hat ja gar nichts damit zu tun, dass das ein Symbol ist für Unterdrückung und es buchstäblich dir angelegt wird und dann gesagt wird, du darfst es nie ausziehen, weil in den Ländern, in denen das gemacht wird, du sonst stirbst. Das findet nämlich die Persönlichkeit dahinter, ne? Es hat ja... Eben, das ist ja das Ding, dieses, die Interpretation als religiöse Kopfbedeckung, die ist ja nicht von ungefähr, die Kerl, ist ja in den Köpfen der Menschen drin. Das heißt, wenn du das aufziehst, begibst du dich freiwillig hinter diese Wand. Vor allem, Leute, da kommt gleich wahrscheinlich, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, noch was ganz Krasses. Das ist dann so ein Foto, wo so ein kleines Kind so ein Kopftuch ran hat. Das war halt echt dann richtig pervers schon. Das war fürchterlich, ey. So ein kleines Kind, was überhaupt keine Entscheidung treffen kann, einfach ein Kopftuch angelegt bekommen, weil die Eltern denken, Topkick ist schon einfach nur, ist einfach nur ein Kopftuch, was soll's. Klassisches Vokabular in muslimischen Familien. Topkick liegt in der Kopftuch. Ja, hier das. Ist einfach nur eins Kopftuch. Was ist er für eins nices Kopftuch? Darf ich an der Stelle, weil es sich gerade thematisch so schön passt, darf ich einmal kurz Werbung in eigener Sache machen? Klar. Einfach mal fresh auf meinen YouTube-Kanal gehen, Präsident Barotschew, auch auf meinem Twitter-Profil zu finden. Da habe ich Anfang der Woche ein Video zum Thema Freiheit hochgeladen, unter anderem auch geht es darum, auch um freie Willensbildung. Und Barotschew, bist du auch Russe oder was? Nicht. Ich möchte nicht unterwandert werden hier. Na gut. Naja, auf jeden Fall, in dem Video geht es auch ein bisschen darum, freie Willensbildung und wenn ich halt in einer Familie groß werde, wo mir das halt einfach so eingeimpft wird und ich gar keine Chance habe, da mal irgendwas anderes kennenzulernen, ist das dann wirklich freiwillig, was ich da mache? Ja, das ist ja lustig. Die werden von den gleichen Heinis gesponsert, die in Deutschland die Jugend-Islam-Konferenz sponsern. Die hatten wir vor 3 oder 4 Streams, Mercator-Stiftung. Ja, ne, siehst du mal, die sind überall. Ja, haben die nicht auch Kybra ihr Studium bezahlt? Nicht Kybra, aber eine von den, ich schaue gerade im Forum nach, warte kurz. Aber einer von diesen Hashtag-Kampagnen, da war eine Mitunterzeichnerin, die ein Gender- und Islam-Study-Ding hatte. Ich freue mich übrigens gerade, dass jetzt hier sofort bei mir das erste Fenster aufpoppt, dass ich 9 Abonnenten habe. Dankeschön. Das ist das Mojo der Weltraumaffen. Wart ab, das ist einfach. Das war Mela Hakisi vom Ausnahmslos-Hashtag und die hatten Stipendium über die Mercator-Stiftung bekommen, Gender im islamischen Religionsunterricht. Ein Kopftuch wäscht das andere. Ein Kopftuch wäscht das andere. Sehr schön, Obex. Ja, Libyens Küstenwache tritt zum Teil gewalttätig auf. Könnten mir vorstellen, dass Leute, die gesagt bekommen, dass sie wieder zurück nach Afrika kommen, auch gewalttätig werden. Und dann ist es halt wahrscheinlich schwierig, 200 Leute oder so einfach so im Schach zu halten. Ne? Ich glaube, wenn man kein vernünftiges Staatsgefüge hat, dann entwickelt sich das halt so. Oder wie ist das in Libyen? Tja. Ja, die gehen halt drauf ein, dass halt der Staat am Bröckeln ist, dass Milizen hin und her latschen und dass man ja schon die Sicherheitsbehörden, die so halbwegs funktionieren, trainieren tut und dass aber halt zum Teil Menschenrechtsverstöße vorgenommen werden. Ja. Und, ja. Das war's dann auch schon. Und in Mali hat man ja auch noch Probleme mit Dschihadisten, die man schon eine ganze Weile versucht zu bekämpfen. Und man will auch dazu übergehen, dann irgendwann die Sicherheitsbehörden zu trainieren. Und man hat man hat im Nachbarland das Flüchtlingsstrom versiegt und das geht jetzt durch Mali nach Algerien hindurch. Und man ist halt dabei, die Sicherheitsbehörden dort zu trainieren und schafft es aber noch nicht direkt, über die Dschihadis hinaus die Menschenschmuggler irgendwie dingfest zu machen, weil halt die Dschihadis noch irgendwie den Löwenanteil an der Arbeit von Sicherheitsbehörden verschlingen. Und aber irgendwann kommt dann da auch noch, das war ja die EU sicher sehr stark, generell im ganzen Nordafrika-Einsatz. Ja. Entschuldigung, dass ich lachen muss, aber im Chat hat einer geschrieben, schau, wie du ohne Kopf aussiehst. Ja, und hier ist ein Skandal in der Rüstungsindustrie. Nein, doch. Doch. Oh. Aber ich dachte mir, dass das wichtig war, dass wir das erwähnen. Da ist ein Skandal, guckt hin. Gerade ist einer vom Himmel gefallen auch irgendwo, ne? Das ist eigentlich rassistisch, okay? Warum muss die Kasse schwarz sein? Ja, weil sie im Dunkeln liegt, im Verborgenen. Sie nennen sie ja nicht Afrika-Kasse. Ja, aber das kommt noch. Warte ab. Schwarz. Schwarze Liste ist rassistisch. Keine Ahnung, schwarzer Tag ist rassistisch, weil das ja negativ ist. Was ist das? Hast du gerade negativ gesagt? Nein, kein Loch. Loch ist negativ, ja. So. Brüssels Deklares war und Supermarkets. Jetzt wird zurückgeschossen. Meine Damen und Herren, liebe Freunde. Ja, also da geht es halt darum, dass halt Bauern und halt Nahrungsmittelhersteller gegenüber den großen Ketten wenig Verhandlungsspielraum haben und Brüssel da jetzt was machen will. Und generell ist es so, dass das ja auch wichtig und richtig ist, dass unsere Bauern ordentlich bezahlt werden für die Knochenarbeit, die sie auf den Feldern leisten. Wahrscheinlich wird sich das aber in höheren Preisen durchschlagen. Aber ja, lass uns erst mal sehen, was bei rumkommt. Ja, das ist Butter, schon 4,99 das Pfund. Das ist schon ganz schön krass teilweise. Ne? Also ich meine, das kann halt auch in die andere Richtung gehen, jetzt wenn du weniger an Wiedervielfalt hast, weil es ist ja dieses Ding irgendwie, dass Edeka jetzt mittlerweile so einen großen Anteil hat von allen Supermärkten in Deutschland. Und also angenommen, du bist jetzt Lebensmittelproduzent und Edeka führt dich nicht, dann hast du halt den größten Teil vom Markt erstmal, kannst du gar nicht bearbeiten. Genau. Ja, so eine Gruppe kann sich auch einfach, wenn sie uns nicht irgendwie das und das bieten können zu den und den Preisen, dann fickt euch. Ja. Das ist ja das Traurige. Ja, die Supermärkte haben da schon Macht, also das sehe ich auch so, aber die Gewinnmargen sind nicht so besonders hoch, ne? Nee. Also ich stehe auch in harter Konkurrenz so. Ja gut, dadurch, dass es halt ganz unten Aldi und Lidl gibt, ne, sind alle anderen dazu gezwungen, irgendwie auch in den Preislagen was anzubieten. Machen ja auch alle. Die haben ja alle ihre eigene Aldi- und Lidl-Abteilung im Endeffekt. Ja, ja und hier in Jemen haben wir seit Beginn der Aufzeichnung jetzt die höchste Anzahl von Cholera-Infizierten. So generell überwiegend sind es Kinder. Das ist eine Krankheit, die eigentlich nur dann auftritt, wenn halt so sanitäre Anlagen komplett zusammenbrechen. Im Grunde brauchst du auch gar nicht so viel, um wieder fit zu werden. Du hast ein Essen und sauberes Wasser. Und die Krankheit kann tödlich sein, muss aber nicht tödlich sein. Und es sind halt 1 Million erkrankt. Erkrankungsrate ist nicht mehr ganz so hoch, die ist runtergegangen seit dem Anfang. Auch die Todesrate ist nicht mehr so hoch. Aber auf jeden Fall geht es den Leuten im Jemen nicht gut. So 2/3 der Leute haben keinen Zugang zu sauberem Trinkwasser und das Land ist irgendwie fertig. So, du hast das Gesundheitswesen, was komplett zusammengebrochen ist. Aber weil es Freunde von uns sind, die alles da wegbomben, sagen wir dazu nichts. Ja, also, ja, ist schon düster und bitter, was da passiert. Also. Ja, wir sind doch sonst, mischen wir uns doch auch überall ein. Warum da nicht? Weil die jetzt nämlich viel zu nah an uns dran sind, okay? Da ist es schon rassistisch. Und in Japan haben sie furchtbare Probleme. Also die Polizei, die hat nichts zu tun. Deswegen tun sie sich mit Kleinigkeiten aufhalten und es allgemein passiert sehr wenig Verbrechen. Und die Polizei beklagt sich darüber, dass sie nichts zu tun hat. Das liegt doch aber warum daran, passiert denn da nicht viel? Wieso? Das liegt daran, weil Diversität Stärke ist. Ja, aber guck mal, das ist doch genau, das ist doch echt ein tolles Ding, wenn die Polizei nichts zu tun hat. Ne? Ist doch viel besser, als wenn du irgendwie, wenn irgendein Anschlag ist, Angst hast, dass da irgendwie was ist, wenn das Ding jetzt viel zu groß ist und die Polizei kann echt einfach mal nicht sofort intervenieren, ne? Also, die Hamburger Polizei hat diese Woche gesagt, sie können bis zu 5000 Fälle irgendwie nicht bearbeiten, weil die Leute auf der Rille fahren. Und hier tut, wenn dir der Nachbar die Zeitung wegnimmt, kommen 5 Polizisten zu dir nach Hause. Dein verfickter Nachbar nimmt dir nicht die Zeitung weg. Ja. Das macht er nicht in Japan. Das ist, ich kann immer nur wieder, ich gebe diese Clips von so einem Paketdiensttypen, der seinen Rollwagen mit Paketen drauf nimmt, ihn vor die Firma stellt, reingeht, Schwätzchen hält, Paket übergibt, wieder runtergeht und niemand sieht diesen Wagen auch nur an auf der Straße. Ja, aber guck mal, weißt du, das ist doch voll schlimm, ja? Was machen denn die Polizisten da, ne? Die machen gar nichts. So, und wenn in Japan ein Aufzug ist von den japanischen Nazis, weil ja, die gibt es auch noch, ja, die Japan des Zweiten Weltkriegs wieder haben wollen, dann gucken die Japaner einfach nicht hin. Die sind da mit 3-4 Lautsprecherwagen an uns vorbeigefahren. Die einzigen, die hingeguckt haben, waren ich und mein Bruder, weil wir wissen wollten, was da abgeht. Alle anderen haben einfach nicht hingeguckt. Die haben einfach drauf geschissen. Die haben gesagt, das sind diese paar Verrückten, weckt uns am Arsch, ihr könnt hier sowieso nichts machen, wir sind eine Demokratie. So wie wir das auch machen sollten. Ja, aber die Leute hier bei uns sind viel mutiger, ja, die zeigen ihre Werte, ja, aber leben sie nicht unbedingt, sie zeigen sie einfach nur. Ja, eben, die Japaner lebt diese Werte halt. Haben die Japaner so eine normale parlamentarische Demokratie, ähnlich wie wir, oder haben die da auch irgendwie so ein Sondersystem wieder? Ja, die haben ein Sondersystem insofern, dass halt der Kaiser halt immer noch existiert, aber ansonsten haben die ein normales Parteiensystem. Ja. Weißt du, wie viele Parteien da relevant sind? Das ist wie in Amerika so ein Zwei-Parteien-Ding, oder? Nee, die haben einen Haufen, die haben 6 oder 7 erst vor kurzem reingewählt mit einer dominanten Center-Right-Partei. Was auch okay ist, weißt du, also die Japaner, die machen das schon echt gut. Ja, Meine persönliche Theorie dazu ist ja, dass halt, wenn du auf so einem schmalen Stück Land lebst, wo ständig die Erde wackelt oder Vulkane ausbrechen oder Tsunamis oder Hurricanes, das schweißt dich halt zusammen. Das zeigt dir, wie sehr du füreinander da sein musst, damit es funktioniert. Bist du da schon gewesen oder was? Bist du da schon gewesen? Ich bin da 2 Wochen gewesen, ja. Das waren mit die besten 2 Wochen meines Lebens. Weil ja, es war sind denn so die Japaner nicht anders. Entfremdet ohne Ende? Sind die nicht noch entfremdeter als Europa? Also hier, Leute, ich habe die Kneipen voll gesehen, ich habe die Leute feiern sehen, ich habe die Leute irgendwie um die Häuser ziehen sehen. Naja, aber die haben wohl ein krasses Problem damit, dass die Leute da mit Sexualität zum Beispiel nicht umgehen können, dass die ganzen Menschen einfach fürchterlich untervögelt auf der einen Seite sind und auf der anderen Seite, dass sie sich da regelmäßig totarbeiten, dass da mittlerweile so eine richtige... Ja gut, dass wir dem totarbeiten, das ist halt eine Sache, die ich auch, da müsste man halt einfach die Zügel mal ein bisschen weniger anziehen und sagen, okay, wir produzieren uns schon den Arsch ab hier und es gibt ja immer wieder diese Schlagzeilen, dass Arbeiter halt zusammenbrechen oder sogar sterben, weil sie halt irgendwie so und so 400 Überstunden geschoben haben. Das ist die haben die Meritocracy halt auf die Spitze getrieben. Naja, und die ficken halt nicht vernünftig, ne? Willst du mir sagen, dass die Nation... Das würde ich jetzt nicht sagen, dass mir die irgendwie extrem unter Vögel vorgekommen wären, die Japaner. Also, es gibt ja zum Beispiel da einen ganz anderen Umgang auch mit Sexualität. Also, wenn du ich war in einem Tentakel, von den großen Comicläden in Akihabara und da gibt es ein ganzes Stockwerk, da darfst du nicht unter 18 rein und es ist voll mit allem Scheiß, den du dir vorstellst. Ja, aber genau, das ist ja das Problem, das boomt da halt so, weil dieses Zwischenmenschliche bei denen halt total eingerostet ist. Zumindest ist die Geburtenrate. In Japan gibt es die sogenannten Love Hotels. So, das ist eine Einrichtung, die es an jedem Ort gibt, weil du hast so dünne Wände gehabt, also heute nicht mehr so, aber früher gab es halt diese dünnen Wände. Und beim Vögeln wolltest du halt deine Ruhe haben, also bist du in ein Love-Hotel gegangen. Und das ist heute, gibt es das immer noch. Und für Unverheiratete und was weiß ich, ist das halt die Möglichkeit, das zu tun, ohne dass es jemand mitkriegt. Ich weiß nicht, ob die so... Die Sexualität ist da halt nicht Teil der äußeren Darstellung, was vielleicht auch ganz gesund ist. Ja. Also Merkel, ja, hier irgendwie sich ein Leben aufbauen, genug Geld verdienen, nach Japan auswandern und dann dort Polizist werden, fertig. Ja, das ist jetzt so, unterschätzt, dass man nicht, dass die Japaner auch latent rassistisch sind, ne? Also im originären Sinne des Wortes. Ja, aber trotzdem, wenn du dich benimmst, wirst du immer zuvorkommend und wie ein Gast behandelt. Klar wirst du nie ein Japaner werden, aber ich muss sagen, wenn ich nach Japan auswandern würde, wäre mir das klar und ich wüsste vorher, was ich irgendwie mir antue. Ich werde nie ein Japaner sein, ne? Aber allein wie erholsam das war, dort unterwegs zu sein. Man denkt sich, Tokio ist so riesig und so unglaublich hektisch und so, aber trotzdem, wenn du die siehst, wie elegant diese Menschenströme aneinander vorbei, aufeinander zu, links, rechts, wie die sich bewegen und wie wenig, also auf einer deutschen Straße wird es alle paar Meter zu einer Rempelei oder Schlägerei kommen. Außerdem sind die Leute in Japan auch gut gegen Islam geimpft, weißt du, sobald da irgendein Moslem in die Nachbarschaft zieht, weiß jeder darüber Bescheid, ja. Na, aber es ist wohl, also es wird hier auch immer so ein unglaublich islamfeindliches Bild von Japan verbreitet. Es gibt Dönerläden, es gibt, es gibt Moscheen in den Flughäfen und solche Sachen. Also das ist nicht so, wie man bei so neurechten Sachen sieht oder liest, dass Japan total muslimfeindlich wäre. Das ist nicht so. Aber die müssen sich wie alle anderen an den Kram halten, der in Japan halt zu den Regeln gehört, oder sie fliegen raus. Da ist ja, Japan halt gnadenlos, wenn du einen Fehler machst. Ja, als Ausländer hast du Pech gehabt. Also du bist da nicht, es gibt halt zum Beispiel diese Tattoo-Vorschrift. Ne? Wer Tattoos hat, gehört zur Yakuza. Und wer zur Yakuza gehört, den wollen wir hier nicht. Und deswegen darfst du mit Tattoos nicht in Schwimmbäder. Und mein Bruder hat halt auch Tattoos, wir konnten nicht in Schwimmbäder gehen, aber es gab dann auch so Leute, die sagen, ja, aber warum, wir sind doch Ausländer, wir können doch gar nicht bei der Yakuza sein. Die verstehen die Japaner nicht. Das ist eine Regel, dass man mit Tattoos nicht ins Schwimmbad geht. Es ist nicht die Regel, dass Yakuza nicht ins Schwimmbad dürfen. Ja? Und deswegen darf das auch, der Ausländer darf das schon gar nicht. Ja, ja, aber nicht alle Leute mit Tattoos sind bei der Yakuza. Sondern nur 99%. Es gibt auch gute Leute, die Tattoos haben, ja. Ja, ja, ja. Kommst du mit deinem Herz-Tattoo und dann stehen die da und sagen, Yakuza. Interpol, Alter. Counter-Strike. Ach was, nee, Counter-Terrorism. Alter, hier, Call of Duty. Scroll mal runter, ist eine ganz tolle Broschüre, guckst dir an, es ist so toll. Nein, ich. Auf vier, also auf drei Seiten wollen Sie uns erklären, wie man den globalen Terrorismus bekämpft. Ich bin gespannt. Ja. Sie haben einen ganzen Fünf-Punkte-Plan ausgearbeitet. Und unten wird es noch viel toller, genau da. Das finde ich total toll. Hexfeld-Strategie, so wie es aussieht. Ja. Wie soll man dieses Wabendiagramm lesen? Ja, wenn ich jetzt mit den Weapons und Materials oben auf die Identification ziehe, mache ich die wahrscheinlich platt, weil die wird ja von Travel and Mobility von der anderen Seite gepinnt. Genau. Ja. Und weiter unten wird es noch viel besser. Ich sag's dir, es wird so toll. Aber im Zentrum steht Online Presence und Waffen. Ja, sehr schlecht. Ja, die zwei A's. Wichtigsten. Antonio Matteo. Aber das Beste kommt, ich sag's dir, es wird noch so toll. Das Operating-Modell. Ja, da, der Kreis, ich find's so schön. Moment. Also es gibt insgesamt nur drei Bereiche auf der Welt, die relevant sind. Counterterrorismus, Cybercrime und Organized and Emerging Crime. Okay, und dann ist... Aber die haben Innovation, guck dir doch den oberen Dinger an. Innovation, darauf setzen wir. Ja, das brauchen sie noch mehr Frauen, damit die Innovation auch klappt. Versteht es nur ich nicht, aber warum sind Cybercrime, Organized Crime und Counterterrorism in einer Sphäre? Sollte da nicht Terrorism stehen? Das sind die Gefahren wahrscheinlich. Und ich glaube nicht, Counterterrorismus ja nicht, ne, sondern es sind eher die, ja, weiß ich auch nicht, was für Kategorien das dann sind, aber Oberkategorien, wie es sich darstellt, eben der Ist-Zustand oder so. Was ist denn? Fugitive Investigative Support. Genau. Special Projects. Weißt du, dann kommt Anita Sarkeesian zu dir nach Hause und tritt die Tür ein, so hier, sag's mir ins Gesicht. Aber weißt du, ich Conquer Center. Ich finde es ja total toll und so, dass man Terror verhindern will und alles, aber ich habe mir das Ding angeguckt und ich dachte mir so, hier ist irgendwie voll wenig Information. welcher Zwölfjährige hat das Design? Weißt du, ich habe Innovation und spezielle Projekte, ich habe alles unter Kontrolle, weißt du? Kapazitätserzeugung und Ausbildung, ja, das sind zwei bisher völlig vernachlässigte Punkte, genau wie Command and Coordination. Ja. Und forensische Unterstützung, das darf man nicht auslassen. Ja, ich finde, dass bei der Polizei mal in neuen Bahnen gedacht wird auch. Ja, Ja. Und auch die, und wo bleibt die Entwicklung von Viren? So, da hat es bei Police Data Management eine Subgruppe, aber dafür wollte man das Diagramm nicht zu groß machen. Weißt du, ja, und wir haben die Sachen ja auch nach Russland ausgesourced. Das ist nur der Ist-Zustand von 2017. Ach, herrlich. Herrlich. Ich finde nein, aber es ist ja auch nur die Zusammenfassung. Ich fand es irgendwie, weißt du, ich habe eine Zusammenfassung, die so weit Sachen runterbricht, dass ich eigentlich keine Infos mehr habe. Oder zumindest als ein Otto-Normalbürger kann ich mir daraus keinen Reim machen. Also. Ja. Today's crimes are increasingly complex. Ja, Frauen werden jetzt auch noch digital belästigt. Das kann man nicht einfach so pauschalisieren. Was? Interpol ist eine Band, die mal zwei gute Alben gemacht hat und danach nicht mehr so gute. Interpol. Das ist auf jeden Fall ein guter Report. Ja, hier der Artikel, der bezieht sich auf einen Foreign Policy Artikel, den ich hatte, aber irgendwie nicht mehr gefunden habe. Und es geht auf jeden Fall darum, dass Black Identity Extremists eine terroristische Bedrohung laut FBI sind und man meint damit Teile von Black Lives Matters. Sind die doch eigentlich auch ganz öffentlich und schon immer selbst identifizieren so. Weißt du, es gibt halt Leute, die hingehen und sagen, hey, Moment, sind wir aber doch nicht. Und das sind Leute, die keine Ahnung haben, was denn Black Lives Matter eigentlich für Leute drin hat, ne? Ja, es gibt vor allen Dingen den öffentlich-rechtlichen Rundfunk in Deutschland, der irgendwie sagt so, oh, jemand hat Black Lives Matter als Terrorgruppe bezeichnet. Punkt. So nach dem Motto, das sagt ja schon alles. Ja, ne, das sind dann Leute, die selbst irgendwie so voll keine Ahnung haben, was Black Lives Matter macht, ne? Das ist der Fallout des Trump-Regimes und ja, der genau. Untergang des humanistischen genau. Abendlandes. Ja, Mann, vergessen wir einfach, dass da Black Lives Matter die Terroristin Ashata Sakur so richtig cool findet, ne? Ist doch scheißegal, ne? Es ist überhaupt, tut nichts zur Sache. Die ist schwarz, also ist sie mit uns. Ja. Male Aggressiveness as Intrasexual Contest Competition in 78 Societies. Ja, wenn du Mehrfach-Ehen in Gesellschaften erlaubst, führt das nicht unbedingt zu einer Stabilisierung der Gesellschaft und zu aggressiven männlichen Menschen. Das ist noch nicht peer-reviewed, aber ich fand es halt ziemlich versprechend, weil es halt 87 Gesellschaften umfasst und das halt eine ganz interessante Studie ist. Also du meinst 78 Gesellschaften, Fake News. Genau. Und ich hoffe, dass wir in Zukunft sagen können, da ist Peer Reviewed, da habt ihr es. Weißt du, das wäre schön. Also warte, das ist so eine Studie, die untersucht hier, ob Männlichkeit das Problem ist oder wie? So nein, das mehrfach Ehen, also wenn die Sexual Competition höher ist, dass das zu Instabilität innerhalb von Gesellschaften führt. Ah ja, okay. Ja, und das heißt im Endeffekt auch, dass man halt, wenn wir Politik macht, die Männer immer weiter unter Druck setzt, irgendwie alles zu können, alles zu bringen und alles zu machen, dass das irgendwann zu einem gewalttätigen Backlash führen wird. Das ist ja... Da hatten wir ja schon öfter drüber gesprochen. In China die Situation nach der Ein-Kind-Politik, wo unheimlich viele Männer keine Frauen haben. Und auch über die deutsche Bevölkerungsentwicklung, wenn das mit den Zuwanderern weiter so bleibt, wird auch eine ganze Generation von sowohl Migranten als auch Beheimateten, wie es neuerdings heißt, wird Probleme haben, eine Frau zu finden. Ganz einfach. Und das wird Ärger geben, weil viele Leute sehen das halt immer noch lustigerweise. Ja, ich weiß nicht, wie sie drauf kommen, auf diesen heteronormativen Quatsch, aber. Male Entitlement. Ja. Male Entitlement. Das Verfassungsgericht lesen, das Urteil lesen aus Mecklenburg-Vorpommern. Da stehen auch Klamotten drin. Das ist sowas für ein Doppelstandard, das ist unglaublich eigentlich. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ja, das war doch das, wo Männer kein Gleichstellungsbeauftragte werden können. Ja, genau, und die brauchen auch keinen. Ja, weil die strukturelle Benachteiligung halt nicht vorliegt. Die strukturelle, ja. Genau. Also die durch die Regierung und so kommt. Zum Beispiel. Gleichstellungsbeauftragte oder so. Die durch und da wird das auch so gemessen. Gerichte oder sogar Masseneinwanderung verändert wird. Ja, aber die messen auch so ein bisschen den Bedarf an dem, was die Gleichstellungsbeauftragten zu tun haben. Ja, und wenn die eben nur für Frauen zuständig sind, dann haben die nur Frauensachen und dann haben die auch anschließend auf Papier nur Frauen den Bedarf. Ne? Schon geil, wie das. Ja, macht. Wenn du in der Autowerkstatt bist und nur Autowerkstattwerkzeuge hast, dann arbeitest du halt auch nicht an Motorrädern. Das ist eigentlich genau. Deswegen gibt es auch keinen Bedarf für Motorräder. Eben, dann hast du auch keinen Bedarf, in deinem Laden irgendwie einen Motorradmechaniker einzustellen. So sieht das aus, ne? Nun gut. Eine Karte der Medienfreiheit hast du uns mitgebracht. Genau, und die solltet ihr euch alle mal angucken. Aber in Ruhe, ich werde das jetzt sicher zusammenfassen. So nicht. So nicht. Ja. Und sind wir denn frei? Kannst du uns wenigstens das sagen? Nicht ganz. Böse Dinge lauern für Journalisten und das ist nicht gut. Und Frauen sind natürlich am meisten betroffen. Trotzdem ist es eine ganz gute Zusammenfassung von, wie es denn aussieht. So mit 35 Leute wurden vor Gericht gezerrt. Ja, das ist halt, man geht überall irgendwie Risiken ein in jedem Job. Wenn ich im Atomkraftwerk arbeite und die Nacht vorher gesoffen habe, sollte ich mir auch überlegen, ob ich mich krank melde, weil ich halt eine gewisse Verantwortung habe und mich jemand zur Rechenschaft ziehen könnte. Verstehe ich nicht. Due to political decisions. Die haben ihren Job verloren wegen politischen Entscheidungen. Ja. Das würde mich mal interessieren, was das für Entscheidungen sind. Da unten steht es doch, Türkei. Ach so. Polen. Albanien. Russland. Ja, aber wenn die das machen, ist das böse. Wenn wir das machen, dann ist das gut. Ja, genau. Ja, wenn man Leute aus irgendeiner Sache rausmobbt, weil sie einmal zu oft irgendwie Heimat gesagt haben, ist das völlig in Ordnung. Tja. Hier in Schweden gibt es irgendwie jemanden, die haben behauptet, dass mit der Bespitzelung von Journalisten, ja, würden sie die Medien versuchen, verantwortlich zu halten. Ja. Das ist ja eine Frechheit. Ich meine. To make it seem as if journalists are partisan in their coverage. Ja, Das braucht man nicht so erscheinen lassen. Okay, ist da die Ukraine? Ja, Ukraine ist im Arsch. Noch was? Rumänia. Alles so. Nothing wrong. Was ist denn mit Deutschland? Bei Deutschland kommt nicht viel vor, nur irgendwas mit AfD. Der deutsche Journalismus ist tot. In Deutschland ist doch die Welt noch in Ordnung, weißt du? Wahrscheinlich, ja. Aserbaidschan, ja, immer. In Aserbaidschan gab es aber wirklich einen krassen Fall von diesem, das war doch jetzt hier auch Politikum beim Länderspiel gegen die, mit diesem Reporter, der den einen Spieler von Aserbaidschan irgendwie scheiße über den berichtet hat, dann haben die sich öffentlich gefetzt, dann hat er gesagt, komm, weißt du was, wir treffen uns mal, dann quatschen wir uns aus und dann hat er dem dann eine Handvoll Schläger hingeschickt und dann haben sie den Journalisten totgeprügelt. Ja gut, das ist aber halt auch Aserbaidschan. Da ja, also halt diese eine CDU-Abgeordnete, die da auf der Gehaltsliste von Aserbaidschan steht, die hat gesagt, das ist ein ganz prima Land und das ist eine Christin, von daher glaube ich ihr das. Jetzt muss ich aber nochmal nachprüfen, war das Aserbaidschan, gegen die wir gespielt haben jetzt in der WM-Quali? Ja, ne? Das kann ich dir nicht sagen. Ja, dann. Ja, gut, Aserbaidschan ist halt auch nicht Kasachstan. Great aber in Aserbaidschan ist die Welt in Ordnung, weil als man Gelder verteilt hat, um die Zivilgesellschaft zu stärken, 2005 bis 2010 rum, hat man sich den Mittleren Osten ausgesucht und die Gelder nicht an Aserbaidschan und Zentralasien fließen lassen, als man die Zivilgesellschaft aufgebaut hat, bevor der Frühling passiert ist. Warum redet ihr hier von Aserbaidschan und so Zeug, wenn es hier doch um Videospiele gerade geht? Hallo? Hallo, es geht hier doch um... Das ist doch der Fallout, weißt du? Ich höre dir trapsen. Ich meine, ja, Aserbaidschan ist halt schon irgendwie so eine Battlefront, ja. Aber ja, wenigstens haben die keine Lootboxes. Ja, das stimmt. Wenigstens geht's denen noch gut, ja. Ja, die haben auch schon Lootboxes, denke ich, da. So in den Bergen, so Höhlen versteckt und so. Alter, das Originalspiel war so ein fertiges Meisterwerk, so ein Gemälde, so wunderschön, zeitlos, hast du einmal erworben, gehört dir. 2005 gab es dann, ja, hier so ein Expansion-Pack für Geld, so, ja, passt schon. Dann 2010, ganz viele DLCs, jeweils für $15. Und jetzt hier, jetzt einfach hier eine Chance, ja, was zu gewinnen. Ein bisschen. Ja, Geld. Weil man doch mittlerweile in-game-mäßig komplett durchdreht und man bei einem neuen Spiel halt Lootboxen eingebaut hat, wo du halt Teile vom Content, der halt essentiell fürs Spiel ist, wirklich mit einem Wahrscheinlichkeitsfaktor gewinnen kannst, wo du halt Geld zahlst. Das Lustige ist mit Shadows of War, ne? Das ist dieses Shadow of Mordor Sequel-Ding, ne? Und ich habe da gelesen, dass da Leute mit der Cheat-Engine es irgendwie geschafft haben, im Singleplayer sich voll viel Währung zu geben von dieser besonderen Währung, ne? Und dann haben sie sich einfach so unendlich viele Lootboxes geholt. Halt. Ja, Moment mal, also selbst mit dieser Ingame-Währung kannst du aber nur die Silber-Lootboxen kaufen. Die Gold-Lootboxen, in denen die richtig raren Waffen und Kram und unter anderem auch Orks für deine Armee drin sind, die musst du für Geld kaufen. Und ja, das ist ja eigentlich der springende Punkt, dass wir hier von einem, Singleplayer-Game reden. Ja. Also wir kennen das aus Multiplayer-Games und Online-Scheiß, aber das jetzt in ein Singleplayer-Game so einzubauen, ja, aber dass da allgemein sich irgendwelche Hanseln hinsetzen und meinen, sich die Dreistigkeit rausnehmen zu dürfen, die Herr der Ringe-Story weiter zu schreiben und dann auch noch so zum Fremdschämen schlecht, den müsste man eigentlich eh mal, weiß ich nicht. Den musste man selbst mal aufteilen und in Lootboxes packen. Kann bitte nur mal jemand das Helikoptergeräusch einblenden? Fut. Das ist wegen dem Copyright dann, ne? Wenn die Geschichte weiterschreibt, als jemand es übernimmt. Ja, ich meine, da habe ich jetzt gar nicht mal sowas gegen, weil ich denke, viele Freunde von Herr der Ringe haben sich bei dem ersten Spiel gefreut, einfach noch mal durch die Kulisse laufen zu können, und es sah ja auch grandios aus. Vom Spiel her fand ich es eher mager, aber hier ist jetzt, also auch schon bei Deus Ex, bei dem letzten, war das ja auch schon so, dass ein großer Teil der Story einfach in einem Expansion Pack erst kam, und das sind so Sachen, da dreht sich mir der Magen um. Wenn ich mir hier zum Beispiel das Bioshock Infinite anguckt, da kam ja dieser, wie hieß der, irgendwas als DLC danach, und das war eine eigene Story, die war nochmal lang genug für den Preis und solche Sachen. Da habe ich ja gar nichts gegen. Aber dieses, wie es hier im letzten Bild aussieht, dass du wirklich dem Spieler einen großen Teil des Spiels wegnimmst, weil es dauert wohl auch deutlich, deutlich länger, ohne Ingame-Währung zum Ziel zu kommen. Ja. Ich weiß nicht. Ja, das ist so wie als damals Total War Warhammer rauskam und man einfach gesagt hat, in einer Welt, wo diese Chaos-Fraktion halt eigentlich das spielbestimmende Element ist, da packt man die halt einfach mal in den DLC. Ja. Oder das macht Total War aber auch schon länger. Die haben ja auch die Griechen aus Rom so weit rausgeschnitten, dass sie hinterher noch dass die Griechen an Expansion verkaufen konnten. Also Total War verkauft ja sogar die Erweiterung, die Blut auf dem Spielfeld darstellt für Geld. Also ja, damit könnt ihr mal aufhören übrigens, Spieleindustrie. Ihr müsst mal erwachsen werden, ja, da muss ich mal was ändern. Geld ist nur ein neuronaler Trick. Ja. Geld muss nicht eure Audience sein und so. Genauso wie Aserbaidschan. Hashtag GEMA Geld. Ja, war doch ein schöner Sonntagabend, oder? Ja. Aber wir freuen euch, wenn ihr beim nächsten Mal wieder hier die Audience seid. Wir freuen euch. Wir freuen euch. Nee, ihr freut euch. Ich wollte mich jetzt hier nicht so ungefragt inkludieren und hab's halt doch aus Versehen so halb gemacht. Ja, das war doch auch mal wieder ein bunter Blumenstrauß an Sachen hier von Weltpolitik nochmal zu Ingame-Währung. Wo kriegt man das sonst? Also. Auch wenn sich René von Nerdcore das nicht vorstellen kann, dass erwachsene Leute das jeden Sonntagabend machen, machen wir das auch nächsten Sonntagabend. Ja, der kann sich so einiges nicht vorstellen. Ich habe mir seinen Zündfunk-Vortrag schon angeguckt. Schau ihn dir an, Chris. Mach mal einen Sonderstream, ja? Könnte man eigentlich machen, wäre lustig. Sicher. Gute Idee. Aber also ich bilde mir in meiner Unverfrorenheit einfach mal ein, dass ich sogar darin vorkomme, weil er spricht von moderaten Leuten, die man so aus der Gruppe holen und mit ihnen irgendwie eine Dialogfunktion aufbauen müsste. Du bist quasi das Feigenblatt. Crazy shit. Also lasst uns mal Likes da, ja, hier jetzt jeder, der gerade zuschaut, das brauchen wir, ja, los jetzt, hier, ja. Okay, nicht wirklich. Macht's gut, Leute, bis nächste Woche. Ciao. Wiedersehen. Lasst uns nicht werden. Würfelbutterkaffee.